17. und 18. Hi, hallo hier im dicken Engel, das 17. und 18. Grillen der Grillsaison 14.2 für Halle. Und ich habe hier den Carmelito Bauer Deterion und die Simone Wagner Terrorkrümel 61. Und die möchten politischer Geschäftsführer und stellvertretender politischer Geschäftsführer werden. Sehe ich das richtig? Ja. Super, dann würde ich zunächst gern mal von der Simone irgendwie eine Minute über sich selbst haben und anschließend vom Carmelito. Okay, ja, also ich, Simone Wagner, ne? Komme eigentlich aus Brandenburg, näher gesagt Frankfurt-Oder, habe dort Jahre gelebt, dann 2 Jahre in Hamburg gelebt, bin jetzt Wahlberliner. Ausgebildete Einzelhandelskauffrau, jetzt Fraktionsgeschäftsführerin der Fraktion der Piraten in Spandau und bin zwar noch nicht so lange bei den Piraten, aber ich denke, dass ich vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen kann und vielleicht auch mal zeigen kann, dass in Berlin nicht nur Idioten rumrennen. Ja, du Monopol für die Einladung. Mein Name ist Carmelito Bauer. Ich bin 20 Jahre jung, studiere zurzeit in Marburg Politikwissenschaft, Philosophie und Medienwissenschaft. Bin 2007 im Alter von 13 Jahren zu der Piratenpartei gekommen. Hab 2009 zusammen mit anderen jungen Menschen deren Jugendorganisation gegründet und wurde dort Bundesvorsitzender. War 2013 Bundestagskandidat auf der Landesliste in Hessen und hab auch ziemlich viel anderen Kram noch gemacht. Zum Beispiel jetzt vor am letzten Wochenende den Stand in Hessen am Hessentag und um mal nur ein Beispiel zu nennen. Super, danke schön. Ich würde vorschlagen, wir machen das so, dass ich immer so ein paar Fragen in die Welt werfe und dann antwortet einer von euch und der andere kann dann da was ergänzen oder auch was ganz anderes sagen oder sowas. Und bei der nächsten Frage geht es einfach umgekehrt. Und wenn Fragen am Mikrofon sind, dann können die ja entweder an beide Kandidierenden oder an einen von beiden adressiert werden. Ich beginne traditionell mit der Frage, das ist ja eine schwierige Zeit, in der die Piratenpartei im Moment ist. Und Vorstände haben es sowieso nicht leicht, traditionell bei den Piraten. Und wenn jemand zu dieser Zeit in den Bundesvorstand will, dann muss er irgendwas wollen, da muss er irgendwas vorhaben mit den Piraten. Und ich möchte als erstes mal rausfinden, was? Carmelito. Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, meine Hauptmotivation, weil besonders scharf bin ich auf das Amt nicht. Aber ich glaube, dass wir eine Vielzahl an polarisierenden Kandidaten haben, die sich auf einer der Sa beiden Fronten verorten, auf einer der beiden Seiten. Und ich schlage einen anderen Weg vor. Ich glaube, also ich bin der Überzeugung, dass die Piraten schon seit ihrer Gründung eigentlich relativ pluralistisch waren. Es war ziemlich klar, dass dort viele verschiedene Leute mit äußerst unterschiedlichen Temperamenten und politischen Positionen zusammenkommen. Und was jetzt angezeigt ist, ist ganz klar Empathie und Mitgefühl. Und dafür brauchen wir einfach einen diplomatischen Bundesvorstand, der in der Lage ist, die verschiedenen Positionen zu vermitteln. Weil ich glaube, Diplomatie und Vermittlung, das sind Politik, das ist Politik und ich möchte Politik machen. Simone. Im Prinzip sehe ich das auch so, aber nicht, ja, ist ein bisschen schwieriger. Also ich denke, momentan muss erstmal Ruhe wieder in die Partei rein und viele Sachen müssen erstmal angesprochen werden, die da schiefgelaufen sind. Und das ist so ein bisschen, das möchte ich gerne ein bisschen forcieren, dass da erstmal wieder Stabilität reinkommt und dass gerade Leute, die eigentlich früher mal gut zusammengearbeitet haben, das jetzt nicht mehr können, wegen diverser Streitigkeiten, das muss erstmal, also ich sag mal, die Partei muss wieder auf eine Linie gebracht werden. Hört sich jetzt böse an, aber so wie es momentan aussieht, wenn man Twitter und so liest, das ist nur noch ein Chaos. Also, und da muss erstmal wieder Ordnung reingebracht werden. Da möchte ich mich für einsetzen. Ja, beides Thema Kommunikation und Umgang miteinander irgendwie in den einer prominenten Stelle geben. Fangen wir also mit diesem Thema an. Mach doch mal einen Kassensturz und gebt uns eine Idee davon, was was ihr da verändern möchtet und wie ihr das machen wollt. Ach so, Simone, Entschuldigung. Ich sollte mich nicht ablenken lassen vom Pet. Nein, also Entschuldigung, bitte muss ich gleich euch nochmal sagen. Ihr wart, glaube ich, die letzten paar Tage nicht da. Lasst euch bitte überhaupt nicht vom Pad ablenken. Guckt überhaupt nicht in den Chat. Es macht überhaupt keinen Sinn. Einfach nicht machen. Nur wir sprechen gemütlich und nachher gibt es Fragen am Mikrofon und alles ist gut und der Chat, den gibt es gar nicht. Okay, nochmal die Frage. Entschuldigung. Okay. Die Frage ist, ihr habt die Kommunikation irgendwie prominent erwähnt. Macht doch mal einen Kassensturz, was da schief läuft, wie ihr euch das vorstellen könnt, wie es eigentlich sein sollte und auf welchem Weg wir dorthin kommen. Also ich denke, bin schon immer ein Mensch dafür gewesen, Reden hilft. Und in einigen Fällen zur Not halt auch eine Mediation, wenn es gar nicht anders geht. Weil so viel, was ich gerade an die Köpfe geworfen wird, da blickt irgendwann keiner mehr durch und dann macht einer das, der andere das und dann gibt es gegenseitige Beleidigungen. Also ich bin ehrlich, ich habe mir das Grillen von gestern nicht angehört, absichtlich, weil ich einfach ohne Vorurteile hier heute auftauchen wollte und ohne irgendwelche Partei zu ergreifen für irgendwen auch immer. Aber Teil kriegt man ja auch mit durch Twitter und andere Geschichten und das ist nicht schön. Da muss einfach müssen Gesprächsrunden und weiß ich nicht, vielleicht öfter mal Gesprächsrunden hier im Mumble oder so. Ja, ich glaube, also ich glaube, 2011 hat Sebastian Merz bereits in seiner Antrittsrede oder in seiner Kandidaturrede besser gesagt zum damals Bundesvorsitzenden, dass wir uns ja nur streiten würden. Und jetzt ist es 2014 und das Ganze hat sich nicht verbessert, sondern auf eine drastische Art und Weise verschlimmert. Ich glaube, was wir brauchen, sind konkrete Vorschläge. Mediation ist sicherlich eine Möglichkeit auf der unteren Ebene, dass wir, also ich glaube, es gab diese Veranstaltung einmal, wir müssen reden. Es gab außerdem eine Aussprache auf der Marina Kassel. Das ist sicherlich nicht ideal gewesen, aber es ist eine Möglichkeit. Dann bin ich der Überzeugung, und das sage ich jetzt nach 7 Jahren Piratenpartei, dass man wiederholtes Fehlverhalten auf jeden Fall konsequent ahnden muss mit Ordnungsmaßnahmen und auch Ausschlüssen. Das ist aber nicht an mir, das zu entscheiden. Also ich würde da die Diskussion dann anstoßen und das auf einen Bundesparteitag tragen. Und ansonsten hatte ich ja in meinem Blog auch schon mal geschrieben, dass ich glaube, dass wenn wir eine Form von basisdemokratischer Online-Mitbestimmung wirklich mal einführen würden, dann würde sich viel klarer abzeichnen, wo die Partei eigentlich mehrheitlich verordnet ist. Und dann würden wahrscheinlich viele Streits, so denke ich das müsste ich dann aber vielleicht an späterer Stelle nochmal länger ausführen, dann würden viele Streits bereits im Keim erstickt werden. Könnte damit zusammenhängen, dass wir einfach Mehrheitsverhältnisse gar nicht feststellen können, dass Gruppen oder so Pseudogruppen sich dann irgendwie in der gefühlten Mehrheit befinden. Und wenn mehrere Gruppen sich in der gefühlten Mehrheit befinden, dann geht's los. Habe ich das richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ich öfter schon mal erwähnt, dass ich denke, dass das so ist, dass es sogenannte Meinungsführerschaften gibt oder Leute, die die Meinungsführerschaft sozusagen an sich reißen und die Deutungshoheit. Und es ist völlig unklar und es hat sich ja auch schon abgezeichnet, dass es bei manchen Positionen so ist, dass die Mehrheitsverhältnisse in der Partei ganz anders sind, als es diese sogenannten Lautsprecher vermuten lassen. Und deswegen wäre es wichtig, dass man sich zu bestimmten, dass man zu bestimmten Themen ein klares Meinungsbild hat, innerparteilich, und dass man sich eben auf einen bestimmten gemeinsamen Grundkonsens einigt. Simone, siehst du das auch so? Ja, also definitiv sehe ich auch so. Da wird nach einem Beispiel Ja, gefragt, ich ihr hab's Bauern. sehen. Also ein Konfliktpotenzial, was jetzt schon älter ist, aber was das Ganze, glaube ich, sehr anschaulich macht, ist ja, dass eigentlich die Piratenpartei von ziemlich vielen ITlern ja auch gegründet wurde, mit dem Anspruch, netzpolitische Themen zu besetzen auch und sich da irgendwie zu verorten. Und dann war ja eigentlich ganz klar, dass man Vorratsdatenspeicherung und so weiter ablehnt, dass man vielleicht auch Unternehmen wie Facebook kritisch gegenübersteht. Und dann gab es aber eine ja innerparteiliche Gegenbewegung, wenn man so will, die sogenannte Spackeria, das Post-Privacy-Gebaren. Und das wurde auch relativ prominent in der Presse platziert und wurde auch nicht breit diskutiert. Und da war es für mich dann auch nicht mehr so ganz klar, oder wahrscheinlich auch für viele Leute, die die Piratenpartei von außerhalb beobachtet haben, war es dann nicht mehr so ganz klar, in welche Richtung geht es jetzt denn bei diesem Kernthema. Es wird ja auch so oft dieser Streit zwischen Kernis und anderen heraufbeschworen. Und ja, da ist ja offensichtlich, gibt es das Problem ja bereits bei einem Kernthema. Das ist jetzt ein älteres Beispiel, aber aktuell gibt es da auch so allerhand, denke ich. Und da müsste man mal tatsächlich, das ist dann dieses Schlagwort der Richtungsdiskussion, die müsste man sicherlich auch führen, aber das ist ja auch nun etwas, was ich nur anstoßen kann und wo ich nicht sagen, wo ich die Richtung nicht vorgeben kann. Lass uns doch in diese Diskussion zum Thema Mitbestimmung zwischen den Parteitagen und Meinungsfeststellung der Basis mal ein bisschen einsteigen. Da habt ihr bestimmt beide detaillierte Gedanken dazu. Da der Camilito da jetzt schon angefangen hat, würde ich an der Stelle gerne der Simone den Vortritt lassen. Inwiefern jetzt? Also Ja, Stichwort Bio, SMV und wie ist der Zustand dieser Dinge? Was wollen wir da machen? Wo wollen wir da hin? Wie erreichen wir das? okay. Ja, bin ich ehrlich? Ich habe mich mit allen dreien noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Drüber geflogen, sicherlich geguckt, was es überhaupt ist. Bin ich ehrlich, musste ich bei zwei Sachen. Und an sich super Mittel für so eine Partei. Aber ich denke, irgendwie eins wurde doch, glaube ich, auch beschlossen schon, dass es angewendet wird, aber irgendwie sehe ich davon nichts. Und vielleicht, so wie ich es im Kompass-Interview gesagt habe, stecken in den Kinderschuhen und sind ausbaufähig. Also da muss bestimmt noch eine ganze Menge gemacht werden. Würden wir das machen? Würden wir da heftig Hand anlegen? Oder ist das das Projekt, was man so im Laufe der nächsten paar Jahre machen würde? Also ich denke, als eigentliche Netzpartei sollte da auch wirklich was gemacht werden, weil es sind super Hilfsmittel und warum nicht? Ja. Also da ist meine Position vielleicht auch schon an manchen bekannt. Ich glaube, dass das ein äußerst wichtiges Projekt ist, was wir möglichst zeitnah umsetzen sollten. Es gab ja die SMV, hast du ja schon erwähnt. Es gibt ja auch das Projekt des Basisentscheids. Ich bin leider kein Informatiker, von daher kann ich da leider auch nicht aktiv etwas zu beitragen. Aber ich möchte auf jeden Fall das unterstützen, dass das so bald wie möglich umgesetzt wird. Also ich komme ja auch aus einer Tradition, einer innerparteilichen Tradition, dass ich bei Datenschutz sehr sensibel bin und auch sehr große Empathie an der Stelle habe, aber ich sage auch, dass das etwas ist, was uns wirklich sehr stark von anderen Parteien doch abgrenzen würde, was sehr viel Potenzial birgt, wirklich innovativ zu sein. Und deswegen würde ich da auch wirklich sagen, dass man dass nicht das ganze Projekt einstampft, nur weil es bestimmte Bedenken dem gegenüber gibt. Also ich glaube, da sollte man etwas experimentierfreudig sein und da sollte man etwas mutiger sein. Und weil jetzt noch die Frage links steht, was ist denn Datenschutz? An der Stelle waren die Bedenken, glaube ich, dass eben das ein Online-Computer ist und dass es möglich wäre, am Ende doch dann die Stimmen nachzuvollziehen, wie wer abgestimmt hat. Das war ein Bedenken gegenüber den, ich glaube, konkret gegenüber Liquid Feedback. Solsken scharrt mit den Füßen am Mikrofon. Oh, dann mal weiter vom Mundwerk weg. Nein, Solsken hier am Mikrofon scharrt Ach mit den so. Füßen, nicht du. Solsken, Okay. komm, sprich. Danke. Hallo erstmal. Ich würde einmal gerne noch das mit dem Beispiel, Carmelito, du hast, oder Camillo, Entschuldigung, ich, Ja, Kamelito whatever. ist richtig. Okay. Du hattest gesagt, es gäbe Beispiele oder es hätte sich an Beispielen schon gezeigt, dass die, wenn Meinungsführer oder die lautstarken jetzt nicht die Mehrheitsmeinung abgebildet haben. Und das hätte sich mittels solcher Tools, hätte das schon gezeigt werden können. Da würde ich gerne, das war eigentlich das Beispiel, was ich meinte. Und dann finde ich, würde ich gerne nochmal von dir kurz hören, ist ja jetzt auch von dir immer, ich verstehe es oder kriege Kandidaten mit, die oder auch Mitglieder, die dies eine SMV als Heilsbringer, sage ich jetzt mal, und dann wird alles gut und alles toll ansehen. Und ich sehe, es ist in drei Landesverbänden, namentlich, korrigiert mich sonst, Sachsen, Brandenburg oder MacPom oder Brandenburg und Berlin, ist das ja schon in Berlin kürzlich erst beschlossen worden, aber in den anderen beiden LVs ja ist das ja schon eine ganze Weile. Und ich habe jetzt nicht gesehen, dass das jetzt da irgendwie zu einer nennenswerten Veränderung kam oder das überhaupt schon angewendet wird. Und ja, wie stehst du da so zu? Oder was weißt du da vielleicht mehr? Und ja. Ja, ich denke, also um zunächst auf die zweite Frage zu antworten, dass es einfach auch ein Stück weit an der Benutzerfreundlichkeit liegt. Das hat man bei Liquid Feedback gesehen, dass dort die Teilnehmerinnenquote doch recht durchwachsen war und natürlich dann auch noch das Problem mit den Delegationen. Also ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wenn man die Benutzeroberfläche von diesem Programm barrierefreier gestaltet und benutzerfreundlicher gestaltet, dann würden es auch mehr Menschen nutzen. Das klingt vielleicht nach einer einfachen Lösung, aber ich glaube, das sollte man probieren. Und ansonsten bin ich jetzt nicht so firm in der Frage, wie das jetzt in diesen Landesverbänden aussieht mit den Verbindlichkeiten, also wie mit diesen Abstimmungsergebnissen überhaupt umgegangen wird. Darüber muss man auch erst diskutieren. Ich glaube, dass das zunächst einmal keine verbindlichen Entscheidungen herbeiführen sollte, sondern nur Handlungsempfehlungen an Mitgliederversammlungen und an Vorstände. Und das müsste man sicherlich ausprobieren. Und ich persönlich habe, wie gesagt, auch nicht so viel davon mitbekommen, wie es jetzt in diesen Landesverbänden aussieht. Vielleicht müsste man das dann an prominenterer Stelle einfach platzieren, sodass mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Und zu dem Begriff Heilsmittel, glaube ich, also es ist natürlich schwierig zu prognostizieren. Ich glaube, das wäre eine Märchenstunde, wenn ich jetzt damit anfange. Man muss es halt ausprobieren. Man muss das Potenzial erkennen. Ich glaube, das Potenzial davon ist sehr groß. Und man muss eventuell dann auch Änderungen vornehmen und das Ganze auf Erfahrungswerten basieren lassen. Die drei Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind sicherlich Erfahrungswerte. Und ansonsten muss man das halt eben ausprobieren. So, die erste Frage ist, also das Beispiel, was ich bereits genannt hatte, ist ja eigentlich, also ich vermute jetzt mal, und es gab zumindest in meinem Landesverband auch sehr viele sogenannte VMBs, also schlicht Umfragen zu dem Thema, und ich vermute mal, dass beispielsweise beim Thema Datenschutz doch die meisten Piraten sagen würden, dass Datenschutz wichtig ist und dass Post-Privacy nicht so Parteiposition ist. Und ich glaube, also ich wollte damit nicht ausdrücken, dass ich bei gewissen Themen meine eigene Positionierung in der Mehrheit sehe, sondern ich glaube, dass es da einfach viele Konflikte gibt, beispielsweise auch beim bedingungslosen Grundeinkommen. Darüber werden wir vielleicht später auch noch sprechen. Da ist ja bekannt, dass in einzelnen Regionen der Bundesrepublik das Ganze eher weniger populär ist und in anderen Regionen eher populär. Und das an sich halte ich für einen schwierigen Konflikt. Und da müsste man vielleicht sich darum bemühen, dass man geschlossen auftritt und dass man vielleicht auch bestimmte Positionen noch klarer ausformuliert. Dankeschön, Simon. Magst du dem etwas hinzufügen? Nö. Dann lass uns mal zum Thema Struktur kommen. Es gibt ein paar Überlegungen von Piraten, die sind der Meinung, dass Landesvorstände auf der Bundesebene ein bisschen mehr mitgestalten. Es gibt da verschiedene Überlegungen, wie man das genau machen könnte. Das reicht vom Vetorecht für Ausgaben über einer bestimmten Höhe und bis zum Mitbestimmen in oder Vetorechten oder Rechten, Parteitag einzuberufen oder sowas. Kennt ihr diese Überlegung? Parteirat, Piratenrat oder wie auch immer das denn heißt. Ich kriege jetzt gleich wieder den traditionellen Anschiss hier, dass ich was nicht genau ausgedrückt habe. Kennt ihr diese Überlegung und wenn ja, wie steht ihr dazu? Also ich habe erst vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht wo, drüber gelesen. Ich glaube, es war sogar auf Twitter, hat das jemand erwähnt. Da habe ich mich mal versucht reinzulesen. An sich denke ich, ist es gar nicht so schlecht, wenn es pro Landesverband halt eine Person gibt, die irgendwie dafür zuständig ist, ja, wie soll ich jetzt sagen, die Ansichten oder beziehungsweise die Meinung des Landesverbands in den Bundesvorstand mit einzubringen, dass die da auch ein Mitbestimmungsrecht haben. Warum nicht? Ich meine, wenn man sich das bei den anderen etablierten Parteien anguckt, bei denen ist das teilweise auch so, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und warum sollten die Piraten das nicht auch hinbekommen? Also ich meine, ich denke, es wäre auf jeden Fall dann nicht, wenn jetzt eine Entscheidung getroffen wird, dann ist das wird jetzt immer nur der Bundesvorstand, ja, wie sagt man, ach Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also Beteiligt. ja, beteiligt, sondern so ist es durch alle Landesverbände mit abgestimmt worden. Also ich denke, so ein Mitbestimmungsrecht bei einigen Sachen, nicht bei allen, aber bei einigen Sachen, wie zum Beispiel bei Ausgaben, finde ich gar nicht so schlecht. Ja, also ich glaube, dass auf einer unbürokratischen Ebene sowas auf jeden Fall gemacht werden muss. Ich würde jetzt nicht pauschal behaupten wollen, dass bestimmte Probleme, die auch auf kommunikativer Ebene waren, dass die jetzt durch so eine Mitbestimmung pauschal ausgeschlossen werden können. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall, dass auf jeden Fall da eine Vernetzung stattfinden muss. Also das ist ja völlig klar. Ich bin, gab's so bestimmte Sachen jetzt mal abgesehen von einem Vetorecht oder so, wurde das doch sicherlich auch in der Vergangenheit so zumindest ein Stück weit gehandhabt. Ich bin jetzt auch etwas abgelenkt durchs Pad. Das tut mir leid, ich werde mich bessern. Ich kann jetzt gerade nicht. Gibt's Fragen zum Thema Parteistruktur, Projekt und sowas von dieser Art, vielleicht am Saalmikrofon? Keine Fragen dieser Art. Ah, Right of Parley, ich wusste doch. Ich weiß nicht, ob es genau da reinpasst, aber Kamelito, du kommst ja aus Hessen. Was hältst du denn von dem VMB? Ja, also es wurde ja jetzt auch im Chat schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit ist, sehr schnell sich ein Meinungsbild einzuholen. Das wurde bis jetzt, soweit also ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, aber es wurde auch nicht zu verbindlichen Entscheidungen benutzt, sondern auch nur als Handlungsempfehlung. Und Kamelito? ja, hört man mich nicht? Du bist weg. Hört man mich nicht? Doch, ich höre dich schon. Ich höre auch. Ja, Herr Monopol, hören Sie mich? Jetzt hörst du mich. Okay. Vielleicht war auch Auch. ich weg. Ja, das kann, gut, dann fange ich nochmal kurz von vorne an, aber ich kann Verzeihung. eigentlich darauf relativ schnell auch antworten. Also ich finde das als eine gute Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Es wird ja hauptsächlich auch nur für Unverbindliche benutzt und ein großes Problem ist, dass die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerquote dabei nicht so hoch ist. Also stellenweise war sie, glaube ich, bei auch mal über 50%, aber insgesamt doch auch nicht ungefähr, also nicht unbedingt repräsentativ. Wahrscheinlich werden die meisten aktiven Leute schon abgebildet, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es eben zur Lösung struktureller Probleme und das Thema ist ja jetzt gerade auch Struktur, dass es dazu unbedingt beiträgt, wenn das vielleicht auch ein bisschen auf die Frage eingeht. Olaf, bitte zum aktuellen Komplex. Ja, bin ja auch aus Hessen. Also ich halte das VMB Also es ist einfach eine Umfrage und man könnte das sicherlich auf Bundesebene ähnlich mit einem Lime-Survey durchführen. Was ich sehr schlecht dran finde, ist, es ist überhaupt keine Diskussionsplattform, die findet irgendwo anders statt. Und naja, also man kann sehr leicht tendenziöse Fragen stellen sich, ja, also ich sehe nicht, dass das VMB ein Tool ist. Wie du darauf kommst, dass das 50% hat, weiß ich auch nicht. Sorry. Das war jetzt eine Frage. Ich habe ja durchaus gesagt, dass die Teilnehmendenquote eher gering ist. Mir sind einzelne Abstimmungen bekannt, wo es mal bei 49% oder so lag. Aber ich wollte ja, wie du ja auch darauf hinweisen, dass das eben zur Lösung struktureller Probleme nicht geeignet ist. Und du hast schon recht. Natürlich findet darauf keine wirkliche Diskussion statt. Natürlich ist es offen für Suggestivfragen aller Art. Da frage ich mich aber, wie man das jetzt gezielt unterbinden soll. Und die Frage ist eben, wo sollen Diskussionen überhaupt dann stattfinden? Da könnte man jetzt auf der einen Seite eine Tool-Diskussion lostreten, das möchte ich nicht. Heute geht es ja um die Vorstellung von Kandidatinnen und Kandidaten und auf der anderen Seite müsste man da eben nochmal grundsätzlicher, glaube ich, drüber diskutieren. Also, wie gesagt, es ist, glaube ich, jetzt müßig über einzelne Tools zu diskutieren. Aber ich teile die Bedenken auf jeden Fall. David. Ja, ich würde von euch beiden gerne wissen, wie gut seid ihr innerhalb der Piratenpartei vernetzt? Und falls ihr gewählt werden solltet, habt ihr Leute, gar ein Team, die euch bei eurer Amtsausübung unterstützen würden, beraten würden, was auch immer? Und wenn ja, wer wären diese Leute? Kann ich anfangen? Ja, gerne. Ja, okay. Also ich bin vernetzt, denke ich schon, dass ich so ein paar Leute kenne. Ansprechpartner, gute Frage. Ich kenne halt wirklich eine Menge. In erster Linie spreche ich Leute an, die mir dann auch nahestehen, mit denen ich wirklich regelmäßig zu tun habe. Freunde, teilweise auch Piraten. Ich arbeite ja für die Fraktion in Spandau und da gibt's halt auch ein, zwei Piraten, die ich dann um Hilfe bitten würde oder fragen würde, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Und die würden mich sicher auch unterstützen. Und sicherlich gibt es da auch in der Basis Leute, die man via Twitter fragen könnte zum Beispiel oder sich an irgendwelche AGs wenden, die es gibt. Also ich meine, es gibt mehr als genug in Berlin. Ich denke, das sollte wenig das Problem sein. Darf ich nochmal kurz nachfragen? Das heißt, du bist hauptsächlich innerhalb Berlins vernetzt, aber nicht bundesweit? Doch, auch bundesweit. Ja, also ich habe in meiner gesamten Zeit, in der ich bei den Piraten bin, also ich war sowieso immer auch bundesweit unterwegs, habe da ziemlich viele Leute, auch die meisten Vorstände persönlich kennenlernen können. Aber was ich zu der Frage vielleicht wichtiger finde, ist, dass ich glaube, dass ich bis jetzt leider noch nicht alles kann. Von daher habe ich auch schon an anderer Stelle immer wieder mich auf Leute mit Expertise berufen, innerparteilich. Also ich kenne ja sowieso ziemlich viele Leute auch einfach über die Piratenpartei, weil ich dort viele Jahre meines Lebens sozusagen verbracht habe. Und auch leider auch Leute, die ausgetreten sind aus der Piratenpartei, die Expertise hatten, die auch bundesweit schon mitgearbeitet haben, zum Beispiel im Social-Media-Bereich. Und die aber immer noch mir ihre Expertise angeboten haben und die ich dann auch sehr gerne nutzen würde. Und ansonsten auch Leute, die außerhalb von der Partei, Freunde und so weiter, das wurde ja schon genannt. Aber um kurz zu antworten, ja, ich bin vernetzt. Okay, ich danke euch. Deine Frage zu den AGs wäre übrigens jetzt, wenn du am Mikrofon bleibst, vielleicht auch gleich ganz gut aufgehoben. Dann brauche ich sie nicht zu stellen, weißt du? Na gut, dann stelle ich nochmal die Frage, die ich allen anderen Kandidaten auch gestellt habe. Glaubt ihr, dass AGs innerhalb der Piratenpartei eine andere Stellung brauchen, die in irgendeiner Form legitimiert werden sollten, durch Aufnahme in die Satzung oder ähnliches? Und wie findet ihr das Konzept der Themenbeauftragten? Würdet ihr das weiterführen oder habt ihr da eine andere Idee? Ja, also ich glaube, das wurde im Chat ja eben schon angedeutet, ist bei vielen Sachen einfach das Problem, dass die Leute fehlen. Ich sehe das jetzt im Bildungsbereich, dass dort einfach viele Leute sich verkrümelt haben und dass dadurch die Arbeit so ein bisschen zum Stehen kommt. Themenbeauftragte, das kann man auf jeden Fall machen, aber auch da ist es wichtig, dass man einfach viele Leute hat, die dort auch dahinter stehen, die dort mit ihrer persönlichen Expertise im jeweiligen Themenfeld etwas beitragen können. Diese Leute müssen wir auch stellenweise wieder zurückgewinnen oder eben neu bestimmen. Dadurch können wir das auf jeden Fall in einer Art und Weise fortführen, dass es auch wieder zu konstruktiver Arbeit kommt. Aber ich sehe eben bei vielen AGs im Moment, dass es schwierig ist, einfach weil die Manpower fehlt. Und ansonsten glaube ich, dass das bis jetzt also es kommt natürlich auf die verschiedenen AGs an. Da gab es ja auch schon viele Diskussionen zu bestimmten Randgruppen sozusagen, aber ich glaube, dass dort doch mehrheitlich sehr gut Arbeit stattgefunden hat bis jetzt. Das war jetzt aber noch keine Aussage da. Ja, also deswegen würde ich das auf jeden Fall, also würde ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, man muss die jetzt in ihrer Stellung man muss denen noch mehr Gewicht geben oder so. Zunächst einmal muss man sie wieder arbeitsfähig machen und dann kann man darüber nachdenken, ihnen mehr Gewicht zu geben. Simone. Soll ich noch drauf antworten? Ja, bitte. Okay, also ja, ich denke, die Themenbeauftragten sollten schon aus den AGs hervorgehen oder zumindest mit den AGs irgendwie mehr zusammenarbeiten. Also das ist so meine Meinung. Ansonsten habe ich mich ganz ehrlich noch nicht wirklich mit dem Thema so auseinandergesetzt. Und zum Thema AG-Status? Wie meinst du das jetzt genau? Bist du der Meinung, dass die AGs in irgendeiner Form legitimiert werden sollten, also irgendwie offiziell erkannt werden, in welcher Form auch immer? Ist eine gute Frage. Es ist echt schwierig. Lass mich mal bei der Simone, bei der ich gerade gesehen habe, dass sie nicht nur zum stellvertretenden politischen Geschäftsführer, sondern auch noch als Generalsekretär kandidiert, die Frage nachschieben. Wir haben die ganze Zeit jetzt irgendwie über so einen politischen Aufbau der Piratenpartei geredet, weil ich irgendwie auf dem Radar hatte, ihr wollt politische Geschäftsführer werden. Würde ich da gerne nochmal nachfragen. Da gibt es ja mit der Bundes-IT und Verwaltungspiraten oder sowas, da gibt es ja gerade im Bereich des Tätigkeitsfelds des Generalsekretärs eine sehr stark ausgeprägte, vorhandene Struktur, auch mit Festangestellten und so. Kennst du die und würden die deine Kandidatur als Generalsekretärin unterstützen? Prinzipiell ja, habe ich mich damit beschäftigt, was die Aufgaben sind, und ich hätte damit jetzt nicht so das Problem. Inwiefern meinst du das jetzt so? Ja, das sind halt ganz viele Leute und das ist eine existierende Struktur. Und da ist es halt schon interessant, ob jemand mit dieser Struktur vertraut ist, sich in dieser Struktur da auskennt und wie man dann erwarten kann, dass er mit dieser existierenden Struktur zurechtkommt. Oder siehst du da einen Reformbedarf, vielleicht mehr Festangestellte, eher weniger Festangestellte oder so? Kann ich so nicht sagen. Ich war noch nie Generalsekretär irgendwo. Aber aus meiner Erfahrung, ins kalte Wasser springen hilft häufig. Also das hatte ich jetzt selber. Habe ich selber miterlebt jetzt. Ich hatte vorher noch nicht so wirklich in der Politik zu tun. Und bin da jetzt mehr oder weniger durch einen Zufall reingerutscht und hatte auch keine Einweisung, was ich tun muss oder was ich tun darf, wie auch immer. Und man lernt mit den Aufgaben, die man bekommt. Und wenn man halt nicht weiter weiß, gibt es mit Sicherheit auch Leute, die man fragen kann. Und von daher ins kalte Wasser und Wer mir helfen will, hilft mir, wer nicht, der nicht. Und ich denke, ich bin lernfähig, ich stelle mich der Aufgabe. Pirates Mandat. Jens. Jens. Achso, ich habe noch gar keine Frage. Sorry, ich bin nur hier reingerutscht, weil ich gestern hier war. Unglaublich. Das wird in Halle anders, Leute. Aber wir haben den Piratus da. Ich hätte auch noch eine Frage. Oh, okay. Dann bitte aber zu diesem Themenkomplex, wenn... Damit hast du mich vorhin auch aus dem Konzept gebracht, aber diesmal nicht. Einfach ganz einfach, was ist die Aufgabe von einem politischen Geschäftsführer und was ist das überhaupt, das politische Geschäft? Wer immer zuerst möchte. Oder soll man losen? Ja, die Aufgabe eines politischen Geschäftsführers ist es, die politischen Geschäfte zu führen. Ich habe da in meinem Blogartikel ziemlich viele Punkte drunter verstanden, und zwar das nach innen wirken, darüber haben wir eben schon gesprochen, und das nach außen wirken. Das hat zumindest zu unserer Hochzeit vor allem die Kommunikation nach außen betroffen. Im Moment ist es, glaube ich, etwas schwieriger, weil die Außenkommunikation ja etwas gelitten hat. Und ich glaube, dass es jetzt an uns ist, dort Strategien einfach zu entwickeln und dort zusammenzuarbeiten. Und das schließt natürlich die Miteinbeziehung der Basis ein. Und ich glaube, daran müssen wir erstmal arbeiten. Und das sehe ich als Aufgabe für die nächsten Jahre. So eine allgemeine Definition ist, naja, fällt mir jetzt gar nicht so leicht. Vielleicht lasse ich auch erstmal der Kollegin den Vortritt und ergänze dann weiter. Also ja, politischer Geschäftsführer, ich kandidiere ja nur als Stellvertreter, aber ich denke auf jeden Fall, sollte der Vorstand unterstützt werden. Es geht hauptsächlich auch um die Zusammenarbeit mit dem Rest des Vorstands auch. Ja, und was noch, was hat er noch nicht gesagt? Jetzt muss ich überlegen. Ja, in der klassischen, wenn ich ein bisschen aushelfen darf. Ja. In der klassischen Definition ist es ja so ein bisschen das, die Posten des Generalsekretärs und des politischen Geschäftsführers so ein bisschen vermischt sind. Dadurch, dass wir jetzt bei uns beide Positionen haben, gehört dazu natürlich auch so ein bisschen die Leitung der Verwaltung. Und die Leitung auch der Geschäftsstelle, daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen der Name. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie wir das bisher gehandhabt haben. Ich glaube, dass da der Bundesvorstand auch so ein bisschen zusammen für zuständig ist. Ja, wenn wir jetzt noch weiter Definitionen abklopfen wollen. Ich glaube, das kann man im Internet nachlesen. Ja, du hast deine Frage beantwortet. Die wurde noch gar nicht gestellt. Wie soll die beantwortet sein? Ach so, nach gestern war traumatisch. Pirates und dann zu Rätzken. Fange ich mal mit der Frage zuerst an. Ne? Meine Frage geht hier an die Simone. Ich habe dir gerade so ein bisschen zugehört und bin mir nicht sicher, ob du wirklich geeignet bist für den Job. Meine Frage wäre, glaubst du, dass die Piratenpartei in ihrer aktuellen Situation im BUFU Kandidaten braucht, die quasi nicht eingearbeitet sind, die von den Strukturen soweit erstmal keine Ahnung haben und so Learning by Doing machen wollen? Meinst du nicht, dass das ein bisschen riskant ist in der jetzigen Situation? Das mag sicherlich riskant sein, gebe ich dir recht. Und für viele ist das vielleicht auch, ja, also in dem Fall wäre ich dann nicht wählbar sozusagen. Aber in der jetzigen Situation sollte sich vielleicht auch jeder mal überlegen, ob er es nicht selber auch machen könnte, wollte oder die Möglichkeit hat doch jeder zu kandidieren. Also warum nicht? Es beschweren sich alle Leute über die aktuell eigentlich die Arbeit können, es aber nicht machen, weil sie keine Lust mehr haben, weil es nur noch Streitereien gibt. Aber wenn dann wirklich jemand kommt, der sagt, ich springe für euch in das kalte Wasser, ich möchte mich einarbeiten, dann heißt es, nö, ist unwählbar, weil hat ja keine Ahnung. Also das finde ich irgendwo, weiß ich nicht, passt nicht zusammen. So, es gibt. Ja, ich kann da eigentlich gerade anschließen. Simone, ich merke irgendwie, wenn ich dir so zuhöre, du weißt sehr wenig über die Strukturen in der Partei. Du hast dich mit SMV, BEO, also sehr kontrovers diskutierten Themen und groß diskutierten Themen offenbar auch nicht so auseinandergesetzt mit. Du möchtest Generalsekretärin werden und kennst offenbar, weißt auch da nichts über die Strukturen, kennst die Leute dort nicht. Und vor diesem Hintergrund dessen, was du so erzählt hast, frage ich mich irgendwie, wie deine Kandidatur motiviert ist oder also wie kann man für etwas kandidieren, wo man überhaupt nicht weiß, was der Job ist. Das ist mir gerade irgendwie nicht so ganz klar. Also ich bin mir bewusst, dass ich noch viel lernen muss, dass ich nicht alles weiß. Das ist klar. Stehe ich auch zu. Aber das Ding ist einfach, dass ich der Meinung bin und meinetwegen dann eben nicht als Generalsekretär, sondern als rechte Hand von vom politischen Geschäftsführer, dass irgendwo eine Veränderung her muss. Und warum nicht mit Leuten, die vielleicht gerade erst mal frisch dabei sind und vielleicht auch frischen Wind oder neue Ideen reinbringen. Also ich verstehe jetzt, warum du jetzt sagst, nur weil ich viele Sachen halt nicht weiß, bin ich ungeeignet. Okay, du sagst, du möchtest, ich setze nochmal, Entschuldigung, aber eins dahinter, du sagst, du möchtest Veränderung. Wie kann ich Veränderung wollen? Oder dann führe es gerne nochmal konkret aus, welche Veränderung, weil ich es persönlich für mich schwierig finde, Veränderung bei etwas zu benennen, von dem ich gar nicht so genau weiß, wie es funktioniert. Also, aber führe das gerne aus, was du gerne verändern möchtest. Zum einen denke ich, es kann einfach nicht sein, also es ist meine persönliche Meinung, es kann einfach nicht sein, dass wenn es schon einen kommissarischen Bundesvorstand gibt, dass der dann auch noch Sachen entscheiden darf, wo ich der Meinung bin, die dürfte er so nicht entscheiden. Ich habe das mitbekommen, wie zum Beispiel Kredite zu vergeben an Leute für Sachen, wo ich denke, die sind völlig überflüssig. Oder eben dieser ganze Zoff, der jetzt beim Bundesschiedsgericht liegt, in Bezug auf den Bundesparteitag, dass der ja hätte schon viel früher stattfinden können, es aber nicht angenommen wurde und so eine Sachen. Weiß ich nicht. Also ich denke, da muss irgendwo eine Struktur her und da könnte man drüber reden, ob da nicht vielleicht, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Schwierig. Also solche Sachen müssen dringend geändert werden. Das kann einfach nicht sein, dass das einfach so entschieden wird. Das heißt vor allem irgendwie mal einen anderen Stil, meinst du? Ja, ja. Gibt es noch Fragen zu den Projekten der beiden Kandidaten am Mikrofon? Weil, wenn nicht, dann würde ich gerne zum Thema der Jens. Zu den Projekten oder darf man auch zur Kandidatur allgemein etwas fragen? Mach mal Kandidatur, aber jetzt nicht irgendwie Transparenz und Amtsführung, das machen wir später. Nee, aber an Terrorkrümel, also Simone Wagner, hätte ich mal eine Frage. Du kandidierst, glaube ich, für welche Position als Generalsekretär und als stellvertretender Geschäftsführer? Ja. Und was würdest du lieber machen? Stellvertretender politischer Geschäftsführer. Ah, okay. Weil, wie glaubst du denn halt, also ich glaube, du bist jetzt halt auf Bundesebene noch gar nicht so bekannt gewesen. Könntest du noch mal vielleicht erzählen, was auf Bundesebene so deine Schwerpunkte sind? Man kennt dich eigentlich, in welchen AGs du so aktiv bist. Glaubst du, dass du zum Beispiel gegen Michael Ebner, der ja in der Partei sehr profiliert ist und schon längere Zeit sehr aktiv ist, als Generalsekretär eine Chance hast? Und wenn ja, warum? Was kannst du besser als Michael? Erstens, ich kann mit Sicherheit nichts besser, also würde ich jetzt so nicht behaupten. Sicherlich gibt es Kleinigkeiten, die ich vielleicht besser kann als er, aber ich stelle nicht seine Fähigkeiten in Frage, um Gottes Willen. Dazu kenne ich ihn gar nicht. Also ich kenne ihn mehr oder weniger nur aus dem Internet, ganz ehrlich. Und warum sollte ich ihn in Frage stellen? Ich meine, guck dir die Kandidaturen für den Vorstand an. Wer ist da am besten geeignet. Also das kann man so auch nicht sagen. Ja, okay, danke. Aber vielleicht noch mal eine andere Frage. Du bist ja, habe ich gesehen, in der Partei seit wann? Seit 2011 oder seit 2010? Nee, seit diesem Jahr. Ah, okay. Also seit 2014. Richtig. Ah, okay. Moment, dann habe ich das durcheinander gebracht. Ja, das heißt, du bist auch noch gar nicht so lange dabei. Seit 2014, wann bist du denn genau eingetreten? Vor 2 Monaten. Ah, okay, vor 2 Monaten. Aha. Das heißt aber auch, sag ich mal, die Erfahrung oder hast du vorher schon irgendwie bei den Piraten Berührungspunkte gehabt? Bin jetzt später, ich weiß nicht, ob ihr schon behandelt hattet, aber hast du irgendwie vorher schon Berührungspunkte gehabt? Weil es gibt ja auch viele Themen auf Bundesebene, wie zum Beispiel der ganze Streit um Liquid Feedback oder um das BGE oder um Flügel die kann man ja auch vielleicht nur verstehen, wenn man schon längere Zeit diese Diskussionsstränge kennt. Oder wie glaubst du, kannst du das halt alles verstehen, wenn du erst seit 2 Monaten dabei bist? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich alles verstehe. Sicherlich Berührungspunkte zu den Piraten habe ich schon sehr, sehr lange. Ich glaube so seit 6 Jahren schon, weil ich eine Menge Leute kenne, die sind schon vor anno dazu mal direkt zu den Piraten. Sicherlich habe ich auch die ganzen Diskussionen ums BGE und was weiß ich alles mitbekommen. Das Ding ist aber, dass vieles intern gemacht wurde. Also nach außen hin gab es zwar irgendwo eine Diskussionskultur, aber die ist nicht so nach außen gekommen, dass ein komplett Außenstehender mitdiskutieren konnte. Und von daher sicherlich, man kann sich nicht in 2 Monaten alles aneignen, was jemand weiß, der schon seit 7, 8 Jahren bei den Piraten ist. Okay, du bist seit 2 Monaten bei den Piraten. Das heißt, du bist irgendwann eingetreten. Da hat der Bufo sich eigentlich schon zerlegt gehabt, beziehungsweise da gab es schon die Rücktritte. Viele Leute, die sagen ja zum Beispiel, die Piraten sind auf dem absteigenden Ast. Jetzt haben wir im Sternenartikel gesehen, die Piraten kann man abschreiben angeblich. Ist ja nicht mehr so der Hype wie vielleicht in 2011 oder 2012. Was hat dich denn dazu bewogen, bei den Piraten einzutreten? Warum hast du jetzt gerade den Schluss gefasst, Mitglied zu werden und dich jetzt zu engagieren? Ich wohne jetzt seit, seit 3,5 Jahren in Berlin und habe viele Piraten hier in Berlin kennengelernt. Von vielen bin ich enttäuscht und es gibt auch sehr viele Piraten, mit denen ich Gespräche hatte. Unter anderem einer Piratin aus Reinickendorf und einer ganz lieben Piratin aus Lichtenberg. Und durch diese Gespräche bin ich jetzt der Meinung gewesen, okay, ich trete ein in die Partei, die beiden haben mich überzeugt und ich versuche, was zu ändern. Ich versuche mich ja selber erstmal zurechtzufinden in der Partei. Ah, okay, das heißt, die haben dich im Grunde genommen als Mitglied geworben. Geworben würde ich so ja nicht sagen, aber durch die Gespräche bin ich davon überzeugt gewesen. Ah, okay. Du bist ja ziemlich mutig, wenn du sagst, du möchtest hier gleich in den Bundesvorstand. Ich sag mal, man zum Beispiel in der Partei solche Ämter anstreben, hat ja auch Vorbilder. Wer sind denn in der Piratenpartei deine Vorbilder, also Piraten, wo du sagst, den finde ich richtig gut, der macht eine richtig klasse Politik. Ich möchte gern so sein wie er oder ich bewundere das, was er für die Partei tut, was er getan hat, weil er vielleicht ein politisches Thema vertritt, wo du sagst, hey, das ist total ein wichtiges Thema und das muss man jetzt vertreten, oder weil du sagst, ich finde den einfach von der Person halt super, so wie er rüberkommt, so wie er vielleicht im Fernsehen aufgetreten ist. Hast du irgendwelche Vorbilder in der Piratenpartei, Leute, wo du sagst, die findest du klasse? Spontan fallen mir 3 Personen ein. Aus 3 verschiedenen Bundesländern, die ich für ihre Arbeit und für ihr Tun und bei der Piratenpartei so, ich würde sagen, schon fast bewundere. An allererster Stelle Frau Gerlach aus Köln. Ich finde super, was sie geschafft hat, dass sie in den Rat der Stadt gekommen ist. Dass sie weiterkämpft für die Partei, finde ich super. Ich bin mit ihr auch befreundet, also von daher, sie unterstützt mich auch, wo sie kann. Zum anderen, ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber finde seine Arbeit sehr gut. Das ist der Herr Savosch. Carsten Savosch, sehr sympathischer Mensch. Und zum anderen liegt daran, dass ich jeden Tag, fast jeden Tag mit ihm zusammenarbeite. Das ist der Herr Paulini aus der Fraktion in Berlin-Spandau. Ich finde es gut, was er macht, wie er sich für seinen Stadtbezirk einsetzt. Und so sollte das eigentlich fast bei jedem sein. Okay, dann Dankeschön für die interessanten Antworten. Gern. So, wenn da keine weiteren Fragen am Mikrofon mehr sind, dann würde ich gerne in den Themenkomplex Politik einsteigen. Im Moment sind ja die Piraten ganz, ganz heftig unterwegs, sich politisch zu positionieren. Da gibt es Leute, denen ist das Wort links irgendwie ganz wichtig und anderen ist das Wort sozialliberal ganz, ganz wichtig. Ich frage mal so, wo verortet ihr euch denn so selber politisch? Also muss nicht mit Hilfe dieser Schubladenbegriffe passieren, sondern vielleicht eher inhaltlich. Und wie steht ihr zu Menschen, die da im Detail anders unterwegs sind als ihr selbst? Vielleicht mal Carmelito. Ja, also da kann man natürlich jetzt ein sehr großes Fass aufmachen. Ich versuche es mal nicht aufzumachen, sondern versuche das mal kurz zu fassen. Also für mich persönlich steht auf jeden Fall Pluralismus und Freiheit im Vordergrund. Ich verstehe Freiheit vor allem als die Abwesenheit von staatlichen Einschränkungen. Und so hat das die Piratenpartei ja auch eine ganze Zeit lang verstanden, wenn man sich jetzt, wenn man überlegt, was ist überhaupt Vorratsdatenspeicherung, das ist ja ein Eingriff in die Privatsphäre. Und ich leite eigentlich meine Position von diesem Freiheitsbegriff ab und denke das weiter. Und da komme ich eigentlich im Wesentlichen, was bei mir natürlich jetzt noch besonders ist, weil ich einfach mit 13 dazugekommen bin und hier quasi auch politisch sozialisiert worden bin. Ich komme dann im Grunde im Wesentlichen auf das, was bei uns auch im Programm steht. Und ja, das mag, also wenn ich jetzt hier anfange mit linksliberal oder links oder rechts, dann kriege ich gleich einen Shitstorm auf Twitter. Also ich glaube, dass im Grunde unsere Position auf jeden Fall irgendwo zwischen liberal und sozial, oh Gott, sozialliberal, das darf man ja gar nicht sagen, aber dass die dort auf jeden Fall in der Richtung verortet sind, vielleicht auch in liberal-libertärer Tradition. Ich weiß nicht, jeder würde wahrscheinlich jemand anderen als, ja, wie soll ich sagen, als dort ist ja, hier wurde ja eben nach Vorbildern gefragt, also da würde jeder jemand anderen nennen, wer da irgendwie philosophisch der Vordenker war oder so. Aber naja, das ist schwierig zu beantworten. Also ich möchte da jetzt wirklich nicht mich in die Gefahr begeben, da irgendwelche Begriffe zu nennen. Aber ich glaube, dass ich dort, wie ich es eben genannt habe, mich politisch verorte und dass das eigentlich auch im Partei der Piraten, im Programm der Piratenpartei gut widergespiegelt wirkt. Simone. Ja, jetzt wird's ganz schlimm. Nein, schlimm wird nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich denke. Ich verorte mich eher in die linke Richtung. Ja, heißt aber nicht, dass ich mit irgendwelchen Organisationen, die schwarze Hoodies tragen, sympathisiere. Ja, also schon eher in die linke Richtung, linksliberal, wie auch immer. Ich weiß, das sind scheiß Wörter, aber kann man sehen, wie man will. Ja, das ist meine Richtung. Huch, wo ist der Telefon hin? Moment, das mal wiederholen. Ich hol dich mal, Carmelito. Ja, sorry, das ist, wenn man wild durch den Bildschirm klickt. Ja, und das Podium mussten wir hier zumachen, wir hier Durchgangsverkehr hatten. Der Zaffert will, glaube ich, da eine Frage loswerden. Ja, ja, ich habe nur eine Verständnisfrage, ich muss auch gleich weg. Und zwar an den Terrorkrümel. Was ist denn der Unterschied zwischen sozialliberal und linksliberal? Kannst du mir das mal erklären? Prinzipiell ist da kein Unterschied. Okay, warum legst du auf dieses Wort links dann so Wert, linksliberal? Ich wurde schon oft jetzt drauf angesprochen und ich habe auch ganz kurz ins Pad geguckt. Man kann sagen, was man will. Man sagt sowieso falsch, ob ich nur sage, ich bin sozialliberal, linksliberal oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich fühle mich der linkeren Politik eher hingezogen als der konservativen oder der rechten, wie auch immer. Such ein passendes Wort, dann werden wir vielleicht alle zufrieden, aber so weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist meine persönliche Einstellung. Okay, dann noch eine Frage. Was ist eine linke Politik? Ja, ich habe das mal so gelernt. In der Paulskirche war die Regierung rechts gesessen und alles davon daneben war Opposition und das waren die Linken gewesen. Was verstehst du unter linker Politik? Sozialismus? Nur weil ich in der DDR aufgewachsen bin. Nee, das weiß ich nicht. Entschuldigung, es ist eine ernste Frage. Okay, nein, also ich muss dazu sagen, ich habe früher sehr viel mit der Linkspartei sympathisiert, als ich noch in Frankfurt-Oder gelebt habe, war ich in einigen, ja, wie sagt man, AGs, ich weiß nicht, ob das bei denen auch AGs heißt, habe bei denen viel gemacht und war auch kurz davor, in die Partei einzutreten, habe es dann nicht gemacht, weil ich die Stadt verlassen habe. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich heute bei der Linkspartei und das wäre so mein Verständnis von linker Politik. Okay, dann zwei Sachen noch, dann halte ich die Fresse. Punkt eins ist, warum bist du der Meinung, dass eine zweite Linkspartei in Deutschland erfolgreich sein soll? Sollten die Piraten nicht vielleicht eher eine eigenständige Politik entwickeln, ja, und diese selbstbewusst vertreten? Und Punkt drei ist, du findest also eine Steuerpolizei, ja, was die Linkspartei im Programm hat, also die Menschen überwachen soll, dass die brav ihr Kohle abgeben, liberal. Okay, nee, habe ich nicht gesagt. Also weder das eine noch das andere. Ich muss nicht, weil ich mit einer Partei sympathisiere, deren komplettes Parteiprogramm anerkennen. Aber das, was die Hauptsache ist der Partei, also die Steuersache, die lass mal außen vor. Es gibt ja noch viele andere grundsätzlich. Ich meine, die Piraten sind ja auch nicht nur fürs BGE oder keine Ahnung. Im Prinzip sind die Piraten eine Netzpartei und das ist das, was mich eher dahin gezogen hat zur Piratenpartei als zu allen anderen Parteien. Hast du vorhin anders gesagt? Entschuldige bitte, ich bin jetzt fertig, danke. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ich würde an den Begriff Netzpartei nochmal anschließen wollen und warne sozusagen vor, dass ich die Kandidierenden nachher nochmal fragen werde, was sie unter Netzpartei verstehen. Aber zuerst war nur Olaf am Mikrofon. Ja, leider kein so super Übergang, aber eine der Fragen, die ich mir für heute vorgenommen hatte, war, wie steht ihr zu zivilem Ungehorsam? Was ist das überhaupt? Und insbesondere in Bezug auf NSA, BND, GCSQ und was da alles gerade so passiert. Ein Politiker einer anderen Partei hat das neulich in einem Interview gesagt, dass er sich davon mehr wünscht. Wünschen wir uns das als Piraten auch? Vielleicht zuerst dann, Kamelit. Ja, also das ist, muss man natürlich schon ein bisschen differenzieren. Also ziviler Ungehorsam bezeichnet ja zunächst ja ein bewusster Verstoß gegen rechtliche Normen. Und ich glaube, ja, also ich habe selbst schon an Demonstrationen mit teilgenommen, wo sich dann auch mal zwischendrin einfach mal hingesetzt wurde und so weiter. Das ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was man gleich ahnen muss. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, ich wünsche mir auch mehr zivilen Ungehorsam, besonders bei sehr sensiblen Themen, wie zum Beispiel dem Asylrecht. Also da finde ich, kann man auf jeden Fall auch... ja, jetzt bewege ich mich natürlich auf dünnem Eis. Also ich lehne Gewalt auf jeden Fall ab. Das ist ganz klar. Aber ich bin trotzdem für mehr zivilen Ungehorsam. So, jetzt muss man da das Mittelfeld irgendwie ein bisschen näher bestimmen. Und das fällt mir jetzt gar nicht leicht. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der bei manchen Diskussionen, wie sie in der Vergangenheit geführt wurden, sich sehr stark um Differenzierung bemüht hat. Zum Beispiel wäre jetzt mit Martin, dass da, was da in Frankfurt mit dem Ei los war, da sag ich ganz klar, also jemand, der den Römer offen für rassistische Sachen benutzt, den kann man meinetwegen auch mal auf einer Demonstration mit einem Ei bewerfen. Das ist dann aus meiner Sicht jetzt nicht so dramatisch, dass man sich da als, dass man da als Partei dem eigenen Parlamentarier in den Rücken fallen muss und sich dann öffentlich von ihm distanzieren muss, aber trotzdem lehne ich Gewalt. Martin gar kein Ei geworfen hat. Nee, es ging darum, dass, ja, das ist mir schon klar, das sollte man, du hast recht, das sollte man natürlich, ihr sind ja nicht nur Frankfurter, das sollte man natürlich dazu noch sagen, es ging um eine dritte Person auf einer Demonstration oder beziehungsweise auf einer Gegenveranstaltung zu einem AfD-Infostand, aber wie ich bereits sagte, bin ich da jemand, der da wirklich differenziert, der sich das genau angeguckt hat, der gesagt hat, ja, diese Person, die nutzt das wirklich für sehr krasse Hetze und da ist es... Kann man da mal ein Auge zudrücken, was nicht heißt, dass ich generell sage, man muss jetzt mehr Eier auf Menschen werfen. Das kann man, glaube ich, durchaus, da kann man wirklich eine Linie ziehen und trotzdem lehne ich Gewalt auf jeden Fall ab. Ich hoffe, das war ungefähr, es ist eine Frage, die man nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten kann. Naja, ich wollte ja wirklich wissen, ob du Ideen hast für zivilen Ungehorsam in Bezug auf NSA, BND, GJSQ etc. Gibt es da irgendwelche Ideen? Weil wir sind eine Netzpartei und ja, gibt es da irgendeine Idee, die dir vielleicht jetzt so in den Kopf kommt? Was weiß ich, will es jetzt nicht selber sagen, aber so DOS-Attacken, keine Ahnung. Ja, also ich persönlich kann keine DOS-Attacke machen. Wie gesagt, ich bin kein ITler. Auf jeden Fall sollten wir da... Nee, du könntest dazu aufrufen. Ja. Oder ja, auch nicht. Oder du könntest sagen, es ist Mist. Ja. Also. Ja, zu sowas würde ich sicherlich aufrufen. Ich finde zum Beispiel auch diese Drohnenaktion, dass man da eine Drohne vor Frau Merkel landet, ist ja, glaube ich, auch ziviler Ungehorsam, gab es ja zumindest Ärger. Das finde ich auch gut. Ich glaube, dass wir das, aber, also ich bin jetzt nicht dafür da, dass ich hier sehr, sehr viele Vorschläge unterbreite, die dann von den innerparteilichen Fußsoldaten sozusagen ausgeführt werden, sondern ich glaube, da müssen wir gemeinsam an Ideen arbeiten, aber ich würde das auf jeden Fall gerne anstoßen und jetzt, wo du es sagst, da bedanke ich mich auch dafür, da würde ich dann auf jeden Fall mal drüber nachdenken und vielleicht auch selbst Ideen beitragen, nur jetzt aus dem Stegreif kann ich die Revolution noch nicht... ja, ausrufen, sozusagen. Ja, und jetzt der Terrorkrümel. Ja, sehe ich ähnlich. Also so aus dem Stand da eine Antwort zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Oder eine Idee aus dem Hut zu zaubern. Allerdings muss ich persönlich sagen, ich würde alles, was DDoS-Attacken oder generell Netzangriffe angeht, definitiv nicht zu aufrufen, geschweige denn irgendwo mitmachen, weil für mich sind das... vielleicht ist es eine Ordnungswidrigkeit. Ich habe mich mit dem Gesetz an sich noch nicht auseinandergesetzt, aber definitiv strafbar und Finger weg. Also ist meine persönliche Meinung. Wenn ich da doch kurz ergänzen darf, damit das klar wird, wie ich bereits sagte, da bewege ich mich sicherlich auf dünnem Eis und ich möchte da nicht in eine Schublade gesteckt werden. Also ich glaube, dass eine DDoS-Attacke auf eine NSA-Webseite, um mal jetzt ein Beispiel zu nennen, dass das, wenn die dann mal ein paar Stunden down ist und so, das ist in Ordnung aus meiner Sicht, aber ich glaube nicht, dass es in Ordnung ist, das Rechenzentrum von denen anzuzünden. Das war eine eindeutige Anspielung auf einen Baden-Württemberger, den ich hiermit verteidigen möchte. Ich habe jetzt da an niemanden gedacht, um Gottes Willen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ist schon okay, ich habe das schon verstanden. Die Frage wird jetzt härter. Olaf, ist deine Frage beantwortet von beiden Kandidaten? Ja, soweit so gut. Dankeschön. Matos. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage jetzt direkt hier an Simone. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, dass du eine echt super gute Tweet-to-Follower-Rate hast. Also du hast auf 8 Tweets kriegst du einen Follower. Das ist wirklich beeindruckend. Kannst du das irgendwie erklären? Ganz ehrlich, nein. Ich weiß es nicht. Okay, dann gleich die zweite Frage. Seid ihr in irgendwelchen NGOs auch engagiert, in irgendwelchen Gruppen, was vielleicht für uns hilfreich wäre zu wissen? Ja, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, also das ist jetzt natürlich erstreckt über mehrere Jahre, ja. Also der Akkord ist ja, da war ich in der Anfangszeit ziemlich aktiv. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so sehr beteiligt wie früher. Und Arbeitskreis Zensur war ich auch eine Zeit lang aktiv, das ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so ein großes Thema. Bei der Hanf-Initiative und beim Hanfverband habe ich eine Zeit lang mitgemacht, ist jetzt aber auch Also das war immer so, ist so periodenmäßig, ne? Wir reden ja jetzt über 7 Jahre. Und bei der Jugendpresse ansonsten, die setze ich ja zumindest auch für ein paar politische Themen ein. Ja, das fällt mir jetzt so spontan ein. Ach so, und beim Bildungsstreik, falls das auch eine Initiative ist, ist aber eigentlich, ja, die organisieren ja was. Entschuldigung. wollte es eigentlich nie öffentlich machen, aber ich kann es jetzt machen, weil ich sowieso auf gut Deutsch gedoxt bin. Ich bin seit 2008 bei Anonymous dabei und engagiere mich im Bereich Sekten. Alles, was mit Scientology zu tun hat. Und das mache ich jeden Monat. Also jeden Monat auf die Straße gehen, Demo, andere Veranstaltungen, wie auch immer. Möglicherweise erklärt das der Follower. Durchaus möglich. Wer ist du denn auf Twitter? Ja, vielen Dank für die Antworten. Wie heißt auch Terrorkrümel auf Twitter? Ja, und die 61 dahinter. Muss ich auch mal gucken. Pass auf, du sammelst jetzt hier heute Abend noch einen Follower ein. Rite of Pali. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zivilen Ungehorsam zurückkommen. Ist das für euch eher eine aktive Sache oder eher eine passive Veranstaltung? Also wenn du jetzt auf Blockaden zum Beispiel, ob Blockaden aktiv oder passiv sind oder wie meinst du das? Kannst du das noch... Ja, die Frage ist, ob über zivilen Ungehorsam dann eher an aktive Sachen dingt, also dass man selber irgendwas tut, oder an passive Sachen, dass man eher etwas verweigert. Was ist da für euch eher sozusagen ziviler Ungehorsam? Doch, also beides. Also ich würde eher sagen, irgendwas verweigern, also was Passives, was Aktives tun, so. Letztendlich fällt mir da wirklich nur ein, was Carmelito schon gesagt hat, irgendwie Sitzblockade bei Demos, aber ansonsten fällt mir da aktiv jetzt nicht wirklich was ein, was man unter zivilen Ungehorsam... Eine DDoS-Attacke ist ja wohl was Aktives. Ja, aber das würde ich mich gar nicht dran beteiligen, weil wie gesagt, schon für mich ist sowas ein absolutes No-Go. Danke. Olaf. Sorry, jetzt war ich gerade kurz abgelenkt. Was sind die G10-Gesetze und warum sind die für die Piraten wichtig? Und daran anschließend gleich, warum sollte man BND und Verfassungsschutz abschaffen? Welche Gesetze? G10. Ich guck kurz bei Wikipedia. Olaf, wir sind keine Netzpartei. Das wissen die Kandidaten alle nicht. Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Das finde ich... Genau das. Also es ist das Gesetz, um was es gerade geht. Artikel 10 Grundgesetz, ja, finde ich gut. Was findest du gut? Gesetz zu Artikel 10 des Grundgesetzes. Die G10-Gesetze sind ja die Gesetze, die es dem... Ja, die das einschränken wollen. Ja, das habe ich jetzt auch gelesen. Die das einschränken. Die finde ich natürlich doof. Ich finde natürlich Artikel 10 des Grundgesetzes gut. Ja, also ich meine, das ist das, um was es gerade sehr heftig geht in der Diskussion. Und ich denke, als politischer Geschäftsführer einer Netzpartei wäre es toll, das zu wissen. Müsste ein bisschen noch nachholen, glaube ich. Ja, klar, definitiv. Du hast auch recht. Also. Lass mich mal jetzt genau diese Frage anschließen. Das mit der Netzpartei. Irgendwo flog der Begriff auch schon mal in der Gegend um. Ich höre ja nicht auf, die Tatsache zu bewerben, dass es eine Bundeswebseite der Piratenpartei gibt. Und ich bemühe mich immer, dass wir auf dieser Bundeswebseite so netzpolitische Artikel haben, weil wir ja irgendwie von vielen da draußen mit dem Internet in Verbindung gebracht werden. Und ich finde da seit inzwischen 10 Monaten keinen Redakteur. Und das deutet mir irgendwie darauf hin, dass dieses Thema Netzpolitik bei den Piraten irgendwie ganz, ganz dringend einer Renovierung bedarf. Könntet ihr mir erklären, was ihr persönlich jetzt, also ohne jetzt irgendjemanden aufziehen zu wollen oder sowas, aber was versteht ihr persönlich unter dem Wort Netzpartei? Was bedeutet das für euch? Und wie würdet ihr diese Themenbereich, den ihr darunter versteht, bei den Piraten wieder ein bisschen verstärken, sodass wir da auch nach außen hin wirken können? Und Captain Leto, wir sind gerade beim Bereich Politik. Ja, also für mich ganz klar, also ich bin ja in der Zeit zu den Piraten gekommen, da gab es ja noch gar keine anderen Themen, außer die sogenannten netzpolitischen Themen oder Bürgerrechtsthemen. Und damals war das die Vorratsdatenspeicherung, irgendwann kam da noch Zensursula dazu und jetzt ist es ja vollkommen kulminiert in der NSA-Affäre, in auch ein Stück weit natürlich auch im NSU-Prozess, das, was gerade angesprochen wurde. Und ich denke, also das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt als Außenstehender, der nicht in der Bundespresse, zumindest in jüngster Zeit mitgearbeitet hat, also der da zumindest nicht an den Hebeln saß sozusagen, oder nicht an der Quelle sitzt, da kann ich jetzt nicht sagen, zur NSA-Affäre haben wir viel zu wenig beigetragen. Also damit würde ich wahrscheinlich den Leuten, die da arbeiten, Unrecht tun. Ich glaube, das hat mannigfaltige Probleme. Aber ich denke, dass, also um das nochmal, ja, ich muss es konkreter machen. Also ich glaube, dass die netzpolitischen Themen auf jeden Fall wieder zum Kerngeschäft der Piratenpartei gehören sollten, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir da auch wirklich Strukturen in der Art aufbauen, dass wir schnell auf alles, was in diesem Themenbereich passiert, reagieren können. Also ich habe in den letzten Tagen mehrere Statements gelesen, da müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken, zu netzpolitischen Fragestellungen, die mich doch berührt haben, wo ich dann sagen würde, da hätte man auf jeden Fall auch drauf reagieren müssen. Und das ist auf jeden Fall eine Form, diesen Themenkomplex zu stärken, aber ich glaube andererseits auf jeden Fall auch, dass eine politische Partei, und wir sind nun mal eine politische Partei und keine Bewegung in dem Sinne, wir sind vielleicht Teil einer Bewegung, wir sind selbst aber keine Bewegung, sondern eine Partei. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich inhaltlich weiterentwickelt und dass man auch zu anderen Themen Stellungen bezieht. Ich würde aber, und das wurde ja eben schon angedeutet, sagen, dass dieser Kern, das die digitale Revolution, das Informationszeitalter, dass das wirklich das ist, was uns als Partei definiert, was unseren Freiheitsbegriff ausmacht und etwas ist, was ganz klar die anderen Parteien noch nicht in der Form realisiert haben und womit wir uns von ihnen auch abgrenzen können. Deswegen ja, man muss es auf jeden Fall wieder stark machen. Zur Frage, wie kommen wir dann gleich noch? Simone? Also ich kann mich dem praktisch fast komplett anschließen. Ja, ich überlege gerade, was ich noch dazu sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also wichtige Themen, zum Beispiel freies Internet, also unzensiertes Internet, eingeschränkte Nutzung von Software, was war noch alles? Ja, die Informationsfreiheit im Internet. Also wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Themen und die müssten einfach wieder nach vorne gebracht werden. Und ja. Jetzt wurde ja vorhin schon das BGE auch genannt als wichtiges Thema der Piraten und auch Alleinstellungsmerkmal. Ist das ein Zufall, dass das jetzt ausgerechnet aus dieser Partei kommt, die sich irgendwie dem Netz sehr stark zugehörig fühlt? Ja, willst du erst, oder? Mir ist das egal. Naja, also das BGE ist ein bisschen ein Sonderfall. Zunächst einmal glaube ich, und das habe ich ja bei der Frage gesagt, wie ich persönlich mich politisch verorte, ist, dass der Freiheitsbegriff, den wir geprägt haben, also einmal die Abwesenheit staatlicher Eingriffe, aber zum anderen auch so eine gewisse Form der selbstbestimmten Selbstentfaltungsmöglichkeit, dass das schon, wenn man es konsequent weiterdenkt, auch zu sowas wie dem Grundeinkommen oder einer sogenannten Mindestsicherung, nennt man das ja auch, führen kann. Ich habe trotzdem ein Problem mit dem BGE-Beschluss, wie er jetzt ist. Ich habe noch keinen Infostand in ganz Deutschland, in sehr vielen Wahlkämpfen, in denen ich in den letzten Jahren jetzt mitgeholfen habe, erlebt, wo es Leute zu uns gekommen sind, die haben gefragt, ja, was ist das denn mit dem BGE, wie soll das finanziert werden und so weiter, wie soll das konkret ausgestaltet werden, dass da irgendeiner, und es waren wirklich auch sehr intelligente und politisch gebildete Menschen, eine eine klare Antwort drauf geben konnte. Und das verunsichert die Leute. Ich habe Podiumsdiskussionen im Bundestagswahlkampf gemacht an Schulen. Das sind ja auch Leute, die sich von sowas eigentlich ein bisschen auch beeindrucken lassen, wenn man so ein bisschen idealistisch daherredet, was ich auch gerne mache. Aber die haben da auch erstmal mit den Schultern gezuckt. Und da war es natürlich für den Kollegen von den Grünen oder von der CDU sehr leicht, da reinzukrätschen und sagen, ja, das ist überhaupt nicht realistisch und so weiter. Von daher müssen wir uns, glaube ich, wenn wir das BGE jetzt weiter im Programm haben wollen, wofür ich auf jeden Fall schon bin, weil ich glaube, das ist eine sehr wegweisende Idee und es ist ja auch kein Zufall, dass andere Parteien auch darüber nachdenken, dass wir das viel konkreter ausgestalten müssen, dass wir das auch ein Stück weit auch wissenschaftlich, ich weiß, das wird hier nicht gerne gehört, aber dass wir ein Stück weit da auch wirklich Fakten zu brauchen, dass das weiter ausgestaltet werden kann, dass wir das wirklich glaubhaft vertreten können in Diskussionsrunden gegenüber den Bürgern auf der Straße. Und dann, glaube ich, ist das eine sehr gute Idee, die, also um nochmal kurz und knapp auf die Frage einzugehen, die, wenn man unseren Freiheitsgedanken logisch weiterdenkt, dass man dazu kommt und dass wir halt jetzt einfach das konkret ausgestalten müssen in puncto Finanzierbarkeit, in puncto wie soll das überhaupt aussehen, weil sonst können wir das gegenüber anderen Modellen einfach nicht glaubhaft vertreten, meiner Meinung nach. Simone. Ja, also das BGE ist jetzt noch nicht unbedingt mein Steckenpferd, gebe ich zu. Ich denke, bevor das überhaupt irgendwie großartig thematisiert werden kann oder umgesetzt werden kann, muss die Finanzierung stehen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das machbar ist. Also ich hatte mich letztens mit einem Piraten drüber unterhalten, der meinte auch, dass irgendwie jedes Jahr 20 Millionen in die Entwicklungshilfe nach China geschickt wurden, dass man das Geld hätte woanders besser einsetzen können, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Also für mich ist es schwer, da irgendwo Ja oder Nein zu sagen zu dem Thema, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, aber ist das jetzt Zufall, dass diese Idee ausgerechnet aus so einer Netzpartei herauskommt? Also abgesehen davon, dass wir jetzt möglicherweise ein bisschen schwächeln, wenn es um konkrete Finanzierungsmodelle geht, wobei ich auch weiß, dass es welche gibt, die hier diskutiert. Dieser Zusammenhang, sind das jetzt einfach, dass wir sozialpolitisch irgendwie auch sehr dedizierte Positionen haben? Fällt das vom Himmel? Nee, also ich denke, dass also das macht schon die Partei aus. Also ich denke, gerade die Piraten haben so viele Themen auf ihrer Agenda, die sie als sozusagen das Alleinstellungsmerkmal kennzeichnen. Also da passt das schon ganz gut ins Programm und das muss halt nur vernünftig umgesetzt werden. Dann passt das auch, denke ich. Christoph und Klaus, ich weiß nicht, wer von euch zuerst am Mikrofon war. Aber der Klaus war schon mal, deswegen können wir den Christoph nehmen. Gut, ich werde eine Frage vorziehen, weil sie einfach gerade passt wie die Faust aufs Auge. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, dann war die Antwort vom einen, ja, ich habe jetzt viel gehört an Infoständen von Leuten, die keine Ahnung hatten und auf Podiumsdiskussionen, die keine Ahnung hatten und die andere hat sich gleich selbst als eine, die keine Ahnung hat, geoutet. Entschuldigung, wenn ich das so plump sage. Wisst ihr, dass es eine SG-innere... Innerparteiliche Bildung. So. Genau, das Wort habe ich gesucht. Dass es diese SG gibt, die sich genau darum kümmern möchte, dass solche Bildung stattfindet, dass wir die Leute schulen, dass jeder sich informieren kann. Und falls ja, wie würdet ihr das unterstützen? Also wenn ich zunächst einmal auf den Anfang deiner Frage eingehen darf, das stimmt nämlich so nicht. Ich habe gesagt, dass ich selbst auf dem Podium stand und Probleme hatte, das glaubhaft zu vertreten. Und ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass das mit der Position, die wir zurzeit im Programm stehen hat, zu tun hat. Und dass man auch jenseits von... oder dass man gerade durch innerparteiliche Bildungsangebote da nicht viel machen kann. Ich glaube, das ist eher ein Problem von der Position. Aber um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, ich habe den Vorschlag auch schon, also ich habe Vorschläge in der Richtung auch schon eingebracht. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich möchte das vorantreiben. Also im Moment ist es ja jetzt nicht unbedingt so, dass wir großartig Leute zum Fernsehen schicken, aber es gibt ja immer mal wieder Pressegelegenheiten oder sowas und da gibt es ja zumindest bei den größeren Parteien diese Briefings oder diese Arguliner. Das ist jetzt auch, sind auch wieder Begriffe, die bei uns verschrien sind, aber etwas in die Richtung, dass wir den Leuten Dinge an die Hand geben. Und da gab es ja jetzt auch im Europawahlkampf etwas, das war auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Und ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall. Also ist ja ganz klar. Und wir hatten leider zu unseren zu unser zur Zeit ungesunden Wachstums, so wie das ja teilweise genannt wird, das Problem, dass wir wirklich Leute in Presse, also zu Presse Sachen geschickt haben, die dann wirklich sehr, sehr schnell von den alteingesessenen Leuten in die Enge getrieben wurden. Gut, wie ich bereits sagte, diese Gelegenheiten gibt es jetzt vorerst leider nicht mehr. Ich hoffe, dass sie sich mal wieder ergeben werden. Aber wir haben diese Probleme halt eben auch auf der Straße, wenn wir bei Infoständen sind. Und das ist wirklich etwas, wo Leute zurzeit hinkommen, die sagen, ach, dieser Haufen, der ist ja jetzt sowieso tot. Und dann reden die mit uns und merken, ach, da ist ja sowieso nichts dahinter, dann ist ja kein Wunder und so. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir da die innerparteiliche politische Bildung sozusagen ein bisschen auch vorantreiben. Das war auch die Kritik, die schon vor einiger Zeit von auch Vertretern anderer Parteien hervorgebracht wurde, dass es bei uns eben einen Mangel an politischer Bildung gibt. Ich schließe mich da selbst, obwohl ich Student der Politikwissenschaft bin, ich habe aber auch so meine Schwerpunkte da. Und eben bei der Frage hat man es ja auch gemerkt von Olaf, aber vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Aufregung, hier jetzt vor so vielen Leuten zu sprechen zu tun. Also kurz zusammengefasst, du würdest das unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung, dass so lang wurde. Ich kann es noch nicht sagen, ob ich es unterstützen würde oder nicht unterstützen würde. Ich wäre dankbar für mehr Infos, damit ich überhaupt mal genauer reinschauen kann, inwieweit schon dran gearbeitet wurde oder nicht, weil das ist das, was mir jetzt persönlich noch fehlt. Versuche mich reinzuarbeiten in die Themen der Piratenpartei und BGE war immer so das, was ich bisher nicht angefasst habe, weil es zu komplex ist. Ich wäre also dankbar, wenn mir vielleicht jemand sagt, Mensch, guck mal hier, kannst du was nachlesen, guck mal da, kannst du nachlesen. Ich bin lernfähig. Gut, heißt aber im Klartext, du siehst auch die Notwendigkeit nach Bildungsmöglichkeiten innerparteilich. Ja. Das ist doch eine Aussage, danke. Bitte. Das Mikrofon füllt sich. Ich glaube, der eine oder andere hat schon ein Stühlchen genommen. Klaus, Joachim, Bastian. Also okay, die Piratenpartei wollte die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel im Bundestagswahlkampf erhöhen um 12%. Warum? Ja, für sowas haben wir ein Wiki. Das ist ja sozusagen das zweite Gehirn. Jetzt im Bundestagswahlkampf 2013, ja, also ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Sage ich auch ganz offen. Habe Ich bitte von reinen Wissensfragen aus dem Programm Wer wird Millionär? abzusehen, weil ich jeden, der eine solche Wissensfrage aus den Tiefen des Programms stellt, mit einer ebensolchen aus den Tiefen des Programms konfrontieren kann, die er nicht beantworten kann. Und ich habe das Ding zusammengebunden für Neumarkt. Also Klaus, Nein, nein, Vorsicht. nein, naja, du hast ja den Themenkomplex aufgemacht. Ja, ich wollte nur mal wissen, weil hier einiges kritisiert worden ist, weil es politische Geschäftsführer sind, die die politische Geschäftsführung der Partei übernehmen, wie fit das die sind. Ich glaube, die Frage ist legitim. Ja, aber bitte nicht mit so einer Frage. Habt einfach. Zentrales Element, ja. Also ganz kurz, warum ich die Frage gestellt habe. Es ging um das Thema BGE, ja. Wir haben in Neumarkt einen Beschluss gefasst. Das Ganze hieß Sockeleinkommen. Das hat nämlich im Wahlkampf überhaupt nicht stattgefunden. Und da war eine Mehrwertsteuererhöhung auf Lebensmittel vorgesehen. Und es ist, ich finde es immer wieder spannend, was beschlossen wird und wie wenig Beschlüsse reflektiert sind, aber das ist meine Meinung. Wenn Monopol meint, das ist le nicht legitim, dann ist es auch okay und ich beug mich. Das ist ja gleich so stellen können, weil nur die reine Wissensfrage, die muss halt irgendwie im Gesamtzusammenhang reflektiert werden. Ja, war ja der Themenkomplex. Ich habe halt gedacht, ich gehe mal rein. Aber okay, alles klar, danke. Okay, komm, Jaring. Ja, Simone, du sagtest ja, dich hat mal jemand gefragt hinsichtlich 20 Millionen Entwicklungshilfe China. Mal so eine Schätzfrage. Wie viel Finanzbedarf hätte man, wenn man das BGE mit 1000 Euro im Monat ausstattet im Jahr? Mich hat niemand gefragt, mir hat das jemand gesagt. Also von daher, ich habe mich damit wirklich nicht beschäftigt. Ich habe von den Wie viel Finanzen. Geld braucht man im Jahr, wenn das BGE im Monat 1000 Euro ausmacht? Schätz mal. Das kannst du in Taschenrechner eingeben. Ja, das Bitte. Jetzt kommen die daraus richtig, ergibt sich, naja. daraus ergibt sich doch die Antwort. Du brauchst Kinders, 980 doch. Milliarden. Das sind 20 Kinders. Millionen Brief-Porto. Kasse. Kinders, Aber bleibt doch bitte ein bisschen ernsthaft. nee, aber jetzt zur echten Frage und zwar an beide. Wer sind zurzeit die Themenbeauftragten in der Piratenpartei und wie ist die Situation bei den Themenbeauftragten? Das ist ja für Poygefs nun ganz besonders interessant. Da mag bestimmt die Simone zuerst antworten. Ich bin auch gerade ein bisschen wegen der Frage, Entschuldigung. Die Themenbeauftragten sagen mir was, ne? Ja, du hast mir echt, ich bin jetzt echt wegen der anderen Frage da völlig noch ein bisschen platt. Kann ich mal kurz einen Schluck trinken? Wäre Ja, nett, wenn natürlich. Carmelito erst mal kurz antwortet. Ja, also ich habe selbst, also ich mir ist bewusst, wie das zustande gekommen ist. Ich habe auch selbst die Mails dazu bekommen. Wer jetzt die einzelnen Personen sind, weiß ich nicht auswendig. Müsste ich jetzt auch nachschauen. Aber ja, also ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, wer die einzelnen Personen sind. Dafür kenne ich eigentlich auch zu viele bedeutsame Personen innerhalb der Piratenpartei. Okay. Soll ich? Darf Ja, ich? mach mal. Also die einzelnen Personen kenne ich natürlich auch nicht. Ah, danke für den Link. Ich habe gerade auch gesucht im Wiki. Ja, Querpolitik ist der Ali, das wusste ich. Ja, ihr sollt nicht Ja. nachgucken, wenn ihr euch als Polges bewerbt, dann sollte man doch ungefähr wissen, mit welchen Personen man es dann zu tun hat, wer die Also ich kann dich Themenbeauftragten sind. beruhigen, die Personen im Einzelnen, insbesondere hier steht ja auch Hessen dabei, die kenne ich natürlich so gut wie alle. Aber ich hätte jetzt auch sagen können, der Bruno ist auf jeden Fall was. Was, ob er jetzt Urheberrechtspolitik oder TTIP oder beides hat, wusste ich jetzt nicht aus dem Kopf. Okay, Frage ist beantwortet. Und bevor ich jetzt Bruno sage und er hat es dann doch nicht, weil sich da jetzt vor kurzem was geändert hat, das wäre ja noch peinlicher gewesen. Da bin ich lieber ehrlich. Jo, sehe ich auch so. Bitte von weiteren Vorführungsversuchen abzusehen. Bastian. Ich bin stumm erst. Schönen guten Abend. Ich kriege wahrscheinlich gleich eins auf den Deckel vom Dirk, weil es mir so in die Anführung passt. Aber es passt gerade wie Faust aufs Auge, weil da gab es eben eine Bemerkung von der Simone. Nämlich, ich weiß nicht, ob ich das vertreten kann, dieses BGE oder so, was auch immer. Du hast gar keine Wahl. Deswegen verstehe ich diese Antwort überhaupt nicht. Du hast als politische Geschäftsführung gar keine andere Wahl, als unsere Themen zu vertreten, und zwar mit Inbrunst. Ich verstehe diese Antwort nicht. Vielleicht kannst du das neue an dir erläutern. Dankeschön. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht vertreten, dass ich das BGE nicht vertreten kann. Ich habe ges lediglich gesagt, dass ich mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher bin, ob ja oder nein, weil es ist ja noch nichts beschlossen, gar nichts. Ich hab drum gebeten, Informationen zu bekommen, damit ich mich da erstmal reinarbeiten kann. Ich habe nicht von vornherein gesagt, dass ich das ablehne. Das war nicht der Punkt. Du wurdest ganz klar gefragt, kannst du das vertreten? Also natürlich ist was beschlossen worden. Also bitte, mir steht nirgendwo drin, dass wir jetzt explizit die Einführung eines BGEs beschlossen haben. Wir haben es etwas verklausuliert. Das natürlich so, aber du musst das machen, ob dir das jetzt passt oder nicht, als Geschäftsführer, der fürs Politische zuständig ist. Da werden dir noch so ganz andere Dinge unterkommen. Deswegen war das die explizite Frage, wie du es halten willst mit Sachen, die dir vielleicht nicht klar sind oder nicht passen. Also da muss man eine Grundsatzeinstellung dafür haben, ob man sowas macht oder halt nicht. Das ist ganz wichtig für diesen Posten. Dankeschön. Generell ja, aber wie gesagt, ich habe noch keine großartigen Informationen drüber, weil ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Ergo kann ich doch nicht sagen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Vielleicht darf ich ja mal anschließen. Gar nicht um ein spezielles Thema. Was tust du, wenn die Partei etwas beschließt, was dir nicht in Kram passt? Du bist aber politischer Geschäftsführer und musst es vertreten. Das ist einfach mal die Neutralisierung dieser Frage und auf den Punkt gebracht. Ja, dann setze ich mich halt mit dem Thema auseinander und versuche, für mich irgendwo eine Lösung zu finden. Ich muss doch nicht alles genauso sehen, wie es die Partei sieht. Ich kann doch trotzdem meine Meinung äußern dazu und eventuell einen Gegenvorschlag machen oder eine andere Idee mit einbringen. Eine andere Idee, die gegen die Beschlusslage spricht? Nein, nicht gegen die Beschlusslage. Aber es kann doch erst was beschlossen werden, wenn es vorher besprochen wurde. Naja, sagen wir es mal so. Auch wenn der eine oder andere vielleicht den Entstehungsprozess unserer Programme nicht in jedem Einzelfall gutiert. Da ist ein Parteitag mit über 1000 Leuten mit einer Zweidrittelmehrheit unterwegs gewesen und hat gesagt, wir wollen das, wenn das in dem Programm da drin steht. Ist das dann nicht besprochen? Ja, okay, dann sicherlich, aber das war jetzt, also ich habe es jetzt allgemein verstanden, als wenn er, also das jetzt mal von dem BGE abgesehen, der zweite Sprecher, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, dass er das allgemein gemeint. Ich habe es allgemein gemeint, ich habe es extra nicht an BGE oder irgendwas festgemacht, sondern an einem Beschluss, den wir alle noch nicht kennen, der vielleicht auf dem nächsten Programmparteitag geschlossen wird. Und wenn dir dieser Beschluss nicht passt und du bist Paul Geff, wie gehst du damit um? Ja, ich stehe zu dem Beschluss, also ohne Wenn und Aber. Nur bevor es beschlossen wird, kann man ja drüber reden. Und selbst wenn es beschlossen ist, wenn ich politischer Geschäftsführer bin, dann muss ich auch dazu stehen, das ist richtig. Aber trotz alledem darf ich anderer Meinung sein, oder nicht? Wir warten Nemos Antwort nicht ab, sondern Kira. Hallo, ich habe jetzt eine ganz dumme Frage. Bist du selber auf die Idee gekommen, zu kandidieren? Hat dir jemand dazu geraten? Du bist noch nicht lange dabei. Ich kapiere es ehrlich gesagt nicht, warum du dich dem aussetzt, weil du bist nicht fit genug dafür. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, also so naiv kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du bist, dass du da einfach jetzt auf diesen Posten anspringst, an dieses Amt. Kannst du vielleicht irgendwie erzählen, wie du dazu gekommen bist, dass du dich da überhaupt, dass du dich kandidierst? Du meinst mich jetzt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr mich meint. Habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ich bin halt noch nicht lange dabei. Ich hatte diverse Gespräche mit einigen Berliner Piraten und es kam so das Gespräch auf, dass bald Bundesparteitag ist und Mensch, du hast so viel gemacht, kandidier doch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich mal damit auseinander. Habe mich versucht, ein bisschen einzulesen, was halt wirklich sehr schwer ist. Und habe halt im Freundeskreis und Bekanntenkreis rumgefragt, was sie denn davon halten. Die meisten haben gesagt, Mensch, super, toll, wenigstens jemand, der den Arsch in der Hose hat und was bewegen möchte. Habe ich zum Anstoß genommen und habe gesagt, okay, ich versuch's. Okay, also das beantwortet meine Frage. Also du bist jetzt nicht irgendwie mit Vorwissen, du hast aus Berlin, woher auch immer, ein Feedback, aber du springst jetzt nicht darauf, weil A, dir besonders viel daran liegt oder B, dass du besonders gut Bescheid weißt. Also ich bin echt etwas verwirrt, muss ich sagen. Ich habe nichts gegen dich. Kira, wir haben aber, glaube ich, den Inhalt deiner Anregung und deiner Frage verstanden. Jens. Ja, ich möchte nochmal ein ganz anderes Thema anschneiden, was jetzt für den politischen Geschäftsführer, die politische Geschäftsführerin nicht ganz unwichtig ist, nämlich die Außendarstellung der Partei in den Medien, obwohl das nicht das primäre Aufgabengebiet ist des politischen Geschäftsführers. Das ist in der Vergangenheit bei uns ja so gewesen, dass deine Vorgänger und Vorgängerinnen da eigentlich eine sehr gute Tradition haben, auch in Talkshows aufzutreten. Nehmen wir mal Marina Weißband oder Katharina Nockun. Könntest du dir eigentlich vorstellen, die Partei zum Beispiel auch in den Medien nach außen zu vertreten? Hast du hier vielleicht schon Erfahrungen gesammelt? Wie glaubst du halt, kannst du diese Aufgabe bewältigen? Die Frage geht dann bitte an beide. Ja, also wenn man auf YouTube meinen richtigen Namen eingibt, dann wird man schon ein bisschen was auch ja ausschließlich im Namen tatsächlich der Piratenpartei oder der Jungen Piraten finden, was ich an Interviews bis jetzt gegeben habe. Wenn man es auf Google eingibt, findet man eine recht hohe Anzahl an Zeitungsartikeln aus meiner Zeit als sowohl als Bundestagskandidat als auch als Vorsitzender der JUPIs im Jahr 2009. Ich habe damit relativ früh angefangen, im Alter von 13 Jahren in der Partei und war im Alter von 15 Jahren im ersten Amt. Von daher konnte ich da tatsächlich so etwas wie Erfahrungen sammeln, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich tatsächlich relativ gut kann und weswegen ich mich auch in der Lage sehe, das Amt des politischen Geschäftsführers vor allem in dieser Frage gut bewältigen zu können. Und was jetzt die Pressearbeit an sich angeht, das ist natürlich nochmal ein anderer Themenkomplex. Da müsste man auch noch drüber reflektieren, wie man das in Zukunft angeht. Wir sind im Moment in den Medien so gut wie gar nicht vertreten, vielleicht in lokalen Medien noch, aber bundesweit gibt es uns, also in den bundesweiten Massenmedien gibt es uns fast überhaupt nicht mehr. Aber wie ich bereits sagte, das ist jetzt vielleicht nicht mehr deine Frage, darüber können wir dann auch noch reden. Ich denke, Presseerfahrung an sich, also was heißt, ich denke, ich weiß, Presseerfahrung habe ich zwar, aber nicht in Bezug auf Partei, sondern in Bezug auf andere Themen. Und da geht man anders mit der Presse um, als wenn man jetzt für eine Partei mit der Presse spricht. Und ich denke, da sollte das in mein Aufgabengebiet fallen, müsste ich noch ein bisschen dazu lernen. Was für Erfahrungen hast du da bisher konkret in der Pressearbeit? Wenn du sagst, nicht für eine Partei, hast du Pressearbeit für einen Verein gemacht, wie den Chaos Computer Club oder für andere Organisationen? Kannst du da nochmal vielleicht ein bisschen was erzählen, damit wir dich einfach besser einschätzen können? Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich seit 2008 mich bei Anonymous engagiere in Bezug auf Sekten, explizit Scientology. Und in dem Bereich habe ich viel mit Presse zusammengearbeitet, ob das mit dem Fernsehen ist, also ZDF, oder ob das weiß ich nicht, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost Interviews geben oder Welt am Sonntag gab es ein Rieseninterview. Aber eben halt, wie gesagt, alles nur in Bezug auf Anonymous, also ohne echte Namen und so. Aber trotz alledem mit der Presse gesprochen, also mit der Presse zusammengearbeitet auch. Auf vielen Veranstaltungen und Demos. Und von daher denke ich, bisschen Erfahrung ist schon da, aber müsste halt dann noch ausgebaut werden. Ja, okay, dankeschön. Bitte. Ich ahne, dass der Thomas da etwas im Anschluss fragen möchte. Nee, das wollte ich bewusst nicht machen, aber ich frage lieber den Bastian, ob er was im Anschluss dazu sagen würde, weil ich wollte bewusst ein ganz anderes Thema kurz aufgreifen. Ich könnte dazu auch was erzählen, du ahnst es. Wenn ich darf, dann nur an den Carmelito, weil es passt dann ganz gut dazu, zu was zu dem, was er gerade gesagt hat. Ja, auf geht's. Okay, ja, ich bin doch höflich, das weißt du doch. Nee, zum Carmelito, also du bist ja mal aufgefallen, da war ich mal auch, hatte ich die Ehre, einen Landesparteitag in Rheinland-Pfalz zu leiten, und da hattest du eine beeindruckende Fähigkeit gezeigt, wie du spontan Reden halten kannst. Da habe ich zu zwei Fragen. Erstens, wieso hört man eigentlich gar nicht so viel mehr von dir? Liegt das auch schon im Studium? Zweitens, wie siehst du dich zurzeit im Kontext zu den Juppies? Das würde mich auch interessieren, weil die eventuell ja doch eine gewisse Strahlkraft haben. Ja, die zweite Frage habe ich jetzt die ganzen Abend schon drauf gewartet, aber gehen wir erstmal zur ersten Frage. Also natürlich bedanke ich mich für die Lorbeeren und freue mich darüber. Und naja, also was heißt, man hört nicht mehr so viel von mir zur Zeit. Also du hast natürlich recht, das Studium ist etwas, was natürlich viel Zeit einnimmt. Aber ich würde sagen, dass ich den Großteil meiner Freizeit immer noch bei den Piraten einbringe, wobei ich jetzt mittlerweile viel im Landesverband Hessen gemacht habe, vor allem zu den Wahlkämpfen. Da bin ich hier tatsächlich noch jemand, trotz dessen, dass ich auch bundesweit immer mal wieder viel gemacht habe, dass ich hier immer noch an Infostände gehe, dass ich da helfe, wie gesagt, jetzt jüngst der Hessentag, aber auch andere Dinge, und dass ich versuche, auch die Konflikte zu den Konflikten, die wir hier im Landesverband Hessen haben, ein bisschen was beizutragen. Ansonsten glaube ich, dass ich gerade zum Bundestagswahlkampf auch relativ viel bundesweit unterwegs war, wobei wir dann natürlich auch wieder die Einschränkung mit der Landesliste hatten. Das heißt, hier waren auch viele Termine. Und ja, so viel dazu. Und ich bin halt niemand, der jetzt sagt, ich kandidiere jetzt für etwas und deswegen gehe ich jetzt groß auf Ochsentour und fahre durch ganz Deutschland und gehe auf Stammtische und laber da die Leute irgendwie voll, sondern ich arbeite bei den Sachen mit, die mich interessieren und für die ich mich begeistern kann, und das versuche ich dann besonders gut zu machen. Und zu der zweiten Frage mit den jungen Piraten, also ja, wie mache ich das? Das ist jetzt ein Spannungsfeld. Also ich glaube, erstens, das ist vielleicht ein Allgemeinplatz, aber es ist trotzdem wichtig, das zu sagen, dass die Jugendorganisation einer Partei ein Stück weit auch der Stachel im Fleische einer Partei sein muss. Das heißt, zunächst einmal ist es vollkommen legitim, wenn die Jugendorganisation polarisierende oder auch, ja, sehr radikale oder sehr aneckende Positionen vertritt. Das ist erstmal legitim. Und ich persönlich bin ja jemand, der im Alter von 13 Jahren hier von den Parteikollegen, die damals hier in der Partei waren, schon sehr ernst genommen wurde. Und das hat mich natürlich gefreut, und das hat dazu geführt, dass ich für junge Menschen, die sich politisch engagieren, immer ein offenes Ohr habe. Ich persönlich bin schon seit 2011 ungefähr maßgeblich in der Partei nur noch aktiv, bin bei den jungen Piraten jetzt nicht mehr so aktiv, was sich darin widerspiegelt, dass ich glaube, dass dort jetzt einfach eine andere Generation sozusagen am Werk ist, als die, die am Werk war, als ich damals dort sehr aktiv war. Und ich persönlich bin mit, und das ist eine persönliche Meinung, wir haben uns jetzt aus dem heutigen Abend bereits gemerkt, dass man die persönliche Meinung von dem trennen muss, was man dann in einem Amt möglicherweise nach außen vertritt. Deswegen würde ich persönlich sagen, dass ich mit manchen Sachen nicht ganz so einverstanden bin. Ich fand diese AfD- oder NPD-Webseite zum Beispiel sehr gut. Ich finde andere Sachen, insbesondere, ja, Sachen... Ja, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Ich kann es eigentlich nicht diplomatisch ausdrücken. Also ich kann allgemein sagen, dass ich mit manchen Sachen nicht so einverstanden bin, aber im Grunde bei der Position bleibe, dass eine Jugendorganisation durchaus provozieren darf und dass man sich darüber auch ein bisschen ärgern darf. Ja, und ich persönlich, wie gesagt, also ich drehe mich ja ein bisschen im Kreis, aber es ist halt schwierig, jetzt was zu sagen, was ein bisschen vermittelt. Ich versuche ja zu vermitteln. Und deswegen sage ich, persönlich bin ich mit manchen Sachen nicht so einverstanden. Politisch würde ich davon Abstand nehmen, mich von der eigenen Jugendorganisation zu distanzieren. So. Ach, wir finden nachher bestimmt noch was, wo ihr euch beide von distanzieren wollt. Ich sehe da schon Aufhänger dafür. Thomas. Ja, ich hätte gerne was zur Pressearbeit gesagt, aber ich habe da angeblich keine Ahnung von, das nehme ich zur Kenntnis. Dementsprechend kümmere ich mich andere Dinge und mache das mal so mit diesem Formalflugzeug, mit dem ja politischer Geschäftsführer in der Regel nie und gar nichts was zu tun hat. Meine Fragen jetzt kommen gleich vorab. Sie mögen für manche nicht im Zusammenhang stehen, aber sie hängen durchaus miteinander zusammen. Und zwar, wenn man mal guckt, wir haben hier einen gewählten Bundesvorstand, er ist in der Satzung geregelt, was ein Bundesvorstand ist. Wisst ihr, ob der Entscheidungsbefugnis eines Bundesvorstands, oder besser gesagt, wie er seine Entscheidung kundtun darf, wie er das in Formalia später ausdrückt, also sprich auch zur Not meine Unterschriftsform, sprich, was darf der überhaupt und was darf der einzelne Bundesvorstand oder das einzelne Mitglied des Bundesvorstandes, besser gesagt? Und im Nachgang noch dazu eine andere Frage, die mich aus einem gewissen Rollenverständnis heraus interessiert. Welche Rolle haben für euch Kassenprüfer, die ja auch gewählt werden auf einem Bundesparteitag, die ja bestimmte Dinge machen müssen? Und sag mal, wie stellt ihr euch das einmal vor? Was sind die Kassenprüfer für euch? Und könnt ihr euch in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit mit diesen vorstellen? Das wäre ganz interessant. Und das Ganze bitte auch ganz, ganz deutlich, ohne zu gucken, ob ihr ein bestimmtes Ressort betrachtet oder ob ihr als Bundesvorstand dabei wart. Seid, Entschuldigung. Das finde ich jetzt schade, dass du so eine Frage aus der Amtsführung hier stellst, weil den Themenbereich haben wir ja traditionell am Schluss und ich war noch nicht fertig mit der Politik. Aber da sie jetzt schon mal gestellt ist, machen wir halt den kleinen Ausflug. Ich danke dir, aber ich gebe den Hinweis, ich hätte sie gestern auch gerne gestellt, aber es wurde mir zu spät. Tja, bist du zu schwach? Sind sie zu stark oder sowas? Okay, komm. Wer fängt an? Simone. Okay, Kassenprüfer. Gute Frage. Was macht ein Kassenprüfer? Also ich denke, die ganzen Einnahmen, Ausgaben überprüfen und einen Jahresbericht erstellen, beziehungsweise Halbjahresbericht, je nachdem. Ich denke, inwiefern die Zusammenarbeit mit dem Kassenprüfer, das ist mir noch nicht ganz klar. Präzisierst du das noch ein bisschen, Thomas? Nein, ich gebe das bewusst so ran. Wir haben eine Regelung, es gibt gesetzliche Regelungen dazu und die interessiert mich einfach mal, Interpretationen, die jetzt einfach als Feedback kommt. Ich würde es gerne interpretieren, aber, oder Entschuldigung, konkretisieren, aber dann würde ich beeinflussen gerade. Okay, also für mich, ein Kassenprüfer hat, glaube ich, mit dem politischen Geschäftsführer oder mit dem Gensek an sich nichts zu tun, sondern eher mit dem Schatzmeister. Also wenn, weil ich meine, es geht ja um die Gelder der Partei, ergo sollte er dann auch mit dem Schatzmeister zusammenarbeiten. Also das ist meine Sicht davon. Ja, also ich würde es wahrscheinlich nicht wundern, dass mir die Beantwortung dieser Frage eher schwerfällt. Also ich glaube, dass den Prozess, den meine Kollegin hier gerade beschrieben hat, und der ja dann letztlich in einer Entlastung oder Nichtentlastung des gesamten Vorstandes kulminiert, dass da vielleicht das, worauf die vielleicht hinaus will, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht die Transparenz ist. Also dass man diesen Prozess eben transparent ausgestaltet. Aber wie das jetzt im Einzelnen aussieht, kann ich dir nicht sagen. Und deine andere Frage zielte, glaube ich, auf das Öffentlichmachen von den Entscheidungsstrukturen und den Entscheidungen im Vorstand ab, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und ich glaube, ja, also ich bin der Überzeugung, dass auch diese Prozesse transparent ablaufen müssen, dass dort Entscheidungen transparent und nachvollziehbar gestaltet werden müssen. Aber also da müssen wir, glaube ich, noch etwas ins Detail gehen, damit du eine zufriedenstellende Antwort bekommst. Dirk, darf ich da noch einen kleinen Nachtrag zu bringen? Selbstverständlich. Damit vielleicht die beiden Kandidaten noch mal kurz nachdenken. Ich hatte bewusst den Bogen geschoben. Punkt 1, Vertretung des Bundesvorstandes. Was ist ein Bundesvorstand? Welche Vertretungsbefugnisse hat er in der derzeitigen Satzung in der Piratenpartei Deutschland? Und in welcher Rolle dazu stehen im Nachgang, steht ja auch immer da dran, Kassenprüfer, weil auch die sind aus einer Satzung geregelt. Und die haben da einen direkten Zusammenhang selbst mit dem Amt des politischen Geschäftsführers. Das ist der einzige Grund, warum ich bewusst nachgefragt habe. Ja, also ich bin da ehrlich, ich müsste da jetzt auch die Satzung aufrufen. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute, die gerade hier im Mumble sind, jetzt nicht erst noch die Satzung aufrufen müssten. Aber also wenn du so willst, bin ich sehr gerne bereit, mir das auch zu Gemüte zu führen und das dann dementsprechend auch auszuführen. Also ja, Entschuldigung, wenn das jetzt nicht zufriedenstellend ist. Überhaupt kein Problem, aber ich glaube, ich habe noch eine andere junge Dame, die auch noch was antworten könnte. Muss mich leider anschließen. Ich habe zwar die Satzung offen, aber ich kann sie nicht auswendig. Willkommen, glaube ich, auch nicht. Aber Dirk, darf ich eine kleine Erläuterung geben, aber nur eine wirklich Mini-Erläuterung, damit beide Kandidaten mal recherchieren können? Im Sinne der politischen Bildung über innerparteiliche Zusammenhänge bitte ich darum. Also in der Satzung, wir haben ja einen gewählten Bundesvorstand und da gibt es eine sogenannte Gesamthandvertretung. Das heißt, jeder Bundesvorstand ist eigentlich komplett verantwortlich und das ist unerheblich, ob da nur Schatzmeister am Titel steht oder auch politischer Geschäftsführer. Man muss schon Dinge wissen und weil zum Schluss muss der gesamte Bundesvorstand unterschreiben. Ganz billig gesprochen, aber auf der Basis erkundigt euch bitte nochmal weiter, weil auch da wissen wir, dass da auch in der Hintern irgendwo Leute schon dran arbeiten, dass da Änderungen stattfinden. Ja, ein bisschen habe ich das auch mitbekommen, was du sagst, jetzt gerade in der Diskussion KBUFO. Und gerne auch noch zur Erläuterung zu den Kassenprüfern. Kassenprüfer sind vermeintlich immer die Bösen in der Partei, weil die müssen ja prüfen, ob der Bundesvorstand alles falsch oder richtig macht. Naja gut, er prüft wirklich, ob was ordentlich läuft, das ist auch richtig so. Aber in dem Rahmen der Zusammenarbeit, das wird gerne vergessen, weil Kassenprüfer sind per se die Bösen. Kassenprüfer üben auch eine Beratungsfunktion aus gegenüber dem Bundesvorstand. Das heißt, die können, dürfen auch gefragt werden, wenn Dinge fraglich sind, komisch erscheinen und dergleichen. Das ist auch eine Kultur, die wir noch in der Partei etablieren müssen. Und dementsprechend stellte ich auch bewusst diese Frage. Danke euch. Okay. So, jetzt der Chris. Ich würde gerne meine politischen Fragen noch loswerden, aber erst hatten wir noch den Christoph und den Wigbold am Mikrofon. Bitte nicht zum Thema Amtsführung. Nein, das ist eine politische Frage, hoffe ich, glaube ich. An den Kamelito. Du hast jetzt mehrfach die Yuppies angesprochen, die du, wenn ich das richtig verstanden habe, mitgegründet hast, auf jeden Fall länger dort tätig warst. Die Yuppies sind in letzter Zeit aufgefallen, dadurch, dass sie auf ihren Treffen, Veranstaltungen gewisse Dekos hatten, gerade auch von, ja nicht Antifa, aber von Pirantifa, und zwar so platziert, dass jeder, der am Mikro stand, automatisch vor oder unter dieser Fahne stand. Könntest du da mal dazu sagen, wie du dazu stehst, wie du das findest, was du davon hältst? Ja, also ich lehne das ganz klar ab. Ich habe auch eben schon gesagt, dass ich persönlich, und das muss ich halt eben schon betonen, dass ich persönlich mit vielen Sachen dort nicht einverstanden bin. Nur ist es halt so, wenn ich jetzt politischer Geschäftsführer wäre und irgendwer aus der Presse oder sonst wer würde mich fragen, wie steht die Piratenpartei zu ihrer Jugendorganisation? Dann könnte ich natürlich nicht sagen, nee, wir finden unsere eigene Jugendorganisation scheiße, ne? Das ist klar. Nur persönlich, auf jeden Fall, bin ich damit nicht einverstanden. Würdest du, wenn du im BUFO vertreten wärst, dafür sorgen, dass sowas in Zukunft unterbleibt? Wenn es auf einer Veranstaltung der Piratenpartei ist, dann ja. Also ich bin da auf jeden Fall jemand, der sich da eher auf der Seite verortet, dass ich sage, so eine Fahne gehört nicht so platziert, dass sie im Livestream ersichtlich ist und möglicherweise, ich meine, ist immer die Frage, will man jetzt einzelnen Leuten, wenn die sich jetzt umziehen um ihren eigenen Körper, ob man die denen dann auch abnehmen will, weiß ich nicht, aber klar, es sollte auf jeden Fall eine klare Distanz schon dazu herrschen. Und dafür würde ich mich einsetzen. Was jetzt die Organisation Junge Piraten auf ihren eigenen Versammlungen macht, da kann man als BUFO der Piratenpartei, glaube ich, nicht so viel machen, soll man auch nicht. Aber auf Veranstaltungen der Piraten, und es geht hier ja um einen ganz bestimmten Bundesparteitag, da sehe ich auf jeden Fall, dass das da nicht sein darf. Okay, gut, dass du das ansprichst. Habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ich habe tatsächlich eine Veranstaltung der Yuppies gemeint, wo diese Pirantifa-Fahne eben als Deko vom Tisch des Versammlungsleiters gedient hat und so platziert war, dass, wie gesagt, jeder, der am Mikro stand, automatisch vor dieser Fahne stand und im Livestream das so ersichtlich war, dass er eben direkt vor dieser Fahne gestanden hat. Ja, das ist hart, auf jeden Fall, aber ich hatte ja eben schon das Verhältnis von Jugendorganisation und Partei so ein bisschen erklärt und von daher weiß ich nicht, ob man, egal ob ich es jetzt bin oder ob es jemand anderes ist, da jetzt in der Position eines BUFOs einer Partei der Jugendorganisation irgendwas vorschreiben kann. Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe von uns, aber ja, es ist schwierig. Also ich finde das auch nicht gut, aber letztlich kann man da glaube ich tatsächlich aus der Perspektive jetzt nicht so viel daran machen. Man kann natürlich mit denen diskutieren und so, sind ja schließlich die meisten auch oder viele zumindest auch Mitglied in der Piratenpartei. Und ja, so viel dazu. Gut, der letzte Satz hat mich jetzt noch gefreut, weil es gibt auch andere Möglichkeiten als nur verbieten oder mit der Keule zu drohen. Man kann auch erstmal mit den Leuten reden und auf Einsicht hoffen. Danke. Ja, ist auch die einzige Möglichkeit zunächst. Ich bitte doch den Zuschauer, das Saalmikrofon, sich auf Fragen zu beschränken. Wigbold. Ja, hallo, danke. Ich habe eigentlich eine Frage, ich möchte eigentlich zur politischen Tätigkeit der Partei wieder zurück. Ja, und auch jetzt viel Regen bringt ja nichts, wir müssen ja irgendwie auch Geschäfte machen, das ist ja die politische Geschäftsführung, wird ja hier angestrebt. Es geht mir jetzt darum, was ist die politische Tätigkeit oder was ist die Tätigkeit der Piratenpartei und wie gestalten sich die Geschäfte innerhalb dieser Tätigkeit? Also das bedeutet, die Geschäftsführung, die soll ja dann also diese Tätigkeit ja auch vorantreiben in einer gewissen Form. Und wie sehen denn eurer Meinung nach diese Geschäfte aus, die ihr da tätigt? Also wie finden diese Geschäfte statt etc. und wie werden sie meinetwegen an Beispielen inhaltlich ausgeschmückt. Vielleicht fangen wir diesmal mit Simone an. Ja, schwierig. Die Frage ist ziemlich allgemein gestellt, aber weil er sagt Beispiele, Also wie gesagt, ich habe erstmal nach der Tätigkeit der Partei gefragt und daraus ableitend halt dann die politische Geschäfte, die eigentlich stattfinden innerhalb dieser politischen Tätigkeit, die man dann halt, sage ich mal, entdeckt oder findet oder wie auch immer. Und das ist halt mit Beispielen zu unterlegen, das meinte ich. Aber macht euch nichts draus, die Frage hat noch kein anderer Kandidat verstanden. Also ihr dürft einfach frei assoziieren. Also ich kann ja mal vielleicht anfangen, also... Der legendäre Parteiforscher Oskar Niedermayer von der FU Berlin, und das habe ich ja, ich habe ja auch mal eine Arbeit über die Piraten geschrieben, ganz witzig, der hat gesagt, dass eine kleine Partei, die politische Arbeit oder der politische Erfolg einer kleinen Partei in 6 Stufen gemessen wird, nämlich der Wahlteilnahme, der Wettbewerbsbeeinflussung, der Inklusion, der Einbeziehung in Regierungsüberlegungen, Regierungsbeteiligung und Regierungsübernahme. Naja, also die letzten zwei Punkte kann man ja ein bisschen außen vor lassen, aber letztlich ist die Aufgabe einer Partei natürlich auch in Parlamente zu kommen und das unterscheidet uns tatsächlich von Bewegungen. Also ich unterscheide mich da auch von Piraten, die sagen, naja, wir können ja auch außerparlamentarisch Sachen machen. Ich sage, nee, eine Partei, um wirklich gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, muss sie an Wahlen teilnehmen und auch bei Wahlen erfolgreich sein. Und das ist unser primäres Ziel, glaube ich. Und der politische Geschäftsführer innerhalb der Piratenpartei vertritt erstmal die Partei nach innen und nach außen. Und und ansonsten bitte ich um eine Präzisierung dieser Frage, wenn das jetzt nicht zufriedenstellend war. Ich glaube, dann ist zuerst Solzkin dran. Einmal kurz, ich bin nur gerade gestolpert. Entschuldigung, mein Wasser hat sowas an. Ich habe ihn ausgemacht. Besser als dein Staubsauger, Solzkin. So, jetzt aber. Du sagst gerade, du hattest deine Arbeit darüber geschrieben. Ich habe vorhin mal, war ich kurz auf deiner Seite und sah, du bist 1994 geboren. Das wäre sportlich, aber weil dann bist du ungefähr 20. Welche Arbeit? Ja, habe ich ja zu Beginn schon gesagt. Die wissenschaftliche Arbeit, die ich darüber in meinem Studium geschrieben habe, findet sich auf meiner Webseite. Die nennt sich Piratenpartei, Niedergang einer politischen Bewegung mit Fragezeichen. Das Fragezeichen ist hier ganz, ganz wichtig. Da beleuchte ich die Entwicklung der Piratenpartei seit ihrer Gründung 2006 in Schweden aus einer bewegungstheoretischen Perspektive. Dieter Rucht ist da ein wichtiger Autor. Und ich komme da zu Schlüssen, die für ziemlich viel Diskussion, zumindest in Hessen, da die meisten Leute, die das gelesen haben, kommen, glaube ich, aus Hessen, die da zu einer großen Diskussion geführt hat. Ich habe auch, ich veröffentliche eigentlich auf meinem Blog auch ein paar Artikel immer mal wieder, die so ein bisschen wissenschaftlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie streng wissenschaftlichen Kriterien genügen, aber sie sind zumindest wissenschaftlich angehaucht. Da geht es auch so ein bisschen um die Frage, wie ist die Rolle der Medien im Zusammenhang mit der Piratenpartei und jüngst natürlich auch mit der AfD, weil es wird ja auch immer gesagt, die AfD ist jetzt viel in den Medien, deswegen wird die gewählt und die Piratenpartei sind nicht in den Medien. Welche Zusammenhänge bestehen da? Ich habe mein Studium 2012 begonnen, falls sich das noch interessiert. Ich habe nämlich G8 gemacht und bin seit 2007 in der Partei, wie ich auch eingangs schon erwähnt hatte. Da war ich tatsächlich 13. Ja. Alles gut, ich war eben auch am Telefonieren. Dann entschuldige bitte, aber das gibt mir nochmal, das war einfach nur etwas verwirrend gerade, aber dann ist es einfach eine Studienarbeit von dir und akzeptiert und Haken dran und ich lese mir das auch gerne mal durch. Okay, ja. Muss man nicht unbedingt, also da zwinge ich dich jetzt nicht dazu, aber ich freue mich natürlich immer. Ja, über Downloadzahlen, ne? Was denn noch? Ja, einfach camilitobauer.de zusammengeschrieben und dann oben rechts auf Forschung. Es gibt es aber auch auf der Seite von der Uni Marburg. Aber ich will jetzt hier nicht so viel Eigenwerbung machen, sondern es geht ja Dir ist klar, dass dieser Werbeblock jetzt hier Freimarke für alle Zuhörer bedeutet in Halle, ne? Na klar. Es ist hier sozusagen zu einem Sport geworden, von Leuten, die hier oben sitzen oder so, Tweets rauszugraben, teilweise aus grotester Vergangenheit, teilweise aktuellere, und die dazu eine Stellungnahme zu fordern. Hier haben wir auch zwei Tweets von euch. Ich würde euch vielleicht sogar die Gelegenheit geben, das zu machen. Zunächst mal, aber zunächst mal habe ich eine Frage bezüglich, was ja uns auch unter anderem überhaupt hier zusammenführt. Also ich finde das ja ganz toll, dass ich so viele Leute kennenlerne und hier im Zuhörerraum wieder so viele Leute sind, was ja schon längere Zeit nicht mehr so ist. Aber es ist ja doch ein trauriger Anlass, und dieser traurige Anlass ist ja, dass sich da eine Diskussion hochgeschaukelt hat. Ich werde regelmäßig dafür angegangen, wenn ich Leute nach irgendwie Bomber fahren oder was weiß ich für Gates befrage. Ich befrage deswegen euch beide jetzt sozusagen nach der ersten Ableitung dieser Frage. Da gibt es Leute, denen ist das unglaublich wichtig, was in diesem Bereich Bombergate passiert ist. Und andere Leute, die finden, das Ding ist jetzt irgendwie durch und das war's jetzt und wir sollten mal wieder politisch arbeiten. Was habt ihr da für Assoziationen dazu? Jetzt nicht zu dem Geld selber, sondern zu dieser Situation in der Partei, dass hier nahezu bei allem ein Riss offensichtlich wird, der kommt ja irgendwo her, und ich würde einfach gern hören, was ihr dazu denkt. Kannst du mit dem Riss nochmal sagen? Da habe ich jetzt akustisch. Ja, da läuft ja irgendwie ein Riss durch die Partei, der wartet sozusagen nur auf das Nächste, was passiert, um wieder ein bisschen weiter aufzureißen, ein bisschen Lava auszuspucken. Und diese Situation, die ist ja mit Sicherheit vom Bundesvorstand beeinflussbar. Und mich würde halt interessieren, wie würdet ihr mit solchen Situationen da umgehen? Wie erlebt ihr die? Wie würdet ihr damit umgehen, damit die nicht dazu führen, dass wir dann irgendwie in 3 Monaten den nächsten außerordentlichen Parteitag haben? Ja, ja, das ist natürlich eine Frage, zu der kann man sehr, sehr viel sagen. Zunächst einmal, also ich habe mit sehr vielen Leuten aus unterschiedlichen Umfeldern über diese Sache gesprochen, und letztlich muss man sich das ja so vorstellen, also die Aktion an sich war scheiße, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, und sie war vor allem auch dämlich aus der Perspektive einer Kandidatin. Aber mal davon abgesehen, ist es ja nun so, dass gesagt wurde, dass der Bundesvorstand die betreffende Person gefragt hatte, ob sie es war, und sie zunächst erstmal Nein gesagt hat, dass sie es nicht war. Und deswegen muss man auch an dieser Stelle, darf man nicht in Shitstorm-Anfälle geraten und direkt auf Twitter gehen und sich erstmal den Frust von der Seele schreiben, so dass es möglichst viele Leute lesen. Sondern da muss man halt besonnen handeln, da muss man vermittelnd einwirken, und da muss man sich erstmal alle Positionen anhören. Weil klar, wenn ich von einer Kandidatin für ein Mandat gesagt bekomme, sie war es nicht, dann kann ich nicht einfach sagen, ich glaube dir das jetzt nicht, sondern da muss ich mich darauf auch verlassen, ne? Und deswegen an der Stelle wäre es vielleicht etwas besser gewesen, sogar nicht sofort auf Twitter auszurasten. Und für die Zukunft glaube ich, dass auf jeden Fall Pragmatismus, und das ist ja auch etwas, was man in 7 Jahre politischer Arbeit eben auch ein bisschen mitbekommt, dass man vielen Sachen gegenüber sehr viel gelassener wird, ne? Also wenn ich jetzt wieder einen neuen Skandal lese, ich meine, ich erwische mich auch ab und zu dafür, dass ich dann irgendwie denke, oh nein, mein süßes Kind, die Piratenpartei wird jetzt wieder hier belästigt oder so. Aber dass ich eben sage, naja, jetzt bleib erstmal locker, hör dir erstmal alle Positionen an und dann überlege dir, welche Meinung, welche Einstellung du dazu überhaupt hast. Und so muss man damit umgehen. Und das ist, glaube ich, diese Worthülse der Professionalität. Ich glaube, das ist so kann man diese Worthülse ein bisschen füllen, indem man einfach sagt, man muss ein bisschen besonder handeln. Man darf nicht sofort mit dem Strom schwimmen und quasi hektisch irgendwelche schnellen Entscheidungen herbeiführen, sondern man muss erst, man muss besonnen handeln und man muss sich auch ein bisschen Zeit lassen, natürlich, klar. Und ich kann schon verstehen, wenn diese ganze Situation die Leute emotionalisiert. Mich hat's auch emotionalisiert. Ich schließe mich selbst nicht aus. Ich habe auch über Twitter Hass-Tweets geschrieben teilweise, so wie, glaube ich, jeder zu dem Zeitpunkt. Und ja, also man steht da vor einer unglaublich schwierigen Situation. Also klar, einerseits hat man so eine Aktion, die auf jeden Fall scheiße ist. Auf der anderen Seite wird der Bundesvorstand erstmal belogen und kann dann auch nicht so wirklich handeln. Also wie reagiert man auf sowas? Das muss man, glaube ich, auch erst lernen. Und ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht so anders als Thorsten erstmal reagiert, als dass ich gesagt hätte, na gut, wenn sie das sagt, dann muss man halt erstmal gucken. Ich hätte wahrscheinlich diese Distanzierung beziehungsweise diese Möglichkeit, dass man sich dann nochmal äußert und dass man das dann rechtfertigt. Da hätte ich wahrscheinlich dann, das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Das liegt aber auch daran, dass ich die Aktion eben per se pauschal schon mal ablehne und schlecht finde. Ja, das war jetzt alles ein bisschen vage, aber vielleicht können wir ja noch Rückfragen oder so stellen. Ich bin fest überzeugt, dass dann noch das eine oder andere kommen wird. Simone. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Ich musste mich ja erstmal sammeln. Nee, aber ganz ernsthaft, die Geschichte war dumm, die war idiotisch und in Bezug auf eine Kandidatin fürs Europaparlament untragbar. Dass sie dann zusätzlich noch gelogen hat, geht gar nicht. Ich persönlich verstehe nicht, warum da nicht gehandelt wurde. Also eine Ordnungsmaßnahme wäre mindestens drin gewesen. Ist meine persönliche Meinung. Kann jeder sehen, wie er will. Ich sehe es auch nicht gern, wenn, oder was heißt, sehe es gern. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass spezielle Fahnen auf einem Parteitag einer Partei hängen, die da nichts zu suchen haben. Wenn da die Fahne der Yuppies hängt, ist das in Ordnung. Aber warum diese eine spezielle? Also ich meine, da hängen auch die Ponyfans ihre Ponyfahnen auch nicht hin. Wenn wir sowieso schon bei dem Thema sind, ich bin genauso der Meinung, dass diese Spende angeht, dass da auch eine Ordnungsmaßnahme fällig wäre. Aber da wurde auch nicht weiter reagiert. Also da muss auf jeden Fall müssen auf jeden Fall Reaktionen vom Bundesvorstand kommen, die aber einfach nicht kamen. Da muss sich zusammengesetzt werden und darüber entschieden werden, was da nun mit passiert. Und das kam einfach nicht. Und das ist traurig. Wenn ich dazu noch kurz, bevor die Publikumsfragen kommen, noch was ergänzen darf. Es ist, glaube ich, so, dass ich nicht über denselben Informationsstand verfüge wie der damalige Bundesvorstand, wie der jetzige kommissarische Bundesvorstand. Von daher halte ich mich eben da einfach zurück. Weil jetzt, wieder gesagt wurde, es sind Worthülsen. Ich kann da jetzt nicht einfach, auch wenn das für euch sicherlich populär wäre, wenn ich jetzt sage, ich bin entweder auf der Seite oder auf der Seite, aber ich kann das gewissenhaft nicht machen, wenn ich den vollen Informationsstand da einfach nicht habe. Ich meine, es gibt unzählige Artikel zu dem Thema, die auch länger sind, die ausführlich sind. Die einen sprechen sich dafür, die einen sprechen sich für eine Umgangsweise aus, die anderen sprechen sich für eine andere Umgangsweise aus. Aber wie soll ich dann als Basismitglied ein Stück weit natürlich jetzt da sagen, wie ich in dem Falle reagiert hätte. Ich kann das machen, wenn ich wirklich dann mit dem neuen Bundesvorstand zusammenarbeiten würde und vor eine Situation gestellt werde und mich da an einem bestimmten Informationsstand und an bestimmten neuen Erkenntnissen orientiere, dann kann ich Entscheidungen fällen. Aber so wie das jetzt angesichts dieser Lage fällt mir das halt schwer. Ich kann nur sagen, dass ich mich davon auf jeden Fall distanziere und dass ich die Umgangsweise, so wie viele andere auch, nicht unbedingt für geglückt halte, aber durchaus eben auf der anderen Seite auch verstehen kann, bis zu einem gewissen Grad, warum der Vorstand da so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Was ich noch dazu sagen möchte, ist einfach, also wie gesagt, diese Aktion an sich war dumm. Letztendlich hat sie es ja auch eingesehen. Aber was im Nachhinein dann gekommen ist, was auf sie dann eingeprasselt ist, ist auch nicht die feine englische Art. Dafür hätte es auch vielleicht nicht Ordnungsmaßnahmen geben müssen, aber man hätte mit den Leuten reden müssen, weil Das ist, auf die Frau ist einfach ein Shitstorm eingeprasselt, der so nicht hätte passieren dürfen. Und das Problem ist, dass die Leute sich aber auch gegenseitig auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken hochschaukeln. Dass die ganze Geschichte immer wieder hochgepusht wird. Letztendlich ist das Ding schon, weiß ich nicht, Wochen her und es wird immer noch thematisiert und es wird kein Abschluss gefunden. Direkte Rückfragen dazu von Olaf oder Leonie oder Christoph? Sekunde, Silvia. Hallo, der Olaf hier. Ja, also gestern wurde ja so, finde ich, festgestellt, dass der Bufo eigentlich gar keine Mittel hat, um sich bei solchen Gates zeitnah zu reagieren, beziehungsweise Ordnungsmaßnahmen sind ja in der Regel nicht öffentlich, abgesehen von Parteiausschlussverfahren. Ich finde das sehr schwierig für einen Bufo da zu reagieren und das gab ja jetzt auch noch einen Rücktritt von dreien, weil nicht reagiert wurde, glaube ich, vielleicht ist das so. Seht ihr das auch so, dass es da eigentlich gar keine Mittel gibt? Und was müsste man denn sich da überlegen? Wird da nicht viel zu viel vom Bufo verlangt? Also ich finde, das kann Bufo nur leisten, wenn das eindeutig ist. Ihr beide habt jetzt beide gesagt, das war dumm. Ich denke nicht, dass das so war. Damit ist es schon mal nicht mehr eindeutig, sondern haben wir jetzt dann schon mal zwei Meinungen. Also ist das so? Wäre schön, wenn man es bei der Frage bleiben würde. Also ja, also so ganz lieber Olaf, ist es ja so, ich hab zwar gesagt, dass ich die Aktion tatsächlich doof finde, ich habe aber auch klar gesagt, dass es für mich nicht klar war und darauf willst du ja jetzt auch hinaus und ich glaube, dass es für einen Bundesvorstand tatsächlich sehr schwierig ist in so einer Situation und da ist ja auch ein enormer Druck dahinter, einfach auch, weil da eben wieder die Presse so ein bisschen, ich meine, es war ja am Anfang nur die Lokalpresse, aber es war trotzdem eben da, das verstärkt den Druck einfach auch. Und klar, also wie reagiert man da? Ich kann dir jetzt kein Patentrezept dafür geben, aber ich glaube, dass man für sowas natürlich auch, ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Begriff von den etablierten Parteien, aber Strategieteams. Und sowas gibt es ja bereits, dass man sich dort eben auch Leute gibt, dass man dort eben auch Leute zu Rate zieht oder ein Team entwickelt, die sich sehr genau mit solchen Problemen, sofern sie denn auftreten, auseinandersetzen. Andererseits kommen die vielleicht gar nicht auf einen größeren Informationslevel, als dass der Bundesvorstand mit seinen Vertretern sowieso schon käme. Also von daher weiß ich auch nicht, ob das wirklich hilfreich wäre. Es könnte durchaus hilfreich sein. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Also es ist immer schwierig, aber ich glaube, dass Handeln in diesem Falle einfach etwas ist, was eben die Mitglieder auch ein Stück weit erwartet haben. Also ist ein ganz schwieriges Spannungsfeld natürlich. Ich kann dir da auch keine klare Antwort geben. Also da sehe ich zum Beispiel wieder das Problem, der Bundesvorstand kann nicht alles mitbekommen. Nicht jedes kleine Problemchen, was es gibt, kann er mitbekommen. Dafür hat er einfach auch nicht die Zeit. Und da wäre es wieder gut, wenn die Landesvorstände besser mit dem Bundesvorstand zusammenarbeiten würden und vielleicht so eine Sachen weitergeben oder Informationen weitergeben. Und man sollte, gerade wenn so eine Sachen passieren, auch mit den Leuten erstmal, mit den Betroffenen, muss man ja mal dazu sagen, reden. Auch wenn der eine Unrecht hat und der andere Recht hat. Aber trotzdem muss man mit den Leuten erstmal reden und versuchen, irgendwo die Ursache des Problems zu finden. Und also das ist meine Meinung. Also ich kann noch mal es wird gerade gesagt, ich werde zu unemotional, also gebe ich mir jetzt etwas mehr Mühe, temperamentvoll rüberzukommen. Also mich hat es sehr verletzt, dieser ganze Umstand, weil man einfach auch aus der Perspektive des Mitglieds denkt, da sind wirklich Leute, die daran arbeiten, dass die Partei und dieses Projekt, was wir ja alle ein Stück weit auch mitgestalten, kaputt gemacht wird. Und aus der Perspektive eines Mitglieds ist es also sehr verständlich zu sagen, wir wollen Köpfe hängen sehen und wir wollen jetzt, dass hier gehandelt wird und nicht irgendwie, ich weiß nicht, welche Begriffe das waren, Stillstand oder es passiert nichts zu dieser Sache. Konsequenzen. Ja, Konsequenzen wurden gefordert Und das, also aus der Perspektive eines Mitglieds, kann ich das natürlich verstehen. Wenn ich jetzt aber im Bundesvorstand bin und da Entscheidungen treffen muss und ich einfach mit beiden, egal welche Entscheidung ich treffe, wenn ich jetzt vor zwei Möglichkeiten stehe und beide Entscheidungen vergraulen zumindest 50% oder was weiß ich, vielleicht auch etwas weniger, aber auf jeden Fall ist das einfach viel schwieriger, als jetzt aus der Perspektive eines Mitglieds zu sagen, ja, das sind Aktionen, die machen unsere Partei kaputt, die sorgen dafür, dass die Leute auf der Straße uns irgendwie für Chaoten, für was weiß ich, linksideologische, was auch immer halten. Von daher wieder halt so eine schwierige Sache. Dann habe ich Leonie, Christoph und Jorgo. Ja, ich möchte auch nochmal beim Gate anknüpfen. Wir hatten ja einige, die praktisch schon aufgeploppt sind, also das Bombergate zum Beispiel, aber dann auch andere, wo sich der Verdacht aufdrängt, dass es schon durch bewusste Provokationen ausgelöst wurde oder zumindest dann weiter befeuert wurde. Zum Beispiel das Flaggengate, wo man schon wusste vom letzten Parteitag, dass da einige Probleme mit haben. Auf Twitter gibt's auch dann Grüppchen, die sich gegenseitig befeuern, indem sie sich als zu rechts oder zu links diffamieren. Also der Punkt, ich persönlich sehe an sehr vielen Stellen schon gezielte Provokationen. Dann die erste Teilfrage, ob ihr den Eindruck teilen würdet und die wichtigere, ob ihr eine Strategie dagegen habt. Also zum Beispiel beim Flaggengate kann man jetzt natürlich die GO oder so dagegen absichern und sagen, ja, wir hängen keine Flaggen auf oder so. Aber bei dem Klima ist dann irgendwie zu erwarten, dass dann nächstes Mal halt keine Flagge auftaucht, sondern irgendwas anderes, was da vielleicht geeignet ist, den gleichen Unmut zu wecken, den man dann sich vielleicht wünscht als Initiator. Habt ihr da Ideen oder sogar schon Konzepte, was ihr dagegen unternehmen wollen würdet im Bufo? Entschuldigung, kannst du den letzten Teil, den letzten Satz nochmal wiederholen? Ich habe das irgendwie... Ja, sorry. Also beim Flaggengate zum Beispiel kam dann ja schnell die Initiative, sowas verhindern wir in Zukunft, wir schreiben uns jetzt in eine GO oder meinetwegen auch in eine Satzung, keine Ahnung, dass auf unseren Parteitagen nur Flaggen der Piratenpartei hängen, aber es steht ja irgendwie zu befürchten, dass sich dieses aktuelle Spannungsfeld da nicht so recht mit auflösen lässt, also dass es dann nächstes Mal halt keine Flagge ist, sondern keine Ahnung, ob dann eine Statue im Gang steht oder irgendwas anderes kommt. Okay. Also dieses Klima, dass hier offensichtlich einige Gruppierungen versuchen, sich gegenseitig zu provozieren und das die ganze Zeit die Partei beschäftigt hält und Leute vergrault. Hast du eine Idee, wie man dagegen angehen kann? Also wenn Leute bewusst hier das Klima stacheln? Das ist ja eine Frage an beide. Ja, vorrangig an Carmelito, weil er eben schon so viel dazu gesagt hatte, wenn dann die Simone auch noch was dazu sagen möchte, von mir aus gerne. Ja, das gut, ist leider, ich freue mich auf Statuen. Ja, das ist leider tatsächlich auch ein Stück weit Kinderkacke, was die Leute da machen. Also ich bin selbst, also auf Twitter, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich auf Twitter relativ wenig schreibe dafür, dass ich Pirat bin. Das liegt auch daran, dass ich dort immer Migräne bekomme, wenn ich da zu lange mich drauf bewege. Da gibt es Möglichkeiten, etwas produktiver seine Zeit zu verbringen. Aber ja, also einzelne, ich hatte ja schon gesagt, dass ich glaube, dass man gegen bestimmte Sachen, wenn Leute wirklich nicht in der Lage sind, zu merken, welche Konsequenzen ihre Verhalten hat und also wenn das auch wiederholt stattfindet, dann glaube ich, da muss man Ordnungsmaßnahmen machen, da muss man also zunächst einmal mit den Leuten reden und sie auch verwarnen, und wenn es nichts hilft, da muss man auch eine etwas härtere Gangart einlegen. Es ist natürlich jetzt so, das hast du schon gesagt, erstens können ausgeschlossene Mitglieder auch noch ziemlich viel in der Partei machen, zweitens gibt es natürlich immer wieder Hacks, Live-Hacks, das zu umgehen. Man muss natürlich auch ein Stück weit an der Wurzel des Problems, am Wurzel des Konflikts auch arbeiten. Ich hatte bereits den Begriff Diplomatie in dem Zusammenhang genannt, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, diese zwei unterschiedlichen, im Kern sind es ja doch zwei sich gegenüberstehende, in Anführungszeichen, Flügel oder Lager, ob es nicht doch irgendwie gelingt, diese irgendwie miteinander zu vermitteln, ob es nicht doch irgendwie gelingt, einen Weg zu finden, mit dem beide Seiten leben können. Es ist ja nun in anderen Parteien auch so, dass es da auch unterschiedliche Flügel oder Gruppen oder was auch immer gibt, und das scheint ja auch zu funktionieren. Ich hoffe persönlich wirklich, dass das uns gelingt, weil ich glaube, wenn wir jetzt einer dieser beiden Seiten Vorrang gewähren und die andere Seite irgendwie tatsächlich letztlich aus dieser Partei dann vertreiben, dann haben wir personell derartige Konsequenzen, dass es uns wirklich auf einen Stand von 2006 ungefähr zurückwirft, weil dann haben wir wirklich, dann verlieren wir, also wir haben ja schon ziemlich viele Leute aus beiden Richtungen verloren, was mir persönlich immer wehtut, weil einfach ich auch auf Wahlkampfveranstaltungen und dergleichen immer wieder merke, wie uns diese Leute fehlen. Und ja, und wir werden dann noch mehr Leute verlieren, und das, ich weiß nicht, ob wir dann noch arbeitsfähig sind. Ich lese jetzt vom Wolfgang Dudda im Chat, dass er sagt, das wird in Halle passieren. Ich habe sehr viele Blogartikel dazu gelesen, die auf eine sehr rationale und begründete Weise auch sagen, dass das so passieren wird. Ich persönlich bin jemand, ich möchte das verhindern, weil ich glaube, dann sind wir für eine lange Zeit, vielleicht auch für immer, nicht mehr arbeitsfähig. Es gibt Leute, die möchten das so. Ich weiß, das ist mir bekannt, aber zu denen gehöre ich nicht. Oh, bist doch nicht Wolfgang Dudda, Entschuldigung. Ich habe jetzt nur Oreo gelesen. Heißt der nicht immer Oreo? Tut mir leid, Oreo. Der heißt Oreo Pirat. Das okay. Hier ist kein Oreo Pirat, das ist nur ein Oreo und ich habe Hunger. ja, dann nehme ich es natürlich, ist ja klar, ne? Wenn die Simone nicht noch was dazu sagen möchte. Also, nee, ein Rezept an sich gibt's dafür nicht. Weil, wenn man sich Twitter jetzt durchliest, dann weiß man eigentlich, was einen auf dem, also in Halle erwarten wird. Es wird Schwarz-Rot-Gold leider sein. Was ich persönlich finde, dort nicht zu suchen. Man kann auf Fußballspiel, man kann gerne mit einem Fußballtrikot da antanzen, das ist alles schön und gut, aber sicherlich, die Deutschlandfahne kann da auch irgendwie hängen, aber das muss jetzt nicht als Provokation, so wie es ja gedacht ist, da auftauchen, und die Antifa-Fahne war auch schlichtweg eine Provokation. Also sicherlich ist das bei vielen Leuten, die dafür gesprochen haben, für diese Fahne, das ist ihre Lebenseinstellung oder wie auch immer sie das nennen wollen, alles schön und gut, aber hat auf einem Parteitag meines Erachtens nach nichts zu suchen. Genauso wie die Provokationen vorher auf Twitter, dass wenn ihr nicht das macht, dann machen wir das. Und nur um eine spezielle Gruppierung aus Berlin zu ärgern, wollen jetzt andere mit Schwarz-Rot-Gold auftauchen. Und die Nächsten sagen, nein, wir machen die Berliner Piraten komplett kaputt und wir übernehmen das alles. Und wir sprechen, was weiß ich, gegen den Berliner Landesverband aus. Das sind Provokationen, die kann man im Vorfeld gar nicht aufhalten. Wie will man Twitter aufhalten? Wie will man Facebook aufhalten? Das geht nicht. Da muss man schauen, dass man das vielleicht irgendwie durch Gespräche, ich weiß es auch nicht wirklich, also wie gesagt, ich habe kein Rezept, aber direkt vor Ort dann irgendwie versucht zu klären. Aber vorher im Vorfeld aufhalten kann man es nicht. Danke. Christoph. Ja, die Frage richtet sich jetzt speziell an die Simone, aber Carmelito darf natürlich auch was dazu sagen. Ich habe vorhin bei dir rausgehört, du hast kritisiert, die sogenannten Gates sind jetzt schon so viele Wochen her und trotzdem kocht es immer wieder hoch. Siehst du da noch Handlungsbedarf, und wenn ja, wie könnte das aussehen? Ja, schwierig. Die Leute provozieren sich ja gegenseitig. Also ich sag mal, das beste Beispiel, Bombergate. Das Ding ist durch. Das Problem an der Geschichte aber ist, dass sie selber es immer wieder wieder hochholt. Es immer wieder thematisiert. Vielleicht sollte man auch mal nicht nur bei den Leuten, die sie mit Shitstorm überschüttet haben, reden, sondern auch mal mit ihr, dass sie vielleicht auch runterkommt. Ich meine, so wie ich das mitgekriegt habe, geht's ihr gesundheitlich nicht besonders gut. Also vielleicht sollte sie dann auch mal runterkommen und vielleicht mal das Ganze auf sich beruhen lassen. Weil was war denn jetzt los? Rückkopplung, okay. Also das Ganze auf sich beruhen lassen, Weiß ich nicht. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil letztendlich jeder ist seines Glückes Schmied, und wenn er dann, wenn jemand der Meinung ist, er muss es immer und immer, immer wieder hochholen, wie will man das eindämmen? Letzten Endes kandidierst du aber doch für ein BUFO-Amt. Das heißt, du hast auch gewisse Mittel zur Hand als BUFO. Da frage ich dich jetzt, also nicht, was können die anderen tun oder wie würden andere reagieren oder ähnliches, sondern was könntest du als BUFO tun? Was würdest du als BUFO tun? Würdest du überhaupt als BUFO da irgendwas tun? Das ist die Frage, die mich interessiert. Also ich als Einzelperson würde versuchen, da erst als allererstes das Gespräch zu finden und da irgendwo eine Klärung herzufinden. Zu härteren Mitteln, also Ordnungsmaßnahmen etc., kann man letztendlich ja immer noch greifen, aber warum soll man erst draufhauen und dann Fragen stellen? Also ich denke, erst das Gespräch suchen mit der betreffenden Person oder mit dem betreffenden Pirat, mit der betreffenden Piratin, wie auch immer. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob was anderes besser helfen könnte. Ja, guten Abend. Also, ich glaube, ihr zwei, ihr seid sehr jung beide. Ich bin sehr alt und ich bin irritiert, sehr irritiert. Ich gehe wieder zurück um 20:30 Uhr. Und da sind zwei junge Leute gekommen, die sind von Monopol gefragt. Und der eine hat gesagt, ja klar, wenn jemand Unsinn macht in der Partei, paf, paf, paf, raus damit. Und die andere hat gesagt, ich komme und ich will beweisen, dass in Berlin nicht nur Idioten herumlaufen. Boah, mir sind die wenigen Haare noch hoch gestiegen. Ich habe gedacht, was sagen die zwei? Klasse. Zwei, die wissen, was sie wollen. Jetzt haben wir also 11:10 Uhr und ich versuche zu verstehen, was passiert ist innerhalb dieser paar Stunden. Ihr seid am Zaudern und am Drehen und am Versuchen, irgendwas zu finden, bloß keinen verletzen. Ist das, was ihr um 20:30 Uhr gemeint habt? Und ich habe noch eine Frage, und dann braucht ihr nur mit Ja und Nein antworten. Wenn Diane Helm nicht von dem Landesverband Berlin käme, wenn nicht so gut vernetzt wäre, wäre sie noch in der Partei? Also die zweite Frage verstehe ich nicht. Doch, ich verstehe Sie, und Okay. es ist eigentlich eine Fangfrage, aber im Prinzip hast du recht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie im Landesverband Berlin ist. Ja, gebe ich dir recht. Das ist keine Fangfrage. Da sind bei den Piraten andere Leute rausgeschmissen für viel weniger. Das stimmt, gebe ich dir recht. Und das darf nicht sein. Ja, das kann man. Das ist ja auch die Diskussion mit einem Parteiausschussverfahren gerade in Hessen, wo man auch wieder nicht so genau weiß, was man davon halten soll. Aber ich möchte auf deine erste Frage eingehen. Also das wird mir gerade auch auf Twitter ganz oft ja nicht unbedingt vorgehalten. Also es ist ja mehr, es ist ja eine Beobachtung. Also ich habe das Problem, dass ich jetzt schon so lange bei der Piratenpartei bin und dass man in so langer Zeit bei der Piratenpartei einfach, auch jetzt klingelt mein Telefon. Wartet mal kurz. Also ich habe das Problem nochmal, dass ich so lange schon Politik einfach mache und dass man in einer so langen Zeit einfach sehr viel behutsamer an die Sachen rangeht, dass man sehr viel pragmatischer wird, dass man merkt, dass es schwierig ist, sich jetzt impulsiv über gewisse Dinge einfach aufzuregen, impulsiv jetzt erstmal eine idealistische Position zu vertreten. Das habe ich früher ganz oft gemacht. Da war ich auch bei vielen Sachen sehr idealistisch. Aber wenn man dann so lange bei einer Partei ist, dann wird es halt eben erstmal schwieriger, und wenn man dann auch noch ein wissenschaftliches Studium der Politikwissenschaft anfängt, dann ist es mit dem Idealismus völlig dahin, weil dann lernt man erst recht beide Positionen sich anzuschauen, beide Positionen versuchen miteinander in Verbindung zu bringen, und am le letzten Endes kommt ein Ergebnis dabei raus, was äußerst langweilig vielleicht sogar, und für mich ist das auch oft so, ist. Deswegen suche ich ja ein bisschen auch Trost, indem ich wieder bei den Piraten oder indem ich mich fortwährend bei den Piraten engagiere. Aber also ich kann dir zum Beispiel, wenn wir jetzt über das BGE reden, kann ich unter der aktuellen Beschlusslage einfach nicht sagen, dass das etwas ist, was ich so in der Form, wie es da steht, den Leuten auf der Straße erklären kann, einfach weil dort die entsprechenden wirtschafts- und sozialpolitischen Voraussetzungen nicht en Detail geklärt sind. Und es gibt zum Beispiel auch viele Ansätze, wissenschaftliche Ansätze von Straubauer beispielsweise, die versuchen, das zu erklären. Auch da gibt es wieder unglaublich viel Kritik dran, sehr viel auch berechtigte Kritik. Und deswegen fällt es mir einfach schwer, da zu sagen, ja, so wie da steht, so lässt sich das auf jeden Fall umsetzen und das machen wir jetzt so. Sondern ich möchte, dass wir da eben einfach das weiterentwickeln. Ich finde das gut, ich bin für das BGE und dass wir da eben eine Position entwickeln, die auch wirklich dann im realen Leben, in der Realpolitik dann möglicherweise sogar umsetzbar ist und die auch ein gewisses wirtschaftspolitisches, wissenschaftliches Fundament hat. Und so wie es bei mir beim BGE ist, ist es halt bei vielen Sachen auch, wobei ich auch klare Positionen bei der Netzpolitik habe, klare Positionen bei so Sachen wie bei so Fragen wie der Überwachung oder sogar der Videoüberwachung, wo ich ganz klar sagen kann, das lehne ich ab, aber das ist natürlich für uns jetzt hier nicht so, ja, ist vielleicht ein bisschen öde. Vielleicht überlege ich mir im Laufe des Abends jetzt noch stärker Stellung zu beziehen und das hier etwas herzzerreißender zu präsentieren. Herzzerreißend war in der letzten Zeit so viel. Jorgo, du hast noch eine Nachfrage? Nee, nur eine Bemerkung. Ich weiß nicht, was aus dem jungen Mann wird, aber ein Politiker wird der, weil der hat gelernt, also nicht auf die konkrete Frage zu antworten, so dreimal bis bedingungslose Grundeinkommen und so weiter und so fort, alles hat er gesagt. So, das ist das eine. Das ist das eine. Das andere, ich lese nebenan im Chat, dass die Piratenpartei... Wird das eine Frage, Jorgo? Ja, das ist eine Frage. Gut, ich lese die Piratenpartei am Ende. Und jetzt die Frage, ist die Piratenpartei am Ende, wenn junge Leute wie die zwei sich engagieren? Glaube ich nicht. Wenn junge Leute wie wir zwei uns engagieren, ist die Piratenpartei nicht am Ende. Hast du das so gesagt, oder? So habe ich das gesagt. Okay, ja, das glaube ich auch nicht. Also ich freue mich, wie gesagt, das habe ich eben schon gesagt, immer wenn junge Leute sich engagieren. Und zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ist es so, dass ich, glaube ich, schon ein bisschen auf deine Frage eingegangen bin. Ich habe die Frage so verstanden, dass du sagst, dass du zwei junge Leute hörst, die jetzt um den heißen Brei herumreden. Und ich habe dir halt versucht zu erklären, dass ich nicht unbedingt um den heißen Brei herumrede, aber halt nicht einfach eine populäre Position jetzt einnehmen kann. Nur weil das populär ist, sondern ich mache mir halt über die Fragen Gedanken, ich lese mir die Sachen durch, die einschlägige Lektüre dazu und dann versuche ich mir dann eine Meinung zu bilden. Die ist halt meistens nicht so, dass ich ganz klar entweder links oder rechts oder so oder sowas in der Richtung vertrete. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen unglücklich formuliert. Meistens vertrete ich ja doch eher linkere Standpunkte, aber eben halt nicht von A bis B, nicht einfach A oder B, sondern meistens liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Wo auch sonst? Kamelito, wo auch sonst? Jetzt würde ich sozusagen nur aus Spaß die beiden Kandidierenden hier mit jeweils einem Tweet konfrontieren. Darf ich ganz kurz noch was dazwischen schmeißen? Ja, klar. Die Kira hat eine Frage gestellt und nein, die Frage ist erstens nicht dumm und ich bin nicht jung, um es genau zu sein, ich bin 36. Das ist eine relative Aussage. Du hast am 26. April, am frühen Morgen, getwittert, die Antifa von heute ist nicht besser als die Nazis von damals. Hetzjagd ist schon immer ein probates Mittel zum Zweck. Kotz. Und im Pad wird dazu gefragt, ob du heute noch zu diesem Tweet stehst, wie du dazu kommst, die Antifa mit Nazis zu vergleichen. Und wie dieser Tweet zu deiner Forderung am Anfang der Mampelsitzung passt, Ordnung in Twitter hineinzubringen. Dieser Tweet bezog sich auf gewisse Antifa-Leute aus Berlin. Namen brauche ich nicht nennen, kennt jeder. Hetze in dem Sinne, weil was mich so angekotzt hat, ich war persönlich in eine Sache involviert. Ich habe mitten in einer Nacht- und Nebelaktion eine SMS von einer jungen Dame bekommen. Explizit die Ex-Freundin eines gewissen Abgeordneten, die mich nach Daten eines Datenmitglieds gefragt hat, der auch bei Anonymous Demos dabei war. Und sie wollte alles von ihm wissen, was wir über ihn wissen. Und ich mich dann, ja, weiß nicht, ob es selbstverständlich ist, für mich war es selbstverständlich, mich darüber aufgeregt habe und sie hat mir nicht geantwortet, also habe ich mit diesem Abgeordneten gesprochen und er hat mich beschimpft und ist ziemlich ausfällig geworden und ich bin seit diesem Tag nicht gut auf diese Person zu sprechen. Und es und was ich so in Berlin, direkt in Berlin mitbekommen habe, es ging immer wieder aus seiner Ecke diese Hetzjagden gegen andere los. Ob das eine Verfolgungsjagd halb durch die Stadt ist und dann persönliche Gespräche in Cafés bombardieren, indem man damit 5, 6 Mann einreitet und Leute belästigt, oder ob dumme Sachen passieren auf irgendwelchen Demos, wo Polizisten angegriffen werden mit Klobürsten. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob das in dem Sinne passend zur Partei ist. Und sich selber als Pirantifa zu bezeichnen, ist nicht unbedingt förderlich für die Partei. Das ist so mein Ding und deswegen, ich stehe zu dem Tweet. Und Hetzjagden gehören definitiv nicht dazu. Gibt es dazu eine Nachfrage? Hi. Hi. Ich habe das eben gerade mit der Toilettenbürste da nicht ganz. Also ich weiß nicht, spielst du da irgendwie auf Hamburg an oder ich verstehe es nicht? Unter anderem ja. Er war ja auch in Hamburg mit seinen Klobürsten und hat dort Polizisten mehr oder weniger beleidigt, malträtiert und immer wieder mit dieser Klobürste darum hantiert. Okay, dann habe ich's. Dankeschön. Bitte. Nein, so eine Klobürste nicht direkt ein Baseballschläger, aber der Deterion, der kriegt jetzt von mir auch so einen Tweet vorgehalten. Ah, ich habe schon gesehen, ja. Wer allen Ernstes behauptet, Udolf hätte aber wegen Tätigkeit als Nazi-Anwalt nichts in der Partei verloren, hat nichts in der Partei verloren. Sag mal was dazu. Also ich habe das damals so verstanden, dass im Sinne rechtsstaatlicher Prinzipien er als Pflichtverteidiger von diversen Leuten, die tatsächlich Neonazis sind, gearbeitet hat und dass er dafür sich Anfeindungen ausgesetzt war. Das lehne ich ab. Mir sind aber jetzt neue Informationen zu Ohren gekommen, dass er das wohl auch freiwillig gemacht hätte. Dann bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie ich dazu stehen soll. Aber da ihr ja wollt, dass ich eine klare Position jetzt beziehe, sage ich, ja, den Tweet würde ich jetzt löschen. Tja. Ich habe eine Frage an dich, Terrorkrümel. Ist dir von, sagen wir mal grob, der Seite Susekro vorgeschlagen worden, dass du kandidieren sollst? Das ist meine Frage an dich. Und an Deterium. Ich finde das auf der einen Seite durchaus berechtigt, dass man sagen kann, so jemand gehört nicht rein, aber man kann auch abwägen, was hat er für die Partei getan. Also insofern finde ich den Tweet nicht so abgründig, wie manche den zum Teil sehen. Würdest du den heute nicht mehr machen? Das finde ich jetzt wiederum erstaunlich, weil das ist etwas, wo man durchaus Haltung beziehen kann und sagen kann, ja, auch die gehören verteidigt. Ja, ich habe nochmal gerade drüber nachgedacht, weil gerade auch eine Antwort darauf kam. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber ich muss das nochmal zurückziehen. Also ich würde ihn tatsächlich nicht löschen. Ich glaube, dass es zu rechtsstaatlichen Prinzipien dazugehört, dass auch solche Leute verteidigt werden, in der Tat. Aus meiner Perspektive hat es einfach nichts damit zu tun, ob es jetzt die Pflichtverteidigung ist oder oder ob er das halt freiwillig macht, weil diese Leute ja teilweise anscheinend, so wie ich es gehört habe, auch dazu gekommen sind. Und das war jetzt für mich ein bisschen unglücklich, weil ich die ganze Zeit gewartet habe, bis ich mal Stellung beziehen kann und jetzt ein bisschen aufgeregt bin. Aber meine Position, so wie ich sie auch getwittert habe, ich glaube auch, das war nicht das einzige Mal, dass ich mich zu dem Thema geäußert habe, die ist, dass ich glaube, dass wir haben so oft uns in der Vergangenheit, wir haben ein Grundrechtefest mal organisiert. Wir haben den Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert. Wir haben das Grundgesetz in gewisser Weise viele Jahre lang sehr, sehr stark hochgehalten. Von daher finde ich es einfach schwierig, Dinge, die rechtsstaatlich garantiert sind und Dinge, die auch im Grundgesetz garantiert sind, auf so eine Art und Weise. Und ich meine, da ging es mir auch um die Art und Weise, und das wurde auch schon diskutiert, wie oft, also auf welche Art und Weise die Leute bei Twitter auch angegangen werden. Und er wurde da sehr stark angegriffen, immer wieder als nicht nur als Nazi-Anwalt, sondern auch selbst als Nazi diffamiert, und das lehne ich sowieso ab. Und das ist so eine Sache, wo man dann tatsächlich drüber diskutieren kann, ob man gegen sowas nicht auch irgendwie vorgehen kann. Okay, dann antworte ich mal ganz schnell noch auf die Frage von der Kira. Nein, die Zuse-Crew hat mich nicht angesprochen, zwecks Kandidatur. Das habe ich vorhin schon mal ganz am Anfang erwähnt, dass das eigentlich aus meinem bekannten Freundeskreis kam und erst nach den Gesprächen mit den beiden Piratinnen, ja, bekanntlich sind ja in der Zuse-Crew keine Piratinnen, nur weil ich Kontakt zu einer Person oder zwei Personen aus der Zuse-Crew habe, heißt es nicht, dass ich irgendwie da in eine Schublade gesteckt werden möchte. Danke. Sonst können. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was Simone eben erzählt hat, ich kann das nicht beurteilen, was da jetzt im Einzelnen gelaufen ist. Ich finde es sehr schockierend, was du gerade gesagt hast bezüglich Cafés und auf Piraten da einreden mitsamt einer Gruppe und so. Ich höre das nicht zum ersten Mal. Ich habe von Leuten, denen ich an der Stelle schon glauben würde, auch gehört von, ja, schon Anrufen, die auch schon mit Drohungen einhergehen. Und es ist mir gerade irgendwie, ja, es ist keine richtige Frage. Und ja, ihr könnt auch gerne nochmal Stellung dazu beziehen, was ihr dagegen tun wollt. Aber bei solchen Dingen hören für mich definitiv die Grenzen auf. Das ist einfach nicht tragbar, das ist nicht haltbar oder das ist nicht tolerierbar, sowas. Und ich würde mir ganz ehrlich wünschen, vielleicht sollte man da auch so eine Art, weiß ich, Ombudsmann oder so einrichten für Menschen innerhalb der Partei, die solchen Repressalien ausgesetzt sind und sich nicht anders zu wehren wissen, die Angst haben, wenn sie es öffentlich machen, dass es dann noch mehr Geschasse und so gibt. Das ist ganz, ganz, ganz unerträglich, wenn ich sowas höre. Und ich möchte sowas in dieser Partei nicht mehr erleben. Und ich bitte jeden, der sowas mitbekommt, sowas diesen Menschen dann auch zu helfen. Egal, auch bei Anne, das war auch scheiße mit den Nazis, das ist nochmal was anderes. Wenn es aus der Partei selbst herauskommt und das Leute sind, wenn es Mitglieder sind, die andere in Form von Gruppen so unter Druck setzen, das kann es nicht sein. Und da müssen wir einfach irgendwas gegen tun, was der Bundesvorstand, vielleicht habt ihr eine Idee und eine Vorstellung, was man dagegen tun kann, gerne raus damit dann. Aber ich wollte es einfach gerade mal loswerden, weil das für mich so Sachen sind, sowas geht halt nicht mehr. Und ich höre es nicht zum ersten Mal, leider. Die Sache mit dem Ombudsmann ist gar keine schlechte Idee, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Weil es sind ja keine Einzelfälle. Ich meine, das, was ich jetzt mitbekommen habe, ich habe es mir, wie gesagt, die Sendung von gestern nicht angehört, aber da sind Sachen gefallen, die waren wohl absolut unter der Gürtellinie und sowas darf einfach nicht sein. Also von daher ist eine gute Idee, finde ich super. Ach so, ja, also ich finde sowas auch zum Kotzen und ich habe mich da ja schon geäußert, dass ich da auf jeden Fall härter gegen vorgehen will. Ja. Bin ich wieder weg oder ist Carmenito weg? Hat man mich nicht gehört gerade? Nee, eben gerade nur ganz kurz im Ansatz und dann war ich weg. Eigentlich schon. Okay, dann hängt das an hier, okay. Dann muss ich mich nochmal neu anmelden. In der Zwischenzeit können sich die Kandidierenden mal darauf vorbereiten, dass wir jetzt zum Thema Amtsführung übergehen. So, und da bin ich wieder. Das Thema Amtsführung. Wir haben ja im Moment, gibt's ja lautes Hin und Her um den aktuellen Bundesvorstand. Die einen finden, das ist der beste Bundesvorstand, den wir je hatten. Die anderen finden, das ist der schlechteste, den wir je hatten. Faktum ist, wir haben keine öffentlichen Bundesvorstandssitzungen mehr. Und meine Frage an euch, wie kann ich mir vorstellen, dass mit einem Bundesvorstand mit Carmelito oder mit Simone so der Bundesvorstand innerhalb der Partei agiert, in welcher Form wird er tagen, in welcher Form wird er seine Entscheidungen finden. Vielleicht fängt Simone an. Also erstmal sollte sich ein vernünftiger Vorstand auch halten, weil so wie ich das jetzt mitbekommen habe, der letzte Vorstand war nicht sehr lange, bis es gekriselt hat und die ersten gegangen sind. Also zumindest sollte es regelmäßige Sitzungen geben, Gespräche, was jetzt wie ansteht, also was bearbeitet wird und was nicht und nach außen hin. Und ich war ja, als der Vorstand gewählt wurde, noch kein Pirat, machte es nicht den Eindruck, als dass jeder genau weiß, wo vorne ist und wo hinten ist. Und also nach außen wirkte er so gut wie nicht vorhanden. Das war ist meine persönlich mein persönlicher Eindruck gewesen. Von daher sollte da jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Struktur rein. Also so sehe ich das. Oh, wir hatten hier mehrere große Vorsitzungen mit teilweise bis zu 500 Leuten im Mumble. Ist das entgangen? Ja, wie gesagt, als der letzte Vorstand gegründet wurde, das war also oder gewählt wurde, so nicht gegründet, war ich noch nicht bei den Piraten so aktiv. Ich habe sie von außen beobachtet, habe geschaut, was passiert, aber zum Mumble hatte ich da noch keinen Zugang, gar nichts. Also von daher kann ich das nicht beurteilen. Camilito? Also insbesondere dein Kommentar mit Mumble ist ja zielt so ein bisschen auf die Frage, ob es jetzt noch weiterhin, ob weiterhin der Anspruch besteht, dass die Basis im Vordergrund steht oder ob man stärkere Hierarchien schafft. Ich finde, das ist eine ja fast schon philosophische Diskussion. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass wir unseren Anspruch an Basisdemokratie auch künftig fortsetzen. Das heißt, dass Vorstandssitzungen öffentlich gestaltet werden müssen und dass die Entscheidungsfindung mit der Basis rückgekoppelt wird über eben, wie heißt das alles, VMB und Lime Survey und die ganzen Umfragetools. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft einen Weg finden, wie wir das so umsetzen, dass uns die Leute außerhalb nicht sagen, ja, eure scheiß Basisdemokratie ist am Abkacken und die führt dazu, dass ihr nichts auf die Reihe bekommt. Ich habe es eben auch im Pad irgendwie kurz gelesen, dass Hierarchien notwendig sind. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einen politischen Vorstand. Das heißt nicht, dass der Vorstand eigenmächtig politische Positionen entwickelt. Das wäre auch ziemlich gaga. Aber ich glaube, dass der Vorstand auf jeden Fall politisch wirken muss und politische Positionen, die ja durch Parteitagsbeschlüsse bereits gedeckt sind, auf jeden Fall sehr lautstark nach außen vertreten muss. Und das ist meine Definition eines politischen Vorstands. Und wie ich bereits sagte, halte ich es für wichtig, dass wir den Anspruch an Basisdemokratie auf jeden Fall aufrechterhalten. Und wenn es nicht auf dem Wege geht, wie wir es bisher machen, dann müssen wir uns überlegen, wie verknüpfen wir Hierarchien und Basisdemokratie oder wie finden wir andere Wege, dass dieser Anspruch weiterhin auch aufrechterhalten wird, weil das ist eben auch ein Alleinstellungsmerkmal und die brauchen wir. Was versteht ihr unter Transparenz im politischen Geschäft? Ja, die Nachvollziehbarkeit von politischen und strukturellen Entscheidungen. Und wir machen das bisher eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit, aber nicht so sehr innerparteilich ein Problem damit gab, dass man gesagt hat, ja, Transparenz bedeutet auch, dass das Privatleben der Person irgendwie öffentlich gemacht wird. Ich glaube, das ist bei uns schon ein bisschen klarer, dass das nicht so ist. Und ich würde mir wünschen, ich denke, bei den Fraktionen, die ja auch nicht öffentlich tagen, gibt es schon jetzt kommt ein böses Wort, nämlich Sachzwänge, die dafür sorgen, dass die Fraktionen tatsächlich auch mal nicht öffentlich tagen müssen. Ich glaube, bei Bundesvorstandssitzungen ist es ja auch so, dass bestimmte Sachen vielleicht nicht öffentlich auch mal gemacht werden müssen. Es ist sowieso so, dass es immer informelle Strukturen gibt mit, ich rufe jetzt mal an oder ich mache jetzt mal eine kurze Telefonkonferenz, wo eben nicht alle mit zuhören können. Das ist mir schon klar. Aber prinzipiell müssen eben alle maßgeblichen Entscheidungen auf jeden Fall auch mit der Basis rückgekoppelt sein. Das ist unser Anspruch bisher. Wenn wir das nicht weiter so wollen, dann müssen wir das wahrscheinlich auf einem Parteitag irgendwie so beschließen, dass wir das nicht so wollen. Aber so wie ich das verstehe, wollen wir das bisher so. Also dem kann ich mich so gut wie komplett anschließen. Ich wollte loslegen, da hat er schon angefangen zu reden, aber ja. Entschuldigung. Nee, ist völlig richtig. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen, größtenteils. Ich wäre auf viele Worte gar nicht gekommen. Was die Transparenz angeht, sicherlich, also ich merke selber bei uns in der Fraktion, dass Wert drauf gelegt wird, viel Transparenz zu machen. Wir haben zwar Problem teilweise, dass wirklich einige Sachen, die gehen, die kann man einfach nicht öffentlich machen, weil es halt private Daten beinhaltet und beim Datenschutz hört irgendwo die Freundschaft auf. Aber ja, ansonsten stimme ich Carmelito voll und ganz zu. Ja, ihr habt euch ja bestimmt die Liste der Menschen angeschaut, die sich jetzt auch für den Bundesvorstand bewerben. Politischer Geschäftsführer kommt ja aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt auch nicht wirklich verstehe, beim Wählen relativ weit hinten. Könntet ihr euch vorstellen, dass wenn dann zuerst so beim Vorsitz und beim stellvertretenden Vorsitzen so, wenn dann da bestimmte Leute gewählt würden, dass ihr dann nicht mehr mit von der Partie wäret und eure Bewerbung zurückziehen würdet? Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also das wäre ja blödsinnig, weil es geht ja nicht wie soll man das beschreiben? Ist schwierig. Also sicherlich sind da, es werden ja viele auf gut Deutsch gehatet. Huch, jetzt habe ich die Taste nicht. Hat man mich noch verstanden? Ja. Ja, ich bin von der Taste abgerutscht. Nein, was ich sagen will, ist, viele werden gehatet und das ist einfach Blödsinn. Man weiß doch nicht vorweg, ob derjenige gute Arbeit leistet oder nicht. Und ich kenne von denen, die dort kandidieren, zwei Leute persönlich. Also ich kann mir kein Bild über jemanden machen, der da kandidiert und sagen, nö, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Also das für mich wäre es blödsinnig. Ja, also Teamwork ist natürlich ein zentraler Punkt für Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Ich würde die Zusammenarbeit mit Leuten auch nicht pauschal ausschließen. Es gibt, also die meisten Kandidaten kenne ich tatsächlich auch persönlich. Es gibt auch welche, die finde ich durchaus schwierig. Es gibt welche, von denen ich auch glaube, dass die keine reelle Chance haben. Und deswegen muss man sich dann nicht so viele Sorgen machen. Aber prinzipiell sollten die jetzt vom Bundesparteitag gewählt werden und ich würde dann auch gewählt werden, dann würde ich mich auch tunlichst mit denen zusammensetzen und daran arbeiten, dass man eine gute Zusammenarbeit herstellt, aufbaut. Wenn da nun Leute zusammengewählt werden und die sind ein bisschen kontrovers, dann könnte man sich ja vorstellen, dass so ein neu zusammengewählter Bundesvorstand dann vielleicht schon in der sehr frühen Phase, wenn man merkt, irgendwie es könnte vielleicht knirschen, eine externe Mediation in Anspruch nimmt. Bisherige Bundesvorstände haben das immer abgelehnt. Ich höre schon so ein klein bisschen positives Feedback. Ja, definitiv. Also ich bin ja Befürworter von Mediation. Ich finde das super. Ich habe selber schon eine Mediation durch. Perfekt. Also ich kann es nur jedem anraten. Ich habe innerparteilich, also ich weiß jetzt nicht, was extern, ob die jetzt wirklich außerhalb von der Piratenpartei kommen müssen, weil ich habe, als ich meine Kandidatur bekannt gegeben habe, sehr viele Mails bekommen von Menschen, die ich auch persönlich kenne, die auch Piraten sind, die gesagt haben, dass sie auf jeden Fall für eine Mediation als Mediatoren zur Verfügung stünden. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, sollen das wirklich nur Leute sein, die außerhalb von den Piraten sind oder Leute sein, die auch innerhalb sind, aber nicht Teil des Bundesvorstandsteams, dann würde ich das auf jeden Fall begrüßen. Und professionelle Hilfe, egal in welcher Form, stößt bei mir immer auf offene Ohren. Wegen der Frage im Chat, nein, Captain Crunch, es handelt sich nicht um die Frage nach Meditation, sondern um die Frage nach Mediation. Wer war denn zuerst am Mikrofon? Das war, glaube ich, zwei Fragen zur Amtsführung. Würdet ihr euer Amt im Bundesvorstand auch so ausführen oder ausführen wollen, dass ihr nur einstimmig Beschlüsse fasst? Das wäre die erste Frage. Naja, also das ist eine interessante Frage. Also man sollte Positionen, die in, wenn wir jetzt in einer Vorstandssitzung wären und da gäbe es eine kontroverse Position und man würde an dieser Position so weit ausarbeiten, dass alle damit zufrieden sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Positionen gibt, mit denen ich vielleicht, also dass es Beschlusslagen gibt, mit denen ich vielleicht dann nicht einverstanden wäre, dass ich dann da auch dagegen stimme. Ich meine, also mir sind durchaus Vorstandsprotokolle bekannt, wo es nicht einstimmig war. Hört man mich jetzt wieder? Ja. Oh, Entschuldigung. Also ich habe den Teil, habe nur einen Teil mitgekriegt, aber da ging es, glaube ich, um die Abstimmung, einstimmig oder nicht einstimmig, oder? Richtig. Okay. Schwierig. Das ist echt eine gute Frage. Habe ich mir keine Gedanken gemacht. Kann ich dir so jetzt spontan nicht antworten? Tut mir leid. Die zweite Frage von der letzten Bundesvorstandssitzung, die öffentlich war, gibt es ein Pad mit Fragen. Da ist unter anderem auch eine Frage dabei von mir, ob dieses versandte Schreiben an diese russische Botschaft mit einem Entschuldigungsschreiben veröffentlicht wird. Würdet ihr in eurer Amtsführung dafür sorgen, dass diese Transparenz hergestellt wird und dieses Schreiben, Entschuldigungsschreiben an die russische Botschaft der Basis zur Einsicht gelangt? Ja, weil ich glaube, dass das von öffentlichem Interesse ist. Ja, definitiv. Okay, danke. Eddie oder Solzken? Ach komm, Solzken war schon. Eddie. Was würdet ihr da dazu tun, die Parteiinteressen der Basis zu vertreten? Inwiefern Parteiinteressen? Welche meinst du? Ja, was zurzeit so passiert. Es werden ja keine Sitzungen mehr gemacht vom BUFO. Man weiß überhaupt nichts. Man hat keine Transparenz. Ob es umgeht um den APT, wo man den würdet ihr dann auch mal die Basis befragen, wo man sowas am besten machen wird oder wie das Meinungsbild der Basis ist? Ja, ich hatte ja schon, ich hatte das in den Antworten auf andere Fragen eigentlich schon gesagt. Also ich bin immer noch dafür, also ich bin immer noch der Meinung, dass Basisdemokratie ein zentrales Thema in der Piratenpartei ist. Deswegen müssen wir das glaubhaft umsetzen. Ich glaube, dass der Bundesvorstand auf jeden Fall auch die Aufgabe hat, zu wichtigen Entscheidungen die Basis zu befragen, mithilfe von Umfragetools, die mannigfaltig vorhanden sind. Und ich denke, dass, ist langfristig auf ein Online-Mitbestimmungstool hinauslaufen muss. Ja, sehe ich auch so. Da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja, hat er recht. Sonst gehen. Danke. Ist jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Ist das okay oder wollen wir erstmal bei dem Thema bleiben? Dann stelle ich es zurück. Nee, ist okay. Mach mal aber ein bisschen lauter, bitte. Okay, Carmelito, ich habe dich wahrgenommen als Mitglied der Yuppies und dort auch sehr engagiert. Und ich habe vorhin nochmal bei dir geguckt, dass du auch Vorstand im ersten oder im ersten Vorstand irgendwie Vorsitzender oder was auch immer warst. Wenn ich dir jetzt so über den Abend hinweg zuhöre, ist mein Eindruck oder finde ich so okay, ich überlege, okay, in welche Richtung gehen die Yuppies im Moment? Und was erzählst du hier so? Das passt für mich nicht so irgendwie zusammen, was auch erstmal gar nicht kritisch gemeint ist oder wertend gemeint ist. Nur kriege ich es irgendwie nicht beieinander. Und ich wollte mal fragen, ob du irgendwie noch bei den Yuppies groß aktiv bist und ob du dich mit den Positionierungen und Richtungen, die im Moment so einschlagen, ob du dich da ausziehst oder ob das irgendwie, weiß ich nicht, du, ja, ich glaube, du weißt, denke ich, worauf ich hinaus möchte. Ja, die Frage gab es heute schon, aber ich beantworte sie auch gerne noch ein zweites Mal. Nein, ich bin nicht mehr wirklich aktiv, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die aber, naja, also man kann nicht sagen, dass ich noch aktiv bin. Ich hatte bereits gesagt, dass ich persönlich mit einigen Dingen, die dort, wie sich das jetzt entwickelt hat, dass ich damit nicht einverstanden bin, dass ich die sicherlich anders im Sinne hatte, als ich es damals mit anderen Leuten gegründet habe. Und ja, also ich sehe das schon. Ich sehe das schon andererseits so, dass eine Jugendorganisation auch ein bisschen der Stachel im Fleisch einer Partei ist. Deswegen dürfen die durchaus auch mal sehr kritische Positionen einnehmen. Das ist okay, aber ich persönlich bin bei gewissen Positionen nicht der Meinung. So, dann habe ich die übliche Frage von Leonie aus dem Pad, die nämlich fragt, bist du unter den anderen Kandidaten mit irgendwelchen befreundet, wohnst du bei denen, bist du deren Angestellter oder sonst irgendwie verbandelt? Frage geht an euch beide. Sehr witzig. Ich muss ganz kurz noch mal gucken, ob es neue Kandidaten gibt. Stimmt, diese Fragen kann verjähren, ja. Aber nehmen wir sie mal mit dem Stand, wo ihr das letzte Mal geguckt habt. Ich kenne, wie gesagt, zwei Leute persönlich und das war's. Also ist jetzt, ich würde das jetzt auch nicht als super tolle Freundschaft bezeichnen, sondern ich kenne diese Person. Wie ich mit ihnen umgehe, gut, das ist eine andere Geschichte, aber ich bin weder verwandt noch verschwägert noch verheiratet noch sonst irgendwas mit irgendwem dort. Ja, also ich kenne ziemlich viele von den Leuten da irgendwie über die Piratenpartei. Und ja, also es sollte eigentlich bekannt sein, dass ich auch nicht das Kind oder der verlorene Sohn oder der Ehemann von irgendwem von den Leuten bin. Dann bitte keine neuen Beziehungen eingehen bis zum Parteitag. Leonie, du hast eine Nachfrage. Nee, eine ganz kurze Erklärung nur dazu. Es gab ja in letzter Zeit durchaus mal Fälle, wo dann wieder für Furore sorgte, dass X für Y arbeitet und so weiter. Daher einfach der kurze Check. Ja, meine Freundin ist nicht bei den Piraten. Und ich würde sie auch, die will gar nicht, dass ich sie einstelle. Ich kann die Frage, so ein Problem hat, gab es ja hier in Berlin auch. Also von daher. Ja, ich verstehe es natürlich auch, warum man das fragt, aber ist ja klar. Also ich habe es ja beantwortet. So, ich sehe nichts mehr wirklich Neues auch im Pad nicht, wo man jetzt sagen könnte, das gibt uns jetzt noch ein ganz, ganz neues Bild. Würde natürlich gern die Frage zu Cannabis als Medizin irgendwie noch stellen, aber hilft uns das jetzt irgendwie wirklich weiter? Wenn noch jemand glaubt, der muss unbedingt was fragen, dann ab ans Mikrofon. Cannabis als Medizin, was ist denn da die Frage? Da bin ich dafür. Warum? Also, ich habe in Hessen die suchtpolitischen Anträge maßgeblich mitgestaltet. Ich war ziemlich lange beim Handverband auch aktiv, bis zu irgendwelchen persönlichen Auseinandersetzungen. Und ja, sollte eigentlich bekannt sein, dass ich mich dafür auf jeden Fall einsetze, auch für die Legalisierung an sich. Weiß zwar nicht, was das jetzt konkret mit dem politischen, mit dem Bundesvorstand zu tun hat, aber ich wollte es einfach mal beantworten. Ach, wir sehen doch manchmal gerne, wie Kandidaten sich in der politischen Diskussion verhalten. Und mich würde jetzt interessieren, für welche Darreichungsform von medizinischem Cannabis bist du denn? Zum Beispiel für Selbstanbau oder wie? Ja, also es gibt verschiedene Modelle. Also ich habe das natürlich alles auch sehr genau mich damit auseinandergesetzt. Also ich glaube auf jeden Fall, den Eigenanbau sollte man auf jeden Fall legalisieren. Man sollte den Besitz entkriminalisieren. Es wäre ja schon mal eine große, große Hilfe, wenn man die Leute für den Besitz nicht mehr bestrafen würde. Das wäre schon eine sehr große Hilfe aus meiner Sicht. Und ich glaube, also mich hat persönlich das Konzept überzeugt, dass es das in der Apotheke gegen Rezept gibt. Die Idee war, dass die Leute dann sich gesundheitlich abchecken lassen. Übrigens nicht nur für Cannabis, sondern auch für andere Substanzen. Und denen da gesagt wird, hier, wenn sie das jetzt noch 3 Monate machen, dann ist ihr Gesundheitszustand im Argen. Wobei, wer sich ein bisschen mit Cannabis auskennt, weiß ja, dass die gesundheitlichen Folgen davon jetzt nicht so fatal sind wie bei anderen Substanzen. Von daher, also ich persönlich würde mich für diese Abgabeform gegen Rezept eigentlich aussprechen. Mir ist durchaus bekannt, dass es auch das Coffeeshop-Modell gibt, dass es auch andere Modelle gibt, aber ich glaube tatsächlich, dass man den Jugendschutz an dieser Stelle doch nicht so sehr vernachlässigen soll, weil sich die Position dann auch sehr in der Öffentlichkeit einfach auch sehr angreifbar macht, weil dann immer gesagt wird, ja, man muss doch die Kinder schützen und so weiter. Aber mein zentrales Anliegen, ein Anliegen, was ich wirklich hoffe, dass wir das in den nächsten 10 Jahren also zusammen umsetzen können, ist, dass der Besitz davon nicht mehr unter Strafe steht und dass Leute dafür nicht gedemütigt werden, irgendwie in München am Bahnhof oder wie man es in vielen verschiedenen Artikeln lesen kann, dass sie dann da aufs Revier mitgenommen werden und denen da irgendwie dass sie da im Körper auf den Schmuggel von Cannabis untersucht werden. Das finde ich ist etwas, was mich immer sehr, sehr schockiert. Ja, wenn der Besitz nicht mehr bestraft würde, das wäre ja schrecklich. Da würden ja viel, viel mehr Leute Cannabis konsumieren. Ja, also du spielst jetzt, ich weiß schon, worauf du anspielst. Es gibt natürlich verschiedene Langzeitstudien, insbesondere wie es nach der Legalisierung in den Niederlanden war, die alle gesagt haben, dass der Konsum nicht signifikant angestiegen ist. Er ist insbesondere im Grenzbereich etwas stärker angestiegen. Man kann sich natürlich überlegen, warum. Weil natürlich viele deutsche Fußballfans jetzt zur WM nach Holland gehen und sich da im Coffeeshop dann die WM reinziehen. Und nee, aber klar, also es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Konsum dann steigen würde. Es gibt sogar eher Anzeichen dafür, dass er sinken würde. Ja, und du hast keine Angst um unsere Jugend da, dass die sich dann alle voll kiffen und nicht mehr in die Schule gehen? Ja, das tun sie ja jetzt schon. Ich glaube, es ist natürlich so, es gibt immer noch irgendwelche Lücken, dass man erwachsene Leute da hinschickt und die kaufen das dann. Ich kann nur sagen, wie es jetzt ist, dass die Leute, ich war im Pirateninfostand bei einem Festival. Da war nebenan ein anderer Infostand, da saßen Jugendliche, ich schätze mal, dass die so 11 bis 13 Jahre alt waren, die sich da schon mit der Bong und mit den Joints die Birne weggekifft haben. Und ich sage mal so, also das ist etwas, das passiert jetzt unter den aktuellen Umständen und da weiß man dann auch nicht, was für gestrecktes Gras die dann da haben, ob es mit Blei versetzt ist, dass sie ihr Leben lang Lungenschäden davon tragen oder mit Bricks oder wie es alles heißt. Da sage ich dann, ich lehne immer noch ab, dass das Leute, die so jung sind, machen, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass die sich auf die wesentlichen Dinge nicht mehr konzentrieren, aber noch viel mehr lehne ich ab, dass sie unter den aktuellen Umständen so sehr dann auch noch von der Exekutive, vom Gesetzgeber oder ja, vom Gesetzgeber verfolgt werden, respektive da mit gesundheitlichen Folgeschäden zu rechnen haben. Und angesichts der Uhrzeit, wir haben jetzt, glaube ich, 3,5 Stunden geredet. Ich weiß nicht, ob sich jemand 3,5 Stunden Interviews reinzieht. Och, muss nur interessant genug sein. So, ich habe ja am Bundesprogramm mitgeschrieben, also ich bin auch frei von dem Ruch, möglicherweise das wirklich gemeint zu haben, was ich eben gefragt habe. Ja klar, mir war das schon anhand der Fragestellung bewusst. Aber ich wollte eigentlich auch nochmal was dazu sagen. Ist ja eigentlich auch ein populäres Thema. Du, da gibt's so Nasen, die glauben das wirklich, glaube ich. Birgit. Ich finde das ja unfair, dass du hier Platz für dein Lieblingsthema einräumst. Ich will nächstes Mal auch Thema Gentechnik, grüne Gentechnik und so weiter. Das ist bitte an die Simone als erstes, weil sonst schläft die uns noch ein um die Tageszeit. Ich schlaf definitiv nicht ein, mir pfeift die Lunge. Ja, zu was soll ich was sagen? Zu Gentechnik oder zu Hanf? Okay, wenn ich das jetzt, dann formuliere ich das ernsthaft. Eigentlich war das so ein Seitenhieb auf Dirk. Thema Gentechnik. Viele Menschen sehen das als ganz große Chance und sagen, ohne dem kommen wir nicht aus und wir brauchen unbedingt Forschung. Die Gentechnik wird aber in mehrere Bereiche unterteilt. Einmal die weiße Gentechnik, die sich auf Industrie bezieht. Die rote Gentechnik, die sich auf die Medizin bezieht, und die grüne Gentechnik, die sich auf Landwirtschaft bezieht. Seid ihr beiden für oder gegen grüne Gentechnik? Explizit grüne Gentechnik. Also grüne Gentechnik bezieht sich Monsanto, Genmais, bla und sowas alles. Das meinst du damit? Ja. Okay, nee, also Moment. Also ich möchte kein manipulierten Genmais essen. So, also das heißt, ich bin dagegen, oder? Das würde das in der Formulierung bedeuten. Okay, ja gut. Es gibt aber ganz viele Leute, die sagen, ohne diese moderne Technik können wir schon in ganz kurzer Zeit die Welternährung nicht mehr sicherstellen. Wir brauchen das. Glaube ich nicht. Also, nee, ach, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich bin in dem Thema nicht drin, aber ich kann mir das echt so nicht vorstellen, dass irgendwie, dass man das alles, weiß ich nicht, hochzüchten muss, nur um die Menschen zu ernähren. Das weiß ich nicht. Kann ich mir so nicht vorstellen. Carmelito? Ja, also das mit dem Thema kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe vor einem Monat an einer Anti-Monsanto-Demo teilgenommen. Da gibt es ja so ein paar Berichte von wegen, die hätten da irgendwie ein Maisfeld gehabt und dann wären ihre Pollen auf das Maisfeld vom Biobauer gegenüber gekommen und da musste er aber dann dafür Strafe zahlen, weil der da das patentierte Genmais dann plötzlich angebaut hat. Das finde ich natürlich scheiße, aber mit dem Thema, ich studiere ja keine Geografie oder keine Biologie, also damit kenne ich mich nicht so gut aus. Okay, eine allerletzte Frage dazu. Wisst ihr, ob wir Piraten schon irgendwelche Beschlüsse dazu haben? Weil immerhin, Carmelito, du wirst es wissen, du bist auch schon sehr, sehr lange bei den Piraten. Ich meine schon. Doch, ist keine Patente auf Leben zumindest. Das ist doch das Plakat. Das war das eines der ersten Piratenplakate, die wir hatten. Aber haben wir explizit Beschlüsse zur grünen Gentechnik? Ich glaube schon. Ich meine, mich da an etwas zu erinnern. Das ist jetzt fies, Eddie. Du hast recht, der Kandidat hat 100 Punkte. Ich gehe dann mal. Naja, ich wollte noch mal fragen, was, also an sich wollte ich auch mal was zu Asyl fragen, aber das lasse ich heute Abend mal bleiben. Also wir sind ja beim Thema jetzt Eigenbedarf Cannabis. Bist du nicht der Meinung, wenn du dann, wie willst du den Eigenbedarf denn überhaupt kontrollieren oder dann ist ja alles, was ich dann zu Hause anbaue, Eigenbedarf und das verkaufe ich dann im Kindergarten, an Schulkinder. Also wie willst du das überhaupt mal dann auch regeln? Wie willst du denn den Verkauf von Alkohol an Kindergartenkinder und Schulkinder regeln? Ganz einfach, die können am Kiosk nichts kaufen. Ja, genau so ist es doch bei Cannabis auch, oder nicht? Nee, bis jetzt nicht. Also ich finde die Regelung, die ich vorgeschlagen habe mit der Apotheke übrigens noch weiter strenger als die im Supermarkt, weil im Supermarkt kannst du immer irgendeinen 18-Jährigen, Entschuldigung, schicken. Und die Hemmschwelle bei der Apotheke ist möglicherweise größer. Das ist aber alles nur reine Spekulation. Also ich würde es, wie gesagt, komplett freigeben mit diesem Apothekenmodell und ja, also ich sehe eben diese, also ich finde, das ist gerade der Jugendschutz ist so eine Sache, weil das eben bei Alkohol, und bei Nikotin kann man genau dieselben Fragen stellen. Da stellt sie seltsamerweise fast niemand. Und ja, die Folgen von Alkoholmissbrauch, ihr könnt ja mal auf www.münchenkotzt.de gehen, da kann man die Folgen sehr gut sehen. Ja, nach eingängigen Studien sogar noch wesentlich schlimmer als die vom Cannabiskonsum. Darüber kann man jetzt natürlich lange diskutieren, aber wie ich bereits sagte, mit dem Modell, was ich vorgeschlagen habe und was mit den Modellen, wie sie auch viele andere Leute vorschlagen, kann man, glaube ich, dem Jugendschutz viel mehr Rechnung tragen als mit der Illegalisierung. Das wird insbesondere in Ballungsräumen deutlich, wo die Jugendlichen da wirklich nur noch in den Park. Der Görlitzer Park ist ja jetzt bekannt geworden, da müssen die Leute dann tatsächlich einfach nur noch hingehen und da bekommen sie es dann und dann ist da möglicherweise auch noch irgendein Scheiß drin. Da kommen die natürlich dann auch erst mit den harten Drogen in Kontakt, wenn der Dealer dann plötzlich sagt, ja hier, Koks kannst du auch noch haben und LSD und ist auch alles dann noch gestreckt und so, da weißt du auch nicht, was drin ist. Also das ist aus meiner Sicht wesentlich gefährlicher, als wenn man das geregelt in der Apotheke anbietet oder eben an anderer Stelle. Dann habe ich nochmal eine Gegenfrage. Also wie viele Leute brauen Alkohol zu Hause und wie viel züchten Cannabis zu Hause? Also meine Frage ist schon berechtigt. Also wenn du sagst einfach, ich gebe den Eigenbedarf frei, wer kontrolliert das? Wie willst du überhaupt gucken, welche Qualität das Zeug hat? Und wie willst du dann kontrollieren, dass dann, das sind einfach mal so Überlegungen, ne? Ich meine, ich bin ja auch dafür, dass das legalisiert werden sollte, aber das sind mal einfach mal ganz kritische Fragen, wie willst du denn auch kontrollieren, dass da nicht irgendwelche so Junks oder Dealer dann das wieder anbauen und strecken, das wird ja dann noch einfacher. Ja, also das kann man, so wie aus der Perspektive, wie du es jetzt sagst, kann man es tatsächlich nicht verhindern. Das, was ich gesagt hatte, ist, dass es eben in der Apotheke kontrolliert angeboten wird, so wie es ja auch in Coffeeshops in den Niederlanden kontrolliert angeboten wird, dass man da auch möglicherweise mehr Auswahl hat. In den USA ist es ja auch so, dass es spezielle Cannabis-Apotheken, die Dispensaries dafür gibt. Und ich glaube, dass der Reiz, das dann noch beim Dealer zu holen, wenn das dort dann kostengünstig angeboten wird, ist nicht mal so hoch. Ich glaube auch, der Reiz, das dann noch zu strecken, ist vielleicht auch nicht mal so hoch, außer man möchte jetzt 10 Gramm Gras für 10 Cent oder so verkaufen. Aber ich glaube, dass also möglicherweise gibt es dann auch später Cannabis-Discounter, der Gras-Aldi oder der grüne Aldi, wo man dann gestrecktes Gras für 10 Cent oder so verkaufen kann. Aber ich glaube, also ich meine, wie oft hat man, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch schon gestreckten Alkohol in Form von Radler oder Alkopops oder sowas oder Mixery-Getränken. Das erfreut sich tatsächlich größerer Beliebtheit, aber ich glaube, dass die Gefahr, dass das mit giftigen Stoffen gestreckt wird, dann doch erheblich sinkt. So, wir machen jetzt ernsthaft hier eine Nachsitzung der AG-Drogenpolitik. Bertram. Ja, hallo. Meine Frage, habe jetzt nicht diesen ganzen Marathon mir angehört, sondern bin erst später reingekommen. Vielleicht ist die Frage auch schon mal gekommen, aber meine Frage wäre, wie ihr beiden dazu steht, zu dem Thema Online-Abstimmung, Personenwahl, Briefwahl und solche Geschichten. Also wir versuchen ja seit langem halt eben in der Piratenpartei, die dazu ja eigentlich auch angetreten ist, auch die Leute mitwählen zu lassen, die halt nicht zu den Veranstaltungen kommen. Und das liegt mir sehr am Herzen und ich würde gerne wissen, was ihr da für eine Meinung habt. Spielst du jetzt auf dezentrale Parteitage an? Ja, zum Beispiel. Das ist ein Konzept, was ich unterstütze. In Hessen wurde das auch schon sehr oft diskutiert. Das wurde noch nicht umgesetzt. Soweit ich weiß, gab es sogar mal ein Modell, den Plan eines Modellversuchs dazu. Da müsste ich jetzt aber noch mal überlegen. Also Barrierefreiheit ist auf jeden Fall ein Thema. Ich hatte jetzt ziemlich häufig schon die Online-Abstimmungstools genannt als Möglichkeit, zumindest bei Entscheidungsempfehlungen die Hürden zu senken. Ansonsten sind dezentrale Parteitage sicherlich ein Mittel, aber das genaue Konzept, wie das dann da aussehen soll, das werde ich jetzt um 0.04 Uhr nicht nochmal versuchen zu konstruieren. Darüber müssen wir sicherlich auf Parteitagen dann auch diskutieren. Und ansonsten kann ich dir aber auf jeden Fall sagen, dass ich da ein großer Freund von bin. Ich habe auch ziemlich oft den Begriff der Zeit- und Geldelite benutzt. Das heißt, dass die Leute, die auf Parteitage gehen, natürlich privilegiert sind und dass dort Minderheiten, die es sich nicht leisten können, auf Parteitage zu gehen, nicht gehört werden. Deswegen müssen wir daran sicherlich auch im Sinne von Inklusion und Basisdemokratie dran arbeiten. Ich stimme dem Carmelito voll und ganz zu und das ganze Thema jetzt nochmal aufrollen, ich glaube, das ist um die Uhrzeit. Nee, nicht mehr drin, glaube ich. Nee, danke, danke. Ich wollte eigentlich auch nicht mehr hören. Danke. Christoph. Carmelito, du hast jetzt in Zusammenhang mit der Drogensache mehrfach das Jugendschutzgesetz angesprochen. Ich wollte dich mal fragen, ob dir bekannt ist, dass wir in Bochum 1, glaube ich, beschlossen haben, dass wir das abschaffen wollen. Und zweitens, welche Auswirkungen würdest du dann gerade in Bezug auf Kiffen sehen? Ja, das ist mir bekannt, auch im Zusammenhang tatsächlich mit den jungen Piraten, ist ja schon ein bisschen her. Ja, das schließt natürlich nicht aus, dass man, es ist eine schwierige Frage. Möchtest du jetzt wissen, ob ich vor einer Altersgrenze bei Cannabis bin oder? Sag jetzt Falsches. Bitte? Sag jetzt nichts Falsches. Ja, was hat der Christoph gesagt? Ich habe gesagt, zum Beispiel, du hast dich jetzt mehrfach aufs Jugendschutzgesetz berufen und gleichzeitig wollen wir das aber abschaffen. Also entsteht doch da scheinbar irgendeine Lücke. Also ich habe in Hessen die Anträge gestellt, das Wahlrecht ab null. Das habe ich befürwortet. Die Frage ist halt, oh, das ist jetzt aber wirklich eine also wenn ich jetzt was Falsches sage, dann ganz schwierig. Also ich kann dir dazu, also wie ich das jetzt mit der Altersgrenze konkret sehe, das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass auf der einen Seite Alkohol und Cannabis in zu jungen Jahren auf jeden Fall die Gehirnentwicklung zumindest ein bisschen einschränkt, also sich negativ darauf auswirkt. Es kann sich auch negativ darauf auswirken, dass die Leute irgendwie nicht mehr zur Schule gehen. Ich habe das bei mir selbst erlebt. Und ja, es gibt, das lese ich auch gerade hier, mir ist bekannt, dass es medizinische Studien dazu auch gibt, die da irgendwie versuchen, das da eine Altersempfehlung tatsächlich zu geben, aber um ehrlich zu sein, möchte ich mich da jetzt nicht festlegen. Ich habe auch von vielen, weil ich das hier gerade links lese, ich habe auch schon öfter auch innerhalb der Piratenpartei gehört, dass dort 21 Jahre als Grenze festgelegt werden soll, aber jetzt, wenn wir über Jugendschutz reden, dann weiß ich halt nicht, dann bin ich mir halt nicht sicher, wo da die Grenze liegen soll, weil die Sache mit der psychischen Abhängigkeit und die Sache mit den strukturellen Veränderungen im Gehirn ist auch wieder so eine Sache. Da gibt es Leute, die sind anfälliger für sowas, die kriegen da wirklich Probleme mit, und es gibt Leute, die kriegen da keine Probleme mit. Also also das ist jetzt natürlich eine Frage, die wurde jetzt bewusst ganz am Schluss gestellt. Aber ich kann dazu jetzt, da müsste ich mich nochmal einlesen. Also wenn du mir Zeit gibst eine Woche und ich lese mich dann nochmal ein, dann kann ich dir dazu auch eine Antwort geben. Aber jetzt möchte ich nicht einfach irgendwas sagen und nächste Woche muss ich das dann wieder widerrufen, weil ich dazu was gelesen habe oder so. Okay, danke. Jetzt haben wir eine fortgeschrittene Stunde und nach einem sehr anstrengenden Abend gestern, wenn nicht jemand noch etwas ganz Wichtiges hat, was uns eine völlig neue Facette dieser beiden Kandidierenden hier offenbart. In diesem Fall bitte ich die betreffende Person ans Mikrofon. Die Kira und der Danny haben beide Dinge, die uns noch ganz neue Facetten an den Kandidaten. Kira, bitte eine neue Facette. An Deuterium. Deuterium, nicht Deuterium. Deuterium ja, war der andere. Ja, der andere, okay. Wir kennen uns ja, Kamelito. Ja. Hast du nicht manchmal selber das Gefühl, dass du eigentlich für dein Alter zu brav bist? Also das ist eine ganz persönliche Frage und du kannst sagen, das will ich nicht beantworten. Das ist mir zu doof oder sonst was und ich bin ganz früh über die... Okay, aber du verstehst, was ich meine. Weil ja, klar. Ja, also ich habe ja schon ein bisschen versucht darauf zu antworten. Das Problem ist, dass ich schon sehr lange das mit der Politik mache. Und das Problem ist, dass ich beispielsweise auch schon viele Leute erlebt habe, die aus Gründen aus der Piratenpartei ausgetreten sind. Ich habe immer gesagt, ich kann das, also ich könnte das niemals machen. Aber ich kann ein Stück weit zumindest die Motivation so ein bisschen dahinter nachvollziehen. Und deswegen bemüht man sich dann so ein bisschen mehr um eine Mitte bei bestimmten Sachen. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass ich dann letztlich, also es war so, dass ich, sage ich mal, vor 2 Jahren, als ich mit dem Studium angefangen habe, auch noch etwas lautstärker war und auch noch etwas klarer mich positioniert habe und so. Das stößt dann insbesondere bei Professoren und bei Kommilitonen auf Kritik. Und naja, wenn man dann wissenschaftlich auch irgendwie versucht zu arbeiten, dann kommt man sehr schnell zu neuen Erkenntnissen und so. Auf jeden Fall natürlich zu der Ansicht, dass man... wie ich bereits sagte, die Antwort irgendwo dazwischen liegt oder dass viele Dinge nicht so einfach zu beantworten sind, wie man das früher mal geglaubt hat. Das ist sicherlich langweilig, auch für mein Alter bestimmt langweilig. Ich kann mich auch um etwas mehr Leidenschaft bemühen, wenn das erwünscht ist. Darum geht es nicht, dass es erwünscht ist, sondern es geht wirklich darum, du hast sehr früh ganz viel gelernt. Und du wirst mit Sicherheit irgendeine Karriere machen, als was auch immer. Was mich wirklich irritiert an dir, das ist, dass du eben ganz viel gelernt hast und dich auch diesen Systemen ganz schnell angepasst hast. Also du Wie siehst du dich? Also, wo bist du noch irgendwie jemand, der was verändern will? Also, egal, ob es um Drogen geht oder sonst irgendwas, du hast eine mittlere Position zu allem. Und warum sollte ich dich wählen, dass du was veränderst? Warum soll ich einen 21-jährigen Kandidaten wählen? Wenn ich einen jungen Kandidaten wähle, der jetzt nicht so erfahren ist, dann denke ich mir, hau, wow, den will ich auch wählen, damit er irgendwie was nach vorne bringt. Warum sollte ich dich deswegen wählen? Ja, das ist ein interessanter, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Also ich würde mir persönlich schon zutrauen, auch in Situationen, in öffentlichen Situationen oder so, Stellung zu beziehen und auch die Parteiposition zu vertreten. Aber was ich jetzt zum Thema Idealismus noch zu sagen habe, ist, dass ich auf jeden Fall damals, als ich zur Partei kam, natürlich sehr idealistisch war, dass ich da auch, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber da war ich, glaube ich, doch eher so der Typ, der da auch ganz klar gesagt hat, die Ja, ich weiß, und darum weiß ich vermisse diesen Typen, den ich damals kennengelernt okay. habe. Ja, eine mögliche Welt ist anders und... Ja, aber das finde ich irgendwie total scheiße. Also ich vermisse wirklich den Typen, den ich damals mit 13, 14, 15 oder was auch immer und sehr interessiert beobachtet habe, weil du bist schon klasse und du bist für die Piratenthemen zu den Piraten gekommen und dann ist irgendwas passiert, was ich nicht verstehe, weil das geht in Richtung wirklich, was ist machbar, was okay ist, nur ohne kämpferischen Aspekt. Ja, ich nehme mir das auf jeden Fall zu Herzen. Also ich kann jetzt nichts daran ändern, dass sich das so entwickelt hat. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man sich, also ich habe natürlich sehr viel erlebt in der Zeit. Das ist ja jetzt, sind ja jetzt 7 Jahre. Und das prägt einen dann natürlich schon nicht nur, also auch im parteipolitischen, im Parteiraum, dass ich sage, dass da vieles passiert ist, was mich schon auch geprägt hat und dass auch privat einfach jetzt auch im Studium und so einfach Dinge sich so entwickelt haben. Und ich persönlich würde jetzt für meine Form der Politik, die ich hier anbiete und die ich auch ansonsten auch jenseits vom Bundesvorstand einfach mache, dass das schon eher pragmatisch ist, weil ich glaube, dass dass ich so in der Lage bin, an den Dingen zu arbeiten, die mir am Herzen liegen und dass ich auch so in der Lage bin, Veränderungen ein Stück weit auch herbeizuführen, dass ich so in der Lage bin, auch mit vielen Leuten zu reden, die sich sonst vielleicht von uns abwenden. Das sind jetzt ganz normale Leute und so, aber andererseits versuche ich auch schon ein Stück weit noch idealistisch zu sein und dass ich auch schon sage, ich habe eine Vision für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Ich habe eine Vision für die Piratenpartei und ich habe eine Vision, was ich noch in der Politik verändern möchte. Also ich nehme mir das auf jeden Fall zu Herzen, was du sagst, und ich denke auch darüber nach. Ich denke sowieso ziemlich oft auch darüber nach. Und ja, meine Freundin ist ein bisschen auch in der Richtung eher pragmatisch und eher, ja, jetzt nicht konservativ, aber auch schon, ja, vielleicht hat die mich da auch ins Negative sozusagen. Das ist nicht negativ, denk einfach drüber nach und... Genau, ich, ja, mache ich auf jeden Fall. Ich finde dich ganz wunderbar und ich kenne dich ja auch schon ganz lange. Ich bewundere dich auch wirklich. Wir lieben uns alle, aber es ist 0.15 Uhr, PR 02 und Stimmbürger. Zwei kurze, knackige Fragen, die uns aus diesem Abend heraus katapultieren. Abend. Ich habe leider auch nicht den ganzen Abend mitbekommen, da ich der PolGF-Runde war. Und da ihr euch ja beide auf PolGF-Posten bewerbt, würde ich halt nur wissen, wie ihr die Arbeit im Team PolGF in Zukunft verbessern würdet, effektiver gestalten würdet, wie ihr da mehr Leute begeistern wollt für politische Arbeit bei den Piraten. Das war's auch. Simone. Man hört nichts oder höre ich nur nichts? Sie sagt wohl nichts. Frau Wagner zur Information. Frau Wagner, bitte. Ich kann ja kurz anfangen und vielleicht ist sie dann wieder zurück. Ja. Also, ich glaube, meine Kernaufgabe, die ich bei den Piratenpartei, mein Deutsch ist weg. Was ich bei der Piratenpartei in den letzten 7 Jahren gemacht habe, ist tatsächlich junge Leute wieder für Politik zu aktivieren, weil ich glaube, dass das eine Generation ist, die von der Politik tatsächlich vernachlässigt wird und die sich da auch missverstanden fühlt und deswegen nicht mehr von den Politiker interessiert oder für die Politik interessiert. Und das habe ich im Wahlkampf mitbekommen, jetzt 2013, als ich auf Podiumsdiskussionen in Schulen und so weiter eingeladen wurde, wie die Leute da reagiert haben, das war echt jenseits von Gut und Böse. Das war, da waren junge Leute, die haben wirklich überhaupt nicht verstanden, was diese Alten da überhaupt noch von ihnen wollten. Und die haben auch dieses Geschäft der Politik, wie schon gesagt wurde, um den heißen Brei herumzureden, nicht wirklich gut geheißen. Und da fanden sie es gut, wenn mal jemand von ihnen da war, der ein bisschen Klartext geredet hat, der das auch ein bisschen entlarvt hat, was sie da so machen und der sich wirklich auch interessiert hat für ihre Anliegen. Und das war ja wirklich auch etwas, was mich zu den Piraten geholt hat. Ich bin mit 13 hingegangen, hab gefragt, habt ihr schon eine Jugendorganisation? Und da hat damals der Christian Hufgart, war das in Hessen, gesagt, nee, mach doch mal eine. Und da habe ich mich dann sofort ernst genommen gefühlt. Und ich glaube, das ist auch der Kern von unserer Politik, dass wir die Leute wirklich ernst nehmen und deren Anliegen auch uns zu Herzen nehmen. Ja, und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, dass wir es schaffen, die Leute da auch ein bisschen wieder zurückzugewinnen und zu zeigen, dass Politik auch anders geht. Simone? Ist eine rauchen gegangen. Finde ich jetzt nach einer ausführlichen Diskussion über Drogen- und Suchtpolitik irgendwie nachvollziehbar. Lassen wir ihr die Chance. Bertolt. Also ich habe nur eine Frage an Carmelito. Viele treten einer Partei bei, weil sie aufgrund ihrer Lebenserfahrung merken, dass irgendwas anders werden muss. Du bist mit 13 zur Piratenpartei. Da kann man jetzt nicht sagen, dass du eine Lebenserfahrung hast. Hast eine andere Erfahrung. Was treibt ein 13-Jähriger überhaupt in eine Partei? Also unabhängig jetzt mal von der Piratenpartei. Ja, da habe ich im Bundestagswahlkampf schon viel dazu gesagt. Also man hat in dem Sinne keine Lebenserfahrung. Also man hat natürlich schon ein bisschen was erlebt, ja. Und ich glaube, bei mir war es so, oder ich weiß, bei mir war es so, dass ich mich damals eben hauptsächlich im Internet bewegt habe, so der klassische Nerd sozusagen, so wie es auch vielen anderen Piraten ging. Und ich dann halt erlebt habe, wie in der Killerspiel-Diskussion damals um den Amoklauf von Emstetten, Günther Beckstein und Christian Pfeiffer im Fernsehen ein Verbot von sogenannten Killerspielen gefordert haben und gleichzeitig auch das mit der Vorratsdatenspeicherung hochkam und ich einfach tatsächlich ziemlich schockiert war, dass jetzt meine Chatlogs und so weiter, dass das alles gespeichert werden soll und dass das eben dann die Gefahr besteht, dass das Leute lesen, die das eigentlich nicht lesen sollten. Und deswegen habe ich mich erstmal auf dem politischen Markt umgesehen, habe auch mal bei der Grünen Jugend und bei den Jusos reingeschaut, aber das war aus meiner Sicht damals, aber ein bisschen auch heute noch, so ein eingeschworener Kreis von Leuten, die nicht so wirklich offen waren für neue, vor allem nicht für neue Ideen, die einen auch nicht so wirklich ernst genommen haben. Da war man dann tatsächlich eher, da geht man ein bisschen in der Masse unter. Und wie ich bereits sagte, hatte ich eben bei den Piraten einerseits das Gefühl, dass ich da sehr ernst genommen werde, dass ich mich da, also dass die Leute da mit mir auch vorurteilsfrei umgehen. Und eben nicht sage, ach, das ist ja so ein kleiner Junge, der hat sowieso noch keine Ahnung, sondern da war es eben wirklich auf Augenhöhe. Und auf der anderen Seite waren natürlich die Piraten schon zu dem Zeitpunkt die einzige Partei, die sich ernsthaft mit den Themen, insbesondere eben zu der Zeit, ernsthaft mit den Themen auseinandergesetzt hat und da die Antworten auch hatte, die ich sozusagen auch gesucht hatte. Wenn jetzt die Simone... Ich bin wieder da. Es war meine Katze, die hat's jetzt rausgeholt. Cat-Content um 0.22 Uhr, das gibt's nur bei Piraten. Magst du die Frage vom Danny noch beantworten? Wenn ich sie nochmal hören darf? Danny sagt, er war ja etwas später gekommen heute, weil er ja im Team PolGF war, treffenderweise, die sich ja immer dienstags um 8 hier treffen und tolle Sachen machen. Und er fragt, inwieweit du mit der Arbeit dieses Teams zufrieden bist und was du an der Arbeit dort verbessern würdest und wie wir überhaupt mehr Leute wieder dafür begeistern können, bei sowas mitzuarbeiten und politischen Geschäftsführer auch in seiner Arbeit zu unterstützen. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergeschrieben, Danny. Puh, das ist jetzt nochmal viel, vor allem um die Zeit. Ich kann natürlich nicht sagen, was das Team da gerade macht oder was die zurzeit am Bearbeiten sind, weil ich das, wie gesagt, bisher noch nicht mitbekommen habe und ich habe noch nicht so viel, noch nicht so wirklich den Durchblick. Unterstützen kann ich es natürlich auf jeden Fall, bekannt machen, also auf der Straße Flyer verteilen, keine Ahnung, Infostände, überall präsent sein, sicherlich, aber ansonsten wüsste ich jetzt so spontan nicht, was ich machen soll, um die Leute da in diese, ja, da reinzukriegen und da, also, weiß ich nicht, dort mitzuarbeiten. Ich weiß, ich habe die Frage ja nicht wirklich gehört. Also von daher weiß ich jetzt auch nicht genau, was er so sich darunter vorstellt. Ich glaube, die Frage ist anständig beantwortet. Ich würde jetzt gerne eine alte Tradition aufnehmen und euch mit der Frage, ihr seid so cool, wie macht ihr das, die Gelegenheit zu einem kleinen Abschlussstatement geben. Die Dame zuerst. Abschlussstatement. Ja, wenn du beim Land sitzt und der sagt dir, jetzt darfst du noch, oder dann dürfen sie noch einmal kurz sagen, wofür die Piraten stehen oder so. Ich weiß nicht, was wollt ihr uns noch in die lange Nacht mitgeben, weil die hat ja gerade erst angefangen. Schöne Träume, grusam Schlaf, war sehr nett. War anstrengend, eine neue Erfahrung für mich, fand ich gut. Ich habe seit über 20 Jahren das erste Mal 4 Stunden ohne Zigarette durchgehalten. Ich bin stolz auf mich. Und ja, einfach nur eine gute Nacht und danke, dass ihr da wart und danke vor allem für die interessanten Fragen, weil die habe ich bei anderen noch nicht gehört. Mumble gegen Drogen. Super. Kamelito. Ja, auch von mir. Danke für die Einladung. Danke für den netten Abend und die durchweg fairen Fragen. Ich glaube oder ich hoffe, dass heute deutlich geworden ist, zumindest ein bisschen, was so meine Schwerpunkte sein werden. Ich möchte, dass die Leute die Piraten wieder hip, cool, Knorke und Töfte finden und damit wünsche ich eine angenehme Nachtruhe. Dann schließe ich mich dem an, freue mich, dass auch um diese fortgeschrittene Zeit noch ausgerechnet 88 Zuhörer hier im Raum sind. Zusammen sind wir glücklicherweise 91 und weise noch einmal darauf hin, dass wir wie immer hier eine kleine Nachsitzung natürlich oben im Raum machen, wo der Olaf schon hingegangen ist und dass es am 22., am Sonntag, glaube ich, ist das, einen Real-Life-Kandidatengrill in Hamburg gibt, in dem die viele Leute anwesend sein werden und da kann man direkt mit denen reden, Angesicht zu Angesicht, noch viel besser wie hier im Mumble. Bitte nicht an die Gurgel gehen, sondern einfach ganz anständig fragen, werdet ihr da sein? Ich habe mich auf jeden Fall eingetragen und ich denke, sofern mein Auto mitmacht, bin ich da. Ob ich in Hamburg bin? Yep. Wann war das denn nochmal? Entschuldigung, ist eine blöde Frage, aber Am so spät. 22. Also ich bin armer Student. Ich habe so erstmal nicht die Möglichkeit, so einfach nach Hamburg zu kommen. Ich würde gerne. Ich gucke noch, dass ich es irgendwie organisiert bekomme, aber ja, sehen wir dann, ne? Toi, toi, toi. Auf jeden Fall lassen wir das mal da. Freuen uns, dass wir tatsächlich eine Aufnahme haben, die jetzt auch tatsächlich noch weiterlaufen wird. Ich werde den Bauer Jupp jetzt gleich stummstellen. Bedanke mich bei allen, die so lange durchgehalten haben und habe mich gefreut, dass wir mal einen nicht eskalativen Grill mit trotzdem spannenden Fragen hatten. Eine wunderschöne gute Nacht. Gute Nacht. Salut.